Liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren. Ausgabe. Liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zum Jahresrückblick 2016 mit dem Finn. Guten Tag. Guten Tag. Und natürlich mit mir. Und man wird es kaum glauben, aber es ist alles ein bisschen neu heute und hier. Ja, wir haben zum Neu, einen, heute und hier. heute und hier haben wir zum einen einen Gast, nicht. Also Aber was mich wir haben, ist ein und dich. Jahresrückblick und das gab es bisher noch nicht. Wir haben Aber nämlich erst im März angefangen. Das müsste eigentlich aber, was ich noch zusätzlich gucken muss, ja? Red mal weiter. erstmal Schluck Milch. Wir haben tatsächlich einen Jahresrückblick. Ja, den werden wir jetzt machen. Und zwar haben wir uns diverse Seiten rausgesucht, werden ein bisschen über unsere Hobbys quatschen, was ist bei uns im Jahr passiert, was ist in der Welt im Jahr passiert, politisch, sportlich, im Gaming-Bereich, alles, was bei uns abging. Und ich würde sagen, ganz unverbreitet, fangen wir mal an, was, ja, mit unserem Podcast, ne? Geil. Ich weiß gar nicht, wann die erste Folge war. Weil Die erste Folge unseres Podcasts. wir haben die halt nochmal re-geuploadet. Ich bin gerade auf unserer Website natürlich, aber da wir die am 20. Mai die ybtv.com. re-uploadet, richtig. Das war, wann war denn das? Ich glaube, im März. Warte, da steht ja die erste Episode von unserem Podcast. Nvidia Shield, wann waren die neu? Und Tom Clancy's. Nee, das war, die erste Folge haben wir aufgenommen, da warst du bei mir, Das glaube war ich. Weihnachten, war das irgendwann, ja. Das war Da war ich zu Gast. in den Winterferien, richtig. Also Genau, eigentlich Weihnachtsferien. Anfang des Jahres 2016. Ja. Das passte eigentlich sogar ziemlich gut. Die zweite Folge war schon echt später. Oder? Nee, gar nicht. Konstanz, wie man uns Doch, kennt. ein Monat später, die Rainbow Six Siege DLCs. Also müssen wir echt diesmal wieder drüber reden. Aber gab wieder DLCs. Aber wir Es haben sich gab noch. zwei, ja. Einmal haben wir sie noch gespielt. Aber da gab es die ersten DLCs und so weiter. Und Handball-EM war da gerade, war Tag vorm Finale. Haben wir drüber geredet? Auch re-upload am 20. Mai, richtig. Und dann haben wir nochmal so kurz vor Ende der Könnt so geil, dass man Bundesliga-Saison. unsere Seite findet. Dann haben wir auch re-upload am 20. Also die ersten drei waren halt alle re-uploads auf der Website. Und dann hatten wir vor der Europameisterschaft nochmal. Oder während der Europameisterschaft? Ich glaube davor nochmal einen gemacht, die vierte Folge. Am 8. Juni. Das ist jetzt schon echt ein halbes Jahr her. Da weißt du, was da alles noch dazwischen kam? Da kam unsere Deutschland-Tour. Jetzt Spoiler doch hier nicht, was wir noch so machen, aber richtig, also das waren bis Geil. jetzt die vier Folgen und vier Folgen in einem Jahr tatsächlich. Ich hatte jetzt eigentlich weniger gerechnet, aber halt in einem Jahr, ne? Ich hoffe, wir schaffen nächstes Jahr 12 Folgen. Denn der Plan ist, wie du vielleicht gerade schon so halb angeteased hast, dass wir nächstes Jahr jeden 30. oder auf jeden Fall an jedem Ende des Monats einen Monatsrückblick raushauen. In Podcast-Form gibt's geil dann. Von uns gelabert, was wir bemerkt haben am Monat, was geil war. Was halt so gab, ne? Ja. Und am besten über unsere Website oder über ein Podcast-Programm. Genau. Ja, könnt ihr das geil abhören. Wenn ihr ein gutes Produkt von Apple nutzt, dann könnt ihr natürlich die vorinstallierte Podcast-App benutzen. Ganz kurz anmerken. Mein iPhone ein bisschen Ansonsten gibt es auch streicheln. eine ziemlich gute Podcast-App für Android, deren Namen ich nicht weiß. Die heißt bestimmt Pocket Podcast. Casts. Pocket Cast, richtig. Ja, bei der man sogar einstellen kann, dass man die Albumart refresht, was ich nach einem Jahr Benutzung auch gemerkt habe. Stark. Aber genau. Aber die kosten Geld. Das kostet Geld, ja, aber das ist Aber das das Geld ist das wert. Geld, was ihr gespart habt, wenn ihr euch kein iPhone gekauft habt. Ja, richtig. Zum einen das. Und Und ihr zum habt noch ein anderen paar ist das hundert Euro Geld allein übrig. wert für 12 Jahre, Monatsrückblicke. Das war. Aber naja, gut, fangen wir erst mit dem Jahresrückblick an. Geil. Ich meine, es ist jetzt bei uns der 17.12. Also Ja, das wir Jahr ist gehen noch jetzt nicht einfach mal davon vorbei. aus, dass nicht mehr viel passiert. Aber das Wichtigste bis zum 17.12. Fangen wir an mal mit den News, oder? Schön Wir haben chronologisch, jetzt, genau. genau, wir haben die chronologische Auflistung zum einen von der RP, zum anderen von web.de. Falls ihr damit reingucken wollt, ich denke nicht, Genau. aber. Links natürlich in der Podcast-Beschreibung. So als Quelle und so. Wisst ihr Bescheid? Genau. Dann haben wir 31.12.2015 und 1. Januar 2016. Sexuelle Übergriffe in der Silvesternacht in Köln. Ja, heftig, ne? Ja. Da ging gut was Das ab. ist das Witzigste. Also ich meine, das Wort Silvesternacht, wenn du Silvesternacht einfach sagst, dann denkst du direkt an Köln. Stimmt. Also ist eigentlich schon echt krass gewesen, ja. Das Wort assoziiere ich aber, glaube ich, nur damit. Nicht nur, weil es in den Medien so oft verwendet wurde. Das passiert ist, sondern einfach alles, was danach kommt, dass dann, so wie es in 16 üblich ist, erstmal alles auf die Ausländer geschoben wird und sich dann wieder alle über die Recht beschweren, die sich über die Ausländer beschweren und sich dann alle über die, die sich über die Ausländer beschweren, beschweren und so weiter. Ach, so war 2016, ne? Ich habe ja immer noch die Vermutung, dass Jan Böhmermann mit seinen Freunden aus dem Dönerland einfach dahin gegangen ist, um einfach Themen zu haben für seine Sendung. Ja, das kann nicht sein. Ja, ansonsten, ja. Ich weiß gar nicht, ich war nur so ständig präsent. Hat dich nur gestreift? Ja. Also es kam halt immer wieder in den Nachrichten, ja, neue Erkenntnisse, aber so richtig heavy. Genau. War das jetzt auch nicht. Also tangiert hat es mich ehrlich gesagt nicht groß. Ich habe jetzt nicht jeden Abend vorm Schlafengehen noch einen Polizeistopp aufgesucht. Nee, ja. Um mich sicherer zu fühlen. Ja. Am 10. Januar ist David Bowie gestorben. Das Jahr 2016. Ich glaube, im Januar, Februar sind so viele Leute gestorben einfach. Ich weiß echt nicht, wie viele wir noch da drin haben. Aber das war halt echt. Roger Cicero. Bud Spencer. Prince. Richtig. Die sind alle dieses Jahr gestorben. Viele 2016 gestorben. Es hat auch echt schlimm angefangen. Also mit George, Peter Lustig. Weil ich bin jetzt in die falsche Stimme gegangen. Peter, alles ist alles, was alles passiert mega ist. Mega hart. Dann habe ich, ist das relevant? Achso, ja, 12. Januar 2016, Attentat in Istanbul. Oh, die ist heftige, ne? Ja, ich weiß gar nicht, es gab da ein paar mehrere, deswegen kann ich jetzt gar nicht genau sagen. 12 Menschen, darunter 11 deutsche Touristen, sind dabei gestorben. Von den 12, oh, okay. Ja, aber das war auf jeden Fall, da wusste man ja auch erstmal nicht, was los war und so weiter. Also, es ist immer, und vor allem, ist auch so geil. Ist jetzt auch nicht so weit weg, ne? Vermutet wurde, dass sich bei dem Täter um einen Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat handelte. Eine Bekenntnis der IS zu der Tat liegt aber nicht vor. Ja, also halt einfach so direkt auf die Ausländer geschoben. Naja, aber... Also, auf den IS... Nee, ich dachte, ja, eben. Aber auf den IS da kannst du auch Sachen schieben. Ja, aber trotzdem, das ist halt schon also, sowieso... Der IS ist ja von Grund auf böse. Und Ausländer nicht. Also würde ich für mich jetzt differenzieren. Was? Doch, so sehe ich das. Weil, alle Ausländer. Es ist... Keine Ahnung. Wenn jetzt... Ja, doch, hast schon recht, aber... Die sind ja komplett verschieden und die glauben ja alle an dieselbe Sache. Und das ist ja dumm. Du kannst ja nicht sagen, dass alle dumm sind, aber die sind alle böse. Aus unserer Perspektive. Willst du also sagen, dass alle Moslems dumm sind? Das nicht, aber alle IS-Leute. Ja, okay. Vielleicht. Lass dich gelten. Weißt du nicht. Vielleicht gibt es einen, der ist dann, anders. Dann machen wir weiter, oder? Ja. Alan Rickman ist gestorben. Keine Ahnung, wie das ist. Kenn ich so aus. Schauspieler. 69 Jahre alt geworden. Soweit kann ich auch noch lesen. Moment. Bevor wir jetzt im Februar sind, Angelique Kerber hat die Australian Open gewonnen. Ach, war das 30. Januar schon? Januar. 30. Januar ist das. Ja, aber ich war ja gerade 14. Januar hier. Ja, aber genau. Aber danach kommt Februar. Danach kommt Februar. Deswegen richtig, bin ich jetzt hier gerade. Genau. Ich dachte, du wolltest mich davon schon aushalten. Genau. Erster Grand Slam-Titel. Ah, und Menderes ist Dschungelkönig geworden. Das ist natürlich auch relevant. Vor allem für web.de. Und dann die Handball-EM. Genau, Deutschland hat den Titel geholt. Richtig. Das hat in mir das Interesse an, an Handball geweckt. Ja, aber vor allem, warte. Wir haben ab dem Viertelfinale geschaut. Ja, aber warum? Ich glaube, ich habe einfach aus Spaß mal irgendwann das geguckt. Und nebenbei. Ich habe das Sportstudio mal geguckt, ein paar Monate vorher, und da haben die halt gesagt, dass sie eigentlich eine Chance haben, aber richtig viele verletzt sind und so weiter. Und dass die ja, keine Ahnung, mehrere Spiele die Woche haben und so halt im Vergleich zum Fußball viel mehr ausgelastet sind und so weiter, deswegen viele verletzt sind. Und dann habe ich da angefangen mal zu gucken, so. Also die Spieler von der EM halt, und dann war plötzlich Halbfinale und die haben wir uns zusammen dann angeguckt, ne? Mhm. Du hast das Viertelfinale nebenbei angeschaut. Richtig. Die letzte Hälfte quasi. Ja, habe ich mir mit dir angeschaut dann. Und daraufhin waren wir gehypt und haben dann auch zwischen den Podcast gemacht, wo wir drüber geredet haben. Ja. War aber geil, habe ich gefeiert. Und seitdem schaue ich mal ab und an Handball. Da sind die nordischen Mannschaften, so Kiel und Flensburg, ja ganz gut dabei. Hier Flensburg-Handewitt und THW Kiel. Und deswegen schaue ich mir das ganz gerne zwischendurch mal an. Ja. Aber, ja, ist cool. Ja, richtig. Dann, hast du noch was dazu? Nee, das ist ja eine meiner Sportarten, die ich jetzt regelmäßig schaue, im Vergleich zu Fußball. Dann 9. Februar 2016. Zuckerglück in der Nähe von Bad Aibling. 7. Februar, Roger Williamson ist gestorben. Weiß nicht, wer es ist, deswegen hast du übergangen, ne? Ja. Ich kenne den irgendwo, ja, ich weiß aber nicht woher, wo ich das Bild gerade sehe. Aber mit 60 an Krebs ist schon bitter. Richtig, wir haben hier nichts verpasst, reden Sie. So, ne? Genau. Aber dann das Zugunglück. Ich muss sagen, ich erinnere mich immer genau. Ich habe das nur am Rande mitbekommen. Ja, richtig, es war aber relativ schlimm und vor allem richtig dumm. Weil derjenige, der an der Leitstelle verantwortlich war, hat ein Handyspiel gespielt. Ich weiß nicht genau, welches Handyspiel, aber er hat ein Handyspiel Pokémon. Gespielt. Nee, wahrscheinlich nicht, weil im Sitzen und im Februar auch noch nicht. Kommen wir eher später dazu. Aber das war natürlich nicht so geil. Aber der wurde auch jetzt vor kurzem verurteilt, in den letzten 2-3 Wochen. Ich glaube, 3,5 Jahre Haft oder so. Echt? Ja, guck dir mal das Bild an. Aber was ist denn genau passiert eigentlich? Ja, die Züge sind halt frontal aufeinander gefahren. Weil? Ja, weil der die Weiche falsch gestellt hat. Alter. Oder er hat nicht überwacht, wie die wird wahrscheinlich automatisch gestellt, aber er hat halt nicht überwacht, sondern Handy gespielt. Top. Top Leistung. Und ja, das war nicht so geil. Also ich meine mich da so auf jeden Fall dran zu erinnern. Ist ja krass. Dann, 11. Februar, glaube ich, oder? Ja. Die Gravitationswellen. Einsteins Gravitationswellen, erstmals nachgewiesen. Die haben ja eigentlich niemanden gejuckt. Naja, also mich schon tatsächlich nicht. Weil du ein komischer Physik-Nerd bist. Ja, aber wir hatten in unserer Schule einen Vortrag, wann war das? Ah, stimmt. Später dazu. Aber zufälligerweise, auch nur, glaube ich, zu dem Thema, oder weil er sich beschäftigt hat, von einem Professor, die ich mittlerweile auch ein bisschen besser kenne, aber der befasst sich halt unheimlich gerne zu Sachen und der hat das dann halt auch mal erklärt, weil ansonsten, keine Ahnung, wenn du das so in Nachrichten hörst, raffst du es ja nicht. Aber das ist was ziemlich kompliziertes, komplexes. Und keine Ahnung, das Witzige ist ja, dass Einstein sich so Sachen ausgedacht hat und der eigentlich irgendwie komplett verrückt war. Und ja, aber da doch manche Sachen halt von stimmen. Und um sowas rauszufinden, müssen die halt irgendwelche Messungen machen und die von allen anderen Einflüssen irgendwie befreien. Weil halt irgendwelche Bewegungen, die du da wahrnehmen musst, halt, keine Ahnung, kann davon sein, dass irgendwo ein Staubkorn runterfällt in einem Raum. Und das haben die halt tatsächlich geschafft. Ich sehe das richtig komplett langweilig, also. Naja, es ist ziemlich spannend eigentlich. Aber gut. Aber können eigentlich ja lieber auch nicht. Weitermachen. Lena Brüller wurde zur Miss Germany gewählt. Finde ich schon mal viel interessanter. Ja, wobei die echt komisch aussieht auf dem Bild. Erstmal drauf. 28. Februar. Leonardo DiCaprio gewinnt endlich mal einen Oscar. Hallo? Ich wollte mir gerade hier die Missen und ihre sexy Tattoos angucken. Artikel geklickt. Ja, jetzt warte mal kurz hier. Alter, die ist Miss Germany geworden. Was war denn das für eine Konkurrenz? Kannst direkt wegschmeißen, Tab schließen. Okay. Bei Leonardo DiCaprio gab es da, glaube ich, die ersten Anfänge von der Black Lives Matter Diskussion. Von wegen, da waren voll viele Schwarze dabei und die hatten Schwarze einen Oscar gewonnen, das ist ja voll ungerecht. Der hat auch noch einen Oscar gewonnen. Er hat auch noch einen Oscar gewonnen, aber da hat er einen gewonnen. Ja. Und ich glaube, das war die Oscar-Verleihung, wo es eben diese krasse Diskussion gab. Das weiß ich gar nicht. Ja, kann die ich sein. Ehrlich gesagt ein bisschen lächerlich finde. Ja, ist halt wobei generell in den USA immer, natürlich schon ein bisschen dieses schwarzen Komplex Ding hast. In den USA hat auf jeden Fall ein Problem damit, aber ich weiß, ja. Ich glaube, da USA kommen wir später auch nochmal dazu. Aber das ist, also es ist immer auch, das ist genauso wie mit warte, wie das denn aus? Warte. Was denn? Ich habe schon auf den nächsten Artikel geklickt. Warte, Ruhe. Tschüss. Was wollte ich denn sagen? Das ist genauso wie mit Frauenrechten und so weiter. Es gibt halt Leute, ja, die, bin ich dagegen. Für dich das grundsätzlich das so das Wichtigste und so weiter. Aber keine Ahnung. Also man muss es halt nicht übertreiben so. Und da gibt halt Leute, die einfach da für die das auch zu viel ist. Und irgendwann nervt das halt auch. Ich meine, so ein Thema solltest du nicht sagen, dass es dich nervt, weil man sollte jetzt nichts dagegen haben. Aber es wird halt teilweise auch übertrieben so. Aber in den USA hast du halt dieses Problem einfach. Was ist denn der nächste Artikel? Hast du aber weniger das Frauenrechtler-Problem Problem mehr? Da haben die meisten in den USA kein Problem, richtig. Die Frauen wehren sich nicht. Nee, Spaß. Also, der Artikel, auf den ich gerade geklickt hatte, war der AfD-Artikel, dass die 24, 2% geholt haben. Und ich musste einfach komplett lachen über die beiden Typen, die sich da so geil freuen. Die können dir die Gesichter. Könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, aber die gucken halt einfach richtig geil. So. Aber 24,2% in Sachsen-Anhalt war mir gar nicht bewusst. Aber da hat es halt angefangen. Ja, das Jahr 2016, das Jahr der AfD. Boah, keine Ahnung, also irgendwie. Also ich meine, wann war denn das? Ich meine, die gibt es ja schon länger. Da war es ja diese Europartei. Ganz kurz. Hier steht, die mal geben. Wir befinden uns auf der Siegerstraße, ruft Frauke Petri ins Mikrofon. Frauke, Frauke, jubeln ihre Parteifreunde. Oh, das ist eine schöne Formulierung. Top geschriebener Artikel von web.de. Debakel. CDU. Sachsen-Anhalt. Mecklenburg-Vorpommern waren, glaube ich, auch um die 20%. Also, die haben auch nicht rasiert in diesen ganzen Staaten. Naja. Nein. Also, Daten, Bundesländer. Wow. Das ist sehr heftig, ja. Krass, aber ehrlich? Ja. Ich glaube, mittlerweile geht es zurück. Und ich glaube, Bundestagswahl 2017. Die zerreißen sich auch immer selber. Doch, 2017, richtig. Das regt mich am meisten auf. Das ist 2017. Das könnte nicht 2018 sein. Warum? Ja, da muss ich 3 Jahre warten, bis ich das, nächste Mal, also das erste Mal wählen kann. Das würde eh schief gehen, wenn du willst. Ja, ich würde nicht die AfD wählen, ne? Ah, wow. Naja, was heißt wow? Das Problem ist ja, keine Ahnung, dass keiner auch so richtig weiß, was die AfD will. Naja, und wer es weiß, der wird der halt Teufel tun und sie wählen, ganz ehrlich. Ich glaube, Anfang 2016 gab es da, nee, Bernd Lucke gab es da schon nicht mehr, ne? Aber da gab es ein paar andere Guido Leute. Westerwelle? Das ist das Nächste. Ich greife schon wieder vor. Aber da gab es ja auch viele Führungswechsel und so weiter, viele Kursänderungen. Also das ist schon echt eigentlich ein interessantes Thema. Also und die Petri hat sich doch mit dem Typ verstritten, oder nicht? Ja, ach, es ist immer so hin und her. Mit dem Höcke. Und mittlerweile, das habe ich auch, habe ich gar nicht mitbekommen, ist Beatrix, Amelie, Ehrengard, Eilika von Storch, stellvertretende Parteivorsitzende. Das wusste ich auch nicht. Bundesparteivorsitzende. Ich wusste nicht mehr, dass in der Partei drin war. Sie hat ja immer so geschrieben und hat mit denen sympathisiert, aber ich glaube, sie war nicht mehr richtig in der Partei drin am Anfang. Hä? Das ist... Ja, na? Beatrix, Amelie. Was, Beatrix ist für mich auch immer die Insignie des Bösen automatisch, weil das war die böse Hexe bei Bibi Blocksberg. Ah, okay. Dann war das, hör mir zu, dann war das die böse Hexe bei Harry Potter, Lestrange. Und ja, gut, jetzt ist halt die Nazi-Braut. Aha, okay. Ah, jetzt denken alle, wow, der schaut geil, Bibi Blocksberg gönnt er sich immer. Ja, es war tatsächlich einer der ersten Filme, die ich im Kindesalter gesehen habe. Ein Spielfilm von Bibi Blocksberg mit so Eulen. Gut, dann. Diese Stein waren. Ja, interessant. Dann zum nächsten Punkt, den du eben schon fast vorgegriffen hättest. Die Westerwelle ist einfach draufgegangen. Oh Gott, wie sich das anhört. Er ist gestorben. Aber mit 54 Jahren. Ich wusste nicht mal, dass der tot ist. Wenn du mich das jetzt gefragt hättest, hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Also ich der ist FDP-Politiker, deswegen... Der war FDP-Politiker. Miau. Aber das ist halt schon heavy. Richtig. Jetzt geht's los. Ja, und der war ja auch in der Bundesregierung dabei. 18. März? Ja. Oder was? Ja. Umstrittener Deal. EU schließt Flüchtlingspakt mit der Türkei. Das wäre... Also, das war irgendwie auch so ein Aufhänger des Jahres 2016. Da hat weil immer so ein Problem mit der Türkei. Und das fängt ja damit an, dass du dich irgendwie von der Türkei abhängig machst, indem du den Deal mit denen machst. Und dass die plötzlich sagen können, ja, wenn ihr was Böses macht, in unseren Augen, dann lösen wir den Deal auf und ihr habt da keinen Vorteil mehr draus. Und das ist natürlich für Deutschland insgesamt jetzt schlecht ausgegangen. Also, in vielen Situationen, würde ich sagen. Tja. Aber 22, das ist halt die, das ist halt die Frage, das ist halt die Frage, ob das nicht letztendlich doch gar kein so großer Fehler war. Die Frage ist, was hätte das geändert, der Flüchtlingsdeal? Weil es sind ja schon relativ viele Flüchtlinge nach Deutschland geströmt, trotz Flüchtlingsdeal. Das sagst du immer, das sagt man immer. Es ist am Ende waren es viel weniger als am Anfang, aber... Dass dieser Flüchtlingsdeal schlecht war, muss ja keiner drum rumreden, ja. Das war ja einfach komplett schlecht, allein für die spätere Diskussion um den Böhmermann, wo wir aber später noch zukommen werden, ja. Wo die Merkel dann letztendlich auch gebuckelt hat, aus Angst. Nee, das sehe ich nicht so, aber da komme ich später dazu. Mhm. 22. März, IS schlägt wieder zu, Terror in Brüssel mit mehr als 30 Toten. 30 Tote. Das war, also in Brüssel war halt auch, das Problem ist, in Brüssel, Dings hier, die, Polizei ist ja nicht so geil. In Brüssel? Ja. Warst du schon mal in Brüssel? Nee, Aber ich habe das gehört, die haben es halt nicht geschafft. Da gab es einen, der den Täter, die haben nach dem Täter mit der Mütze gesucht. Wie mit der Mütze? Den Täter mit der Mütze. Der hat eine Mütze aufgehabt. Und die haben nach dem Typen mit der Mütze gesucht. Gab ein paar Menschen mit Mützen wahrscheinlich da. Und das ist so ähnlich, wie das in Deutschland auch ist mit dem NSU und so weiter. Man hat da 10 Anhaltspunkte, um die zu finden. Die verstecken sich gar nicht schlecht, aber die Polizei kriegt sich hin und merkt im Nachhinein, dass es halt ultraleicht hätte sein können. Das ist halt so ein Problem mit der Polizei. Das ist das war in diesem U-Bahn-Ding, ne? Und unten drin, oder? Ja, weiß ich gar nicht. Warte mal, muss ich mal drauf gucken. Ich hab das nur im Nachhinein dann mitbekommen, dass die Polizei so schlecht war. Anschläge in Brüssel, Bergische Böden und 2 weitere. Genau, die hat ja eigentlich Bock auf EM. Die islamistische Staat, Dings, islamischen Staat, Leute. Attentäter, was auch immer. Und haben dann aber in Brüssel attackiert. Aber das war, also der Punkt ist halt. Boah, Alter, was für ein Satzbock gerade. Der Punkt ist halt, es ist schon mehr Europa. Also, ich meine, Türkei ist ja schon in der Nähe von Europa. Das rückt das ganze Problem irgendwie von irgendwo in Afrika so gefühlt über die Türkei, was irgendwo in der Nähe fast Europa ist. Oder teilweise Europa, vom Kontinent her. Vom Kontinent her? Ja, nicht von der Politik, sondern vom Kontinent her. Und Brüssel ist ja dann doch viel, viel näher an Deutschland dran. Und dann gab es plötzlich diese Angst und alle hatten Angst, aber mittlerweile hat sich das ja auch ein bisschen aufgelöst. Also in Deutschland so wie Peter so Tschech. Hat er auch Angst? Ja, hat Angst, ja. Versteht nicht mal jemand. Ja, ist egal. Ist egal. Hauptsache, du fandest es witzig, ne? Nee. Ansonsten hatte man ja später noch in Frankreich was. Ich weiß nicht, was wir dazu genau haben, aber bis Deutschland hat es ja noch nicht geschafft. Bin ich dumm? War das nicht vorher? Also vorletztes Jahr? Was? Naja, Paris war doch 2015 noch nicht. Ja, aber da gab es doch das mit dem, ich weiß nicht mehr, wie es ausgegangen ist, das mit dem LKW-Fahrer, der so Leute umgebracht hat nach der WM. Hä? Ja. Was? Ja, da hat so ein LKW-Fahrer ganz viele Leute umgebracht. Lol. Auch komplett an mir vorbeigegangen. Und ich halt weiß aber gar nicht, kann auch sein, dass es nur was Persönliches war oder das, ich weiß nicht, ob es genau mit dem IS zu tun hatte. Ich glaube aber, dass man ist lange davon ausgegangen mindestens. Und der Ausnahmezustand ist ja immer noch, glaube ich. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber der hat sich dadurch auf jeden Fall verlängert. Der nächste Todesfall, oder nicht? Hey, wie viele Leute gestorben sind? Roger Cicero. 45 Jahre ist der nur geworden, alt. Mensch. Und dann direkt weiter, 31. März, oder? Früherer Außenminister Hans-Dietrich Genscher stirbt mit 89, gut. Ja gut, aber mit 89... In 89 noch was anderes. Auch nicht an Krebs, keine Ahnung. Meine Uroma, oder unsere gemeinsame Uroma, no offense hier an der Stelle, ist ja auch mit 92 gestorben, das sind 3 Jahre. Ja, also... Da geht schon langsam. Das kann ich schon. Ist jetzt nicht mit 45, aber ja. Also, das Doppelte. Ja, passt. Dann am selben Tag das Schmähgedicht von Jan Böhmermann. Das ist natürlich auch fail. Ich hätte es mir jetzt noch anhören müssen. Ich kann es auswendig rezitieren. Solltest du vielleicht nicht. Ja, dann wird er einfach gesperrt. Nee, aber das Witzige. Also, sag, doofe, feige und verklemmer. Was? Es hat ja nicht damit angefangen. Ich meine, die meisten haben das mit Böhmermann gehört, so, der hat irgendwas gesagt und das fand der nicht so cool, aber es hat ja damit angefangen mit Extra 3. Hast du die Sendung eigentlich mal gesehen? Ja. Also auch die Sendung, wo das war? Nee. Okay. Die haben, also das ist eine Satire-Sendung im Ersten oder im NDR, ich weiß gar nicht, vom NDR auf jeden Fall produziert. Von Christian Ehring heißt der, glaube ich. Ja. Und die machen manchmal so Lieder über politische Themen. Ich weiß. Und die hatten halt ein Lied über Erdogan gemacht. Und das war halt auch, hat sich negativ über ihn geäußert. Keine Ahnung. Halt Pressefreiheit beschränken und so weiter. Und dann war irgendwie Erdogan und so weiter. Erdogan. Auf die richtig schlechte Song-Ding. Auf die richtig schlechte Song, ja. Von hier, Lena Meyer-Landrut, glaube ich, nee, war das. Von Nena. Lena. Und das Witzige ist, Böhmermann hat ja angefangen damit, dass er gesagt hat, boah, was die da gemacht haben für ein Extra 3, finde ich halt echt nicht okay. Warum nehmen die den Song von Nena? und dann hat er ein Schmähgedicht gemacht. Und ein Schmähgedicht ist laut irgendeiner, also ist halt verboten. so, das ja, und er nennt das nennt das so. Ich weiß gar nicht, wo genau das drin steht. Und er sagt halt, man darf das jetzt nicht machen, was ich jetzt mache. Aber ich mache es jetzt, um euch zu zeigen, dass man es nicht machen darf. Hat dann zwei Zeilen gesagt. Und dann haben die nochmal erwähnt, dass man das nicht sagen darf. Aber er hat es ja gesagt. Und das war ungünstig. Und der Erdogan fand sich so geil. Der hatte bei Extra 3, hatte der da schon einen deutschen Botschafter einbestellt. Und da wieder. Und diesmal war es halt echt negativ und sowas, was halt auch in Deutschland eigentlich verboten ist. Echt negativ, sagst du? Das andere sind ja Realitäten. Auf das steckt Ziegenficker. Das, was Böhmermann gesagt hat. Das sind Realitäten. Das ist jetzt deine Meinung. Das kann ich jetzt. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Geil. Ich auch nicht. Und ich will es ehrlich gesagt auch gar nicht wissen. Und ja, dann hat Erdogan den in zwei verschiedenen Fällen verklagt: einmal privat über den Anwalt in Mainz und. Wie hieß der eigentlich? Hasim Gülübülübülü? Und dann nochmal wegen Artikel 103 des Strafgesetzbuchs, dass man, also in Deutschland, dass man ausländische Staatsoberhäupter nicht beleidigen darf. Echt? Ja. Also geht das für alle? Das gilt für alle. Aber wenn ich mich auf die Straße stelle und sage, Punkt, Punkt, Punkt, ist er dummer Ziegenficker? Dann könnte der dich theoretisch verklagen, ja, richtig. Also jeder. Egal ob Trump oder Erdogan oder Putin oder hast du nicht gesehen. Aber das, also echt jetzt ohne Quatsch? Das Gesetz, ja, aber also das Gesetz ist, hat halt auch keiner gesehen, dass es das Gesetz gab, keiner darüber nachgedacht. Das ist, also das hat nichts mit öffentlich zu tun, im Fernsehen oder sowas, sondern das ist egal. Auch wenn ich in einem Raum sitze. Ich glaube schon. In meinem abbezahlten Eigenheim. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht den exakten Wort. Schlecht informiert. Aber es ist, viele Jahre alt, das wollte ich noch sagen. Das weiß ich. Wenn du mich zu Ende reden lässt, genau. Nee. Und die Bundesregierung wollte es dann aber auch abschaffen, weil die gar nicht gemerkt haben, dass es das gibt, so und so weiter. Hat ja keiner drüber nachgedacht. Also ich meine, Beleidigungen kannst du ja noch mehr auslegen, als das, was Böhmermann gesagt hat, was man vielleicht wirklich nicht sagen sollte. Aber früher wäre das ja auch eher ein Problem gewesen. Also heute ist ja alles ein bisschen mehr globalisiert und so weiter. Aber das, also, es gab Leute eine Fehde. Haben mit Trump, seitdem es aufgestellt wurde, das komplette Jahr 2016 quasi, schon beleidigt. Der könnte da auch jeden Deutschen könnte dafür verklagen. Wow. Und deswegen ich glaube, der hat ja viel Geld, habe ich gehört, ne? Habe ich mir sagen lassen. Aber er hat locker nicht so viel Geld für die Gerichtskosten, für alle, die ihn beleidigt haben. Doch. Außer du machst eine Sammelklage, dann vielleicht. Kann man mehrere Leute gleichzeitig verklagen? Ja, ne? Bestimmt. Ja, doch, du, wenn Gruppe. Das alle dasselbe. Der macht aber eine WhatsApp-Gruppe Fall. Auf. Nee, das geht nicht so leicht. Aber eine reicht, glaube ich, nicht. Du brauchst 256 pro Gruppe. Ja, und die haben bestimmt ein paar Millionen Menschen beleidigt. Ja, richtig. Aber das ist halt so ein Problem. Das hat sich dann ewig lang gezogen und letztendlich wurde erstmal freigesprochen. Ich weiß gar nicht, ob Erdogan dann Einspruch eingelegt hat. Und so weiter, weiß ich gar nicht genau, aber letztendlich droht ihm jetzt erstmal nichts. Und der Punkt, wo du dich vorhin schon drüber aufregen wolltest, ist, dass Merkel gesagt hat, dass das Gericht das klären soll und sie nicht sagen will, dass die Klage nicht durchgeht. Hätte ich auf jeden Fall auch 377.358,491 WhatsApp-Gruppen. Bei einer Summe von 800, von 100 Millionen Beleidigern. Ach so. Die ist, glaube ich, realistisch. 100 Millionen in Deutschland ist schwierig, ne? In Deutschland nicht insgesamt, meine ich. Ja, aber du kannst ja nur nach deutschem Recht Deutsch beklagen. Also, ach so. Du kannst ja nicht einen Amerikaner. Es hat ja locker nicht jeder Deutscher beleidigt. Ja. Und warum darf ich einen Amerikaner nicht nach deutschem Recht belangen? Das ist doch scheiße. Das darfst du schon. Aber du darfst nicht einen Amerikaner, der den amerikanischen Staatspräsidenten beleidigt. Obwohl Trump ist noch kein Staatspräsident, muss man auch sagen. Denn aber jetzt einen amerikanischen Staatspräsident beleidigt, kann ja nicht nach Deutschland gehen und den verklagen. Warum nicht? Warum nicht? Das finde ich unfair. Aber Trump könnte nach Deutschland gehen und alle Deutschen verklagen. Ich glaube so. Aber das hatte Erdogan auch gemacht. Das Causa Böhmermann hat ja auch seine Spuren hinterlassen, oder? Also wenn du überlegst, ich weiß, ist das mittlerweile durch? Ja, also ich weiß es halt nicht genau, aber ich glaube, er muss jetzt nicht irgendwie keine Strafe und so weiter. Der Zivilprozess läuft noch, aber ich glaube nicht. Also Gefängnis auf jeden Fall nicht. Aber weiter habe ich auch nicht verfolgt. Das ist ja schon mal etwas. Na gut. Da steht Panama halt Papers 2016. Enthüllen Briefkastenfirmen. Hey, mal ganz kurz dazu sagen, dass ich finde, dass das absolut lächerlich ist, was da aktuell läuft oder gelaufen ist, ja. Dass du hingehst, jetzt vor allem bezogen auf den Sportler und auf Fußballer, den Sport, den ich absolut liebe, ja. Dass du hingehst und sagst, ja, Neymar sollte jetzt erstmal 80 Jahre ins Gefängnis, weil der hat so und so viel Steuern hinterzogen. Erstmal finde ich, dass Gefängnisstrafen ganz schön, ich will nicht sagen hart sind, aber das sind ja letztendlich Wirtschaftsverbrechen. Und keine Ahnung. Ja, aber. Also, du hast ihn nur den Staat geschrubbt, letztendlich. Und, ja, aber eben genau. Das finde ich irgendwie ein bisschen schwierig. Dann ganz Deutschland geschrubbt. Und? Ja, aber das verteilt sich doch auf 18 Millionen. Wenn ich 18 Millionen hinterziehe, ja, 80, dann habe ich genau jedem einen Euro abgezogen. Das fände ich okay. Ja, aber wie viel Autobahn könntest du für 80 Millionen reparieren? Eine halbe. Ja, echt so. Ja, die Frage ist doch, wie viel Elbphilharmonien könntest du dafür bauen? Keine ganze auf jeden Fall. Ja, richtig. Oder wie viele Flughäfen. Ja. Richtig. Ja, aber natürlich, es ist so eine Sache. Aber jetzt ganz ehrlich, ein Beispiel, was du jetzt bestimmt gerne nehmen würdest, Uli Hoeneß. Ganz was? Ehrlich, wenn du den jetzt das zurückzahlen lässt und auch 10 Euro zurückzahlen lässt, hat er damit kein Problem. Ja, eben. Oder Cristiano Ronaldo. Er ist doch gut. Dann hat der Staat trotzdem mehr Geld eingenommen, als er mit den Steuern eingenommen hätte. Ja, gut, aber und dann machen die Leute das ja weiter und denken, ja, im größten Fall verliere ich ein bisschen was, aber in der Börse kann ich viel mehr verlieren zum Beispiel. Das ist ja für die ja kein Risiko. Und eine Gefängnisstrafe, also das, Freiheit ist schon eines der krassesten Güter, Rechte, die wir haben. Die man am meisten, weißt du? Ich meine, halt und Leben, da 80 Jahre oder was lebenslang ist halt ein bisschen übertrieben. Aber allein 2 oder 3 Jahre, ne? Das verändert schon viel. Ist auch heftig. Gönn dir mal. 3 Jahre. Also gerade in unserem Alter ist es noch heftiger. Ja. Aber egal wie alt du bist, sind 3 Jahre schon echt eine Zeit. Deswegen denke ich mir immer so, wie dumm musst du sein, um so eine Scheiße abzuziehen. Ja. Ich meine, ist ja nicht so, dass irgendeiner von denen kein Geld hätte. Und es irgendwie dringend bräuchte, sich Steuern zu hinterziehen, ja? Die wollten ja einfach nur noch mehr haben. Ja, richtig. Ich kann die Gedanken nachvollziehen, dass wenn du halt 18 Millionen in der Hand hast und sagst, okay, fuck, das ist richtig viel Geld, aber der Kollege vom Finanzamt will, dass die Hälfte davon abdruckt, das heißt, mir bleiben noch 40. Ja, aber so ist muss es ich halt drüber nachdenken. Also, ja, aber so ungefähr ist es schon. Ja, aber... Also, ich glaube, keiner, der Steuern hinterzogen hat, hat die Steuern für sein ganzes Geld hinterzogen, sondern halt nur für einen gewissen Teil. Ja, der aber trotzdem der locker bei 18 Millionen lag. Quasi. Ja. Läppsch einfach, egal. Aber es hat damit ja, also, wie soll ich sagen? Also, allerdings hat mich das überhaupt nicht gewundert, dass die alle Steuern hinterziehen. Deswegen war das mehr so die mittelgroße Enthüllung für mich. Ja, aber Panama Papers ist halt schon echt nochmal was ganz relativ Großes gewesen. War was Großes? War schon. Also, aber wenn du mich vorher gefragt hast, hinterzieht Ronaldo Steuern, hätte ich gesagt, ja, wahrscheinlich. Ja, das auf jeden Fall, nee, aber. Also, ich meine, das ist. Hast mich irgendwie geflasht. Da hängt ja noch mehr mit zusammen insgesamt. Ich meine, die ganze luxemburgische und halt aber auch dieses komplett null kontrollierte in Panama und so weiter, ist halt schon einfach. Es legt so ein Wirtschaftssystem irgendwie hintenrum lahm. Oder könnte. Dann weiß ich nicht, wollen wir erst den ganzen April 2016 nehmen oder erst noch das, was hier noch steht, was eigentlich wenig relevant ist? Also Karl von Schweden juckt mich ehrlich gesagt jetzt nicht so. Ja, der wird zuerst mal Vater, um das noch erwähnt zu haben. Und dann Prince fand ich jetzt schon wieder mega krass. 57. Der ist 57 nur geworden. Wir haben jetzt drei, die so 40, 50 Jahre waren, ne? 1, 2, 3. Ja, gut. Roger Williamson war 60. Ja, ja, ist auch. Aber es ist auch schon kein cool. Alter, finde ich. Ja. Also nochmal ein mehr im Jahr 2016, richtig? Dann April 2016. Vera Fake. Griechische Insel Lesbos. Oh. Ja, nicht so weit. Sorry. Das ist schon Mai. Wir haben ja den April 2016 noch bei der RP. 4000 Flüchtlinge und so weiter auf den verschiedenen Inseln und so. Das hat insgesamt ein riesiges Problem. Moment, wo bist denn du jetzt? Bei der RP ganz am Anfang von April. Ah, hier. Flüchtlinge. Also insgesamt die Flüchtlingskrise gemeint, dass du halt die Mittelmeerinsel ein großes Problem hast. Die hat hier aber komplett geflasht auch. Mit den verschiedenen Programmen war. Am Anfang gab es ja ein Programm, ich glaube von der italienischen Regierung, die ganzen Flüchtlinge geholfen haben, was die EU dann aber abgedreht hat und dann nur zur Grenzsicherung gemacht hat, weil die halt nicht wollen, dass die, wie heißt die denn? Die Leute da auf diese Boote setzen. Achso, Schleuser. Schleuser heißt auf der. Sorry, dass ich unterbreche ganz kurz. Wer hat das Foto gemacht, bitte? Aber ganz ehrlich, ne? Das Letzte, woran du da gerade denkst, ist doch Foto machen. In dieser Situation. Oder bin ich jetzt komplett durch? Naja, vielleicht haben die ja selbst ein Foto gemacht. Ja, die haben Selfie gemacht. Jo, Wir chillen gerade am Mittelmeer, kommt vorbei. Nee, aber je nachdem, was das heißt. Ich gönne mir gerade ein Pina Colada auf dem Flüchtlingsboot. Ich weiß auch nicht, was mit der Person da gerade ist, die ins Wasser fällt. Oder was auch immer. Ich glaube, das ist gerade am Strand und die landen quasi gerade und steigen aus. Aber da, wenn die ankommen, dann mache ich doch kein Bild, dann helfe ich doch. Ja, aber ich weiß ja nicht, was das für eine Situation ist, aber es sieht schon eher. Ich fand das schon. Das sah, ja, klar, guck mal, die eine steht doch im Wasser, die links. Ich kann doch gerade ins Wasser fallen. Voll geil, nee, das wäre aber sehr, sehr interessant getimt, dass die quasi gerade noch so halb im Wasser ist. Ja, das wäre jetzt auch nicht so scharf, ne? Nee, never. Aber. Ja, doch, kurze Verschlusszeit, aber nee, locker nicht. Nee. Kannst du mir nicht erzählen. Also, sieht doch voll gestellt aus eigentlich. Ja, also jedenfalls. Und guck mal, der hinten, der steht auch im Wasser. Generell oder fällt der auch gerade? Hinter ihr. Keine Ahnung. Am Bootrand. Ich weiß es nicht. Die haben auch alle Rettungswesten an, wenigstens. Auch nicht wirklich realistisch. Egal. Naja, aber das war ja auch so eine riesige Diskussion. Und Italien hatte ja Riesenprobleme damit. Gut, Italien ist politisch auch ein Riesenproblem für sich, aber. Mensch, damit die Italianos. Ich weiß nicht, ich wie viel da noch kommt, ob wir da auch noch mal zu reden, aber gut. Dass ich in der Zukunft keine Pizza kriege. Ja. Das finde ich halt tatsächlich dramatisch. Ja. Genug der Scherze. Dann steht hier noch, das habe ich gar nicht mitbekommen, 14. Mai, ach, das ist schon Mai, okay. Tut mir leid, ich war zu schnell. Hier Real. Ja, aber wir sind beim 12. Mai. Warum? Wieder Jan Böhmermann. Es geht jetzt relativ schnell. Wäre fake. Ach so, genau. Ich weiß gar nicht, weil das war, ist jetzt dann gelaufen während der Affäre. Das war die erste Sendung danach wieder, nachdem er ein bisschen ausgesetzt hat, oder? Ja, korrekt. Da auch geil. Ich erzählen? Ob ich erzähle? Ah, sicher will ich das erzählen. Das habe ich so abgefeiert, das habe ich allen Leuten gezeigt. Einfach wirklich allen. Ja, dann erzähl. Jan Böhmermann ist hingegangen und hat dann eine absolute Abzocker- bzw. eine absolute Asi-TV-Show auf RTL 2, glaube ich, Leute eingeschleust. Schauspieler, die offensichtlich richtig dumm sich selber dargestellt haben, was natürlich dafür gesorgt hat, dass das so ein bisschen Sendung aufgedeckt. Was? Willst du die Sendung noch nennen? Ja, wäre ich jetzt gleich zu kommen. Ach so. Was für Missstände in dieser Sendung eben herrschen, die von Vera Entwehen moderiert wird und den schönen Namen Schwiegertochter gesucht trägt. Ja? Im Großen und Ganzen geht es darum, für alle, die es nicht kennen und sich deswegen auf jeden Fall nicht schämen müssen. Ich kann vorher auch nicht. Es geht darum, dass sich da Männer bewerben können, die keine Frau haben. Die geistig zurückgeblieben sind. Genau. Vornehmlich werden da geistig Zurückgebliebene genommen, die aussehen wie. Naja, auf jeden Fall nicht Nummer 1 bei den Single-Börsen sind. Und ein paar strange Hobbys haben. Was genau. Sie gemacht haben, war der Schildkrötenfreak, haben die den so spielen lassen. Und was passiert ist, die haben den in den Szenen, haben die den extra Duplüsch-Schildkröten besorgt. Die dem noch hingelegt haben, damit das noch mehr rüberkommt, dass der komplett kernbehindert ist. Ja, die haben denen einen Liebe-Ist-Pulli in die Wohnung das gestellt. Das Geilste war, der Vater hat ihn, glaube ich, da angemeldet. Ja. Der war halt auch ein Schauspieler von dem Typ. Und der musste dann Vertrag unterschreiben. Und dann hat er gesagt, die wollten noch einen Ausweis sehen, genau. Und dann hat er gesagt, ja, den habe ich nicht, den hat meine Frau mitgenommen und so. Und dann haben die gesagt, ja, ist nicht so schlimm, unterschreiben die einfach. Keine Ahnung, ich habe 50 Euro dafür den Dreh bekommen, keine Ahnung. Oder 150. Aufwandsentschädigung. Hallo, 150, ja. 150. Das ist 100 Euro mehr, nämlich. Dafür, dass das du dich, dreimal so viel. Dafür, dass du dich komplett zum Affen machst. Ja, richtig. Für immer. Gut, in deren Fall war das jetzt nicht so das Problem, aber trotzdem habe ich das total abgefeiert. Wurde die Sendung eigentlich ausgestrahlt? Oder ja. Ist das vorher schon rausgekommen? Nee, die Sendung wurde ausgestrahlt und nach der Ausstrahlung. Warte, ich weiß. Ich würde es jetzt nachgucken, aber ich weiß gar nicht, wie ich es nachgucken soll, deswegen sage ich überhaupt, das ist jetzt einfach witzig, stimmt, dann straft mich bitte Lügen. Aber es war an sich auf jeden Fall witzig, dass wir das nicht gerafft haben. Und das ist das so ein typischer Böhmermann. Genau. Man muss jetzt nicht mit Staatspräsidenten anlegen, aber ich glaube, in dem Schatten war es auch ein bisschen. Ich meine, er hatte quasi diesen Hype und dadurch haben das vielleicht mehr Menschen gesehen, aber gleichzeitig. Es war locker Absicht. Würde jetzt aber auch keiner sich mehr daran erinnern. Ich meine, vorher hat keiner, also wenige Leute nur gewusst, dass er Jan Böhmermann ist. Tatsächlich habe ich das Neo-Magazin, bevor es halt Neo-Magazin Royal war, nie gesehen, aber. Der hat, ja, war vorher beim Radio und ich hab den beim Radio vorher. Ach, Radio Bremen, ich auch. Und zwar, das kommt daher, dass ein guter Freund von mir lange in Bremen gewohnt hat. Und wir waren da anderthalb Wochen, glaube ich. Ja, warte, warte. Und bei denen in der Küche stand ein Radio und die hatten immer Radio Bremen. Radio Bremen. Ja. Aber der war später doch auch dann bei 1 live in Köln, oder nicht? Kann sein. Ich glaube nämlich, weil er hat dann, ist auch so richtig dumm. Aber daher hat ich den Namen schon mal gehört. Wann war denn das so? Es ist auch noch nicht gar nicht so lange her. Er hat dann eine Radiosendung moderiert, immer von 23 bis 1 Uhr, wo einfach Leute anrufen können und sich dann mit ihm über irgendein Thema unterhalten können. Late Line. Ja. Hab ich damals mal angefangen, weil mir langweilig war. Ach genau, mit Olli Schulz hat er das gemacht teilweise. Nee, das war was anderes. Ich erinnere mich an eine Late-Line-Folge mit Olli Schulz, die ich auf YouTube nachgeguckt habe. Ja, aber das war ja dann TV-Late-Line. Das ist dann halt nur relativ selten. Da haben die auch mal eine TV-Sendung draus gemacht. Ja, an die erinnere ich mich. Die habe ich nie auf YouTube gesehen. Das gab auch mal. Ja, okay. Und danach habe ich es auch noch geguckt. Aber keine Ahnung, die Leute danach waren komisch. Aber ich habe auch nicht viel damit bekommen. Ich habe da den Namen schon aufgeschnappt. So. Wie gesagt, den Namen hatte ich auch schon mal vorher aufgeschnappt. Dann hatte ich den öfter mal bei Freunden gehört. Als Neomagazin Royal habe ich dann angefangen, habe ich das meiste gesehen. Ich habe es nach dir angefangen. Und dann, gut, 2016 war ja jetzt so, da hat sich, haben die halt echt nicht nur einfach dieses, wir machen halt Witze und so weiter und diese TV-Vorabend sind, sondern haben sich so entwickelt, dass die einfach genau das gemacht haben, wo sie Lust drauf hatten. Ich meine, wer hat mehrere Songs veröffentlicht, einfach so wie YouTuber. Die einfach komplett geil sind. Die machen einfach das, wo sie Lust drauf haben. Und machen da Videos draus. Und es hat halt irgendwie mit deren persönlichen Leben zu tun, deswegen passt das alles so ein bisschen zusammen. Und so ähnlich ist es auch da. Es ist alles, bis auf die Amerika-Reportage, alles in eine Sendung eingebaut gewesen. Aber die haben eine Sendung lang durch nur gesungen, eigentlich sogar fast 2 Sendungen. Voll. Die vor der Sommer- und vor der Winterpause haben die zu 90% nur gesungen. Die komplett geil waren, das sind absolut meine Lieblingsfolgen dieses Jahr gewesen. Vor allem bei der letzten habe ich gar nicht, war ich voll verwirrt, dass schon zu Ende ist am Ende. Weil ich dachte, da kommt doch mal irgendwie irgendwas, ein Part dazwischen, aber... All about you. Nee. War da nicht. Gebe ich mir auch gern öfter noch, weißt du, diese Sing-Dinger. Also der macht halt, was er will, so auch diese US-Reportage, aber da fand ich, das war so ein bisschen, also, es war halt ziemlich witzig, aber das war für mich so, war dann schon viel zu spät, weil ich viel mehr mit auseinandergesetzt. Das ist wichtig, witzig, wenn du dich nicht damit auseinandergesetzt hast. Aber ansonsten ist so, ja, okay. Das hat der Böhmermann. Das schiebe ich mal zwischen. Wer ist denn dein Promi des Jahres? Weiß es nicht. Ich habe mich auseinandergesetzt. Wahrscheinlich Jan Böhmermann. Wollte ich gerade unterschreiben. Also ehrlich, der hat immer wieder, also der begleitet mein Handy sowieso die ganze Zeit. Ich schaue jede Woche da schön das Neo-Magazin drauf. Sehe seine ganzen Tweets, lache mich über 90% von denen ab. Und ich glaube tatsächlich, dass der so mit mein Jahr geprägt hat als Promi. Also, ja, also im Vergleich zu vielen anderen. Der hat die krassen Sachen gemacht, ja. Also ansonsten, was ich sonst halt noch mache, außer halt, keine Ahnung, ist halt YouTube, aber da hast du jetzt nichts Krasses Neues. Jan Böhmermann und ApoRed, bitte. Und bitte das ist dasselbe, da finde ich, ist auch so, keine Ahnung, ist auch nicht so richtig Promi. Oh, und dann, was ich noch viel geguckt habe einfach, wahrscheinlich sogar noch mehr als Neo Magazin Royale, sind einfach Joko und Klaas. Oh! Weil allerdings immer wenn die halt Abendsendungen haben, was auch immer die gemacht haben, und halt Zirkus Halligalli ab und an mal. Halligalli schaue ich seit wir auf der Deutschlandtour waren regelmäßig. Genau. Und die beste Show der Welt habe ich auf der Deutschlandtour entdeckt, von der ich jetzt absolut alle Folgen kenne. Der sind 2. Was? 2. Die beste Show der Welt. Das Duell um die Welt. Habe ich auf der Deutschlandtour entdeckt. Ja, und die beste Show der Welt habe ich auch entdeckt. Die beste Show der Welt ist echt ziemlich witzig. Die war so ziemlich geil. Das ist meine Sendung des Jahres. Da würde ich auch sagen, ja, da machen sie so am meisten so einfach so durcheinander. So, weißt du, dass du so, das sind ja komplett unterschiedliche Sachen. Ach, auch so Sachen. Eine Sendung könntest du ja nicht 2 Stunden lang geben. Also manche Sachen sind so unnötig, wie dieses japanische Gedöns, das sollte eigentlich nur witzig sein, hat aber ja auch null funktioniert. Aber so manche Sachen, so wie dürften wir, das haben die jetzt auch tatsächlich dann nochmal gemacht. Da haben sie zweimal gemacht. Und das ist, also das ist oder was ganz das mit dem Kochen haben sie auch nochmal gemacht. Das auch gekocht mit. In der Du-Version. Wo Klaas so einfach original einen Lachs blind in die Pfanne von Joko geworfen hat, wofür ich den bis heute einfach feiere, weil der lag perfekt da drin. Ja. Hast du das gesehen? Ja. Das war ja wohl der geilste Wurf der Vergeltung. Ich hätte die Sendung halt nicht so geil, weil... Nee, die war auch nicht so geil wie die erste. Ich glaube, der Herr Lafer, der wusste nicht, wer ist, oder? Ja. Oder, was haben die jetzt so zusammengeschnitten, dass es so gewirkt hat? Weil, nee, der wusste es wirklich nicht. Der hat teilweise mit Klaas geredet und Joko hat geantwortet und alles war durch. War auch alles ein bisschen durcheinander und... Also ich glaube, ich hätte es cooler gefunden, wenn zwei Köche jeweils ihren Typen gesteuert hätten. Ja, richtig. Das war meine Intention dabei. Wer das nicht kennt, soll sich das mal anschauen. Ja, richtig. Das Auge kocht mit. Auch gerne in der beste Show der Welt, da war es noch ein Ticken lustiger. Ja. Habe ich jetzt aber auch schon zweimal gesehen, die beste Show der Welt, diese Folge. Ja. Weil die einfach so geil ist, es gibt aktuell nicht mehr. Ja. So viel zum Thema. Und das kommt, glaube ich, auch nochmal zurück. Jetzt sind wir mega abgeschweift, egal. Ja, aber ich wollte nochmal... Deswegen würde ich sagen, Joko und Klaas habe ich noch ziemlich viel gesehen, weil die halt insgesamt länger präsent sind. Aber würde ich das nicht so sagen, Promi des Jahres, weil die sind halt immer noch so, wie sie vorher waren. Das stimmt. Und Jan Böhmermann hat mich schon echt geprägt dieses Jahr. Also rein promi-technisch, was halt sie so gemacht hat. So gesteigert, weißt du? Ja, genau. Guckt man das mal rein, so, keine Ahnung. So wie heute Show gucke ich halt ab und zu mal, wenn ich halt Zeit habe. Mal reingelackt. So. Nicht wahr. Und dann würde ich sagen, 14. Mai. Das Unwichtige zuerst. Die Bayern sind zu viermal Meister geworden, juckt keine Sau. Ich finde immer nur geil, wie Tom Starke halt irgendwie Jahr für Jahr sich den Titel da abholt, seine Medaille. Und genau nie spielt, aber immer auf den Fotos drauf ist. Ja, richtig. Genauso wie Seda Taski. Aber was man sagen muss, ja, richtig. Aber zum 4. Mal in Folge. Das könnte man nochmal erwähnen. Ja, ist ganz toll. Ja, bla bla bla. Real Madrid. Das ist das Einzige, was ich da noch... Nee, warte. Wir haben noch hier Eurovision Song Contest, wo wir gerade bei Fernsehen waren. Ukraine. Hast du das gesehen? Nicht ganz, nee. Okay. Also ich habe die Ukraine-Performance gesehen. Ich habe die... ist ja fast das Ganze, ne? Ich habe die Vorausscheidung gesehen. Nee, aber die habe ich auch gesehen. Jetzt nicht in dem... Der hatte dann natürlich, aber ich war da beim Austausch und wir haben uns das zusammen angeguckt. Es ist ja, also bei denen ist das noch krasser, ich weiß es nicht, ob das nur bei denen Familie war, aber da waren schon ein paar andere auch, die das so viel, viel mehr verfolgen als in Deutschland. Also ich meine, es war in Deutschland, es war auch so früher, aber mittlerweile tut das echt fast keinen mehr. Es kommt halt immer in Nachrichten. Und mittlerweile geht es auch nicht mehr so viel mehr um die Lieder, weil das, keine Ahnung. Die Lieder, die am meisten gespielt sind, sind halt nicht dabei. So. Das sind halt immer andere Lieder. Und das mit der Ukraine, da weiß ist halt auch mal, politisch ist es immer ganz, ganz schwierig. Ich weiß nicht, wie es genau zur Ukraine kommt. Es ist ja auch dieser der Russland-Ukraine-Konflikt und so weiter. Aber das hat auch damit auch sicherlich eine Rolle gespielt. Ich fand die Performance echt richtig scheiße. Ich hab's mir nochmal schnell auf YouTube angemacht, um zu sicher zu sein, dass ich auch die im Kopf habe dazu. Ja, also ist halt eigentlich. Aber ich fand die Mucke auch überhaupt nicht geil. Es ist nicht halt. Das Lied finde ich halt nicht gut, aber es ist ja nicht mehr die Sache. Manchmal ist die Performance auch gut. Aber ich finde die Performance aber jetzt ehrlich gesagt auch nicht so krass. Ich hab dir mal einen YouTube-Link kurz in die Idee geschickt. Ich muss mir nicht mal. Also das Problem war, ich fand das nicht gut. Manchmal hast du halt bei dem einen sagst du, okay, das ist ein krasses Lied, aber der sitzt nur auf der Bühne da, mit seiner Gitarre, spielt das Lied und singt dazu. Passt zu manchen Liedern, aber ist halt irgendwie nicht so genug. Und manchmal macht die auch krasse Performance. Also manchmal werden ja auch, keine Ahnung, wann war das, glaube ich, 2001, 2002 oder so, also finnische Hardrock-Menschen, die komplett verkleidet waren, das gewonnen haben. Sicherlich nicht wegen dem Lied, weil man ja nicht mal was verstanden hat, aber einfach wegen der Performance. Ja, aber teilweise waren die auch echt geil, Performance. Das Coolste sind auch so, keine Ahnung, die Russen sind öfter mit so alten Omas angetreten, so, das ist halt witzig. Erinnerst du dich an die Russen, wollte ich gerade sagen. Erinnerst du dich nur an die Russen, die waren ja voll geil. Wann denn? Ja, also, ja, die Oma-Performance die mit Babuschka. Ich bin da ein bisschen verwirrt. Ich meine, nee, das ist schon mindestens ein Jahr her. Aber das fand ich voll geil. Viele Tanzeinlagen auch immer und richtig gute Tänze. Dann gibt es diesen Videoeinsatz. Also ich meine, der Schwede hat es ja davor das Jahr gewonnen. Da fand ich so, keine Ahnung, diese Verbindung mit diesem Videoleinwand, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, wahrscheinlich nicht, fand ich zwar ganz gut, aber ich hätte nie das als Sieger damit gerechnet, weil der halt eine einstudierte Performance macht, so wie bei einem Tanz und im Hintergrund halt ein Video läuft. Und das sieht halt dann ganz toll aus. Aber, keine Ahnung, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich da vielleicht irgendwie noch ein bisschen mehr Ahnung habe, wie das funktioniert, als wenn sich Oma das jetzt anguckt, zum Beispiel. Die würde sagen, oh krass, wie reagiert das denn auf den? So, ich sag so, ja, der hat das halt einstudiert, weißt du? Und dann 14. Mai, das, wo ich vorhin schon mal sagen wollte. Oder wolltest du dazu noch was sagen? Du wirst geprügelt, wenn du gemeint zu Oma bist. Hä? Wolltest du zum Songcontest noch was sagen? Nee, tatsächlich fand ich den auch gar nicht so geil. Ich habe den, wie gesagt, auch nicht ganz geguckt, weil ich hatte auch Besseres zu tun, habe den nebenbei dann angehabt, zwischendurch mal drauf geguckt und ich fand auch, dass die Ukraine gar nicht mal so sehr verdient gewonnen hat. Nee, das ist aber, das ist halt, also ich finde, das ist komplett schwierig, weil halt alles komplett unterschiedlich ist. Ich aber das jetzt, ich persönlich nicht gewählt hätte. So. Sag nicht unverdient, aber ich hätte es nicht gewählt, weil es ist auch, keine Ahnung, so, Deutschland, kannst du fragen, keiner hätte Trump gewählt, aber die Amerikaner haben ja Trump gewählt, so, weißt du? Das ja, auch in anderen Ländern hast du immer einen anderen Blickwinkel, den man aus Deutschland nicht nachvollziehen kann. Und vielleicht, es hat auch musikalisch ist es ja anders. Und ich finde, dass Deutsche immer gar, also ich meine, die sind immer so voll Mainstream und so, keine Ahnung, finde ich jetzt auch nicht so krass, aber fand ich auch tatsächlich besser. Und wie viele Punkte haben wir mal wieder? 2 oder so? Vollster Platz oder letzter oder so? War aber nicht sogar letzter. Halt. Ich weiß es nicht. Deutschland ist aber in den letzten Jahren immer letzter oder vorletzter gewesen. dann gehen wir aber jetzt weiter, oder? Also Madrid würde ich überspringen, ehrlich gesagt, weil ich darüber halt gar nichts weiß. Ich würde es aber nur erwähnen, damit wir das komplett haben. 14. Mai gab es einen Erst-Terroranschlag im Irak auf einen Vereinslokal von einem Fanclub von Real Madrid mit 16 Toten. Das ist ja, wie gerade schon erwähnt, halt überhaupt nicht. Also habe ich nichts mitgekriegt, gar nichts. Dann Elfmeter-Krimi Bayern gewinnt gegen Buckt ja auch keine so. Ehrlich, also das habe ich nee, war aber da gerade. Also, ob du das nicht spannend fandest. Ich habe es gar nicht gesehen. Ich habe nur einen Elfmeterschießen gesehen. Ach so, okay. Ribéry hätte vom Platz fliegen müssen schon vorher. Ja, ich war da gerade zu dem Zeitpunkt in Frankreich. Meine Flat ist alle gegangen beim Elfmeterschießen. Dann hat der Kicker mir gesagt, dass Bayern gewonnen hat. Da habe ich erst recht abgekotzt. War also komplett langweilig. Aber es ist mal wieder was Spannendes gewesen, eine spannende Situation, aber ich ja, würde jetzt auch ja nicht mehr, ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern. War halt unverdient einfach auch. Es ist ein Elfmeterschießen, hat halt übel lang rausgezogen. Na, aber die beiden hätten lange in Unterzahl spielen weißt müssen. Du, ich kann auch zu dem HSV-Spiel sagen, jetzt verdammt, ich kann es dir mal drauf einlassen und sagen, dass ja immerhin allein mit dem, unverdient gewonnen, kannst du erzählen, was du willst. Ja, aber es, also wie soll ich sagen, es gab auch, weiß ich, dass Bayern gegen Atletico rausgeflogen ist, ist auch manchmal so. Denkst du auch so, ja, letztendlich das Spiel, in dem sie rausgeflogen sind, da hätten sie nicht rausfliegen müssen. Ja. Ja, da kannst du wenigstens sagen, das Spiel an sich war spannend, aber Elfmeterschießen hätte dann Bayern nicht gewinnen dürfen. Könnte ich sagen, wenn ich das finden würde. Hä, du findest das Spiel komplett langweilig. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Dann sag doch einfach. Ich finde die News langweilig. Dann widersprechen wir doch nicht. Ich finde die News langweilig. Also Bayern ist der Pokalsieger geworden. Ja, bla, Bayern hat noch einen Titel geholt mit ihrem Scheiß. Okay, bla bla, Real ist Champions League Sieger geworden. Okay, machen wir das weiter. War richtig unlustig, weißt du? Ich hab voll Bock gehabt auf Ding hier. Geil, Atletico holt das Ding jetzt. Diogo Simeone kann sich krass abfeiern. Und was denn passiert? Immer, Ronaldo macht den 5 Meter rein und feiert sich hart ab. Können wir auch gerne übergehen. Fand ich genauso scheiße wie ein DFB-Pokal. Ist halt wie immer, das ist halt Real so. Schüsse im schwulen Club in Orlando. Das ist doch wieder eindeutig brisanter. Ja, wir haben auch wieder hier was übersprungen. Bombenanschläge in syrischen Städten. Syrien ist ja eh so ein Riesenproblem. Bang, bang, immer. Bang, da geht der komplett ab. Und mal wieder IS. Dann, und nochmal Flüchtlings. Kreta und Libyen sind ein Boote. Paar viele Menschen gestorben. Paar viele, ist auch gut. Mehr als 100, richtig. Also das sollte man nicht so übergeben, weil das ist ja schon ein krasses Ding. Aber darüber können wir halt einfach wenig sagen, weil wir das überhaupt nicht mitgekriegt haben. Punkt. Ja. Und seit ein Stück. Guck mal, da musste man sich fragen, warum da Leute Bilder von gemacht haben. Ist das Schiff umgekippt und es sind Leute ertrunken. Gut, man hat 4000 gerettet und 100 haben überlebt, aber guck mal, sie haben 4 Bilder gemacht dabei. Dann Mai, Juni, Juli. Können wir vielleicht erst mal das Allgemeine machen, oder? Und dann machen wir mit Juni weiter. Ja. Unwetter in Deutschland, Hochwasser und so weiter. Das war heftig. Da haben richtig viele Leute richtig finanzielle Probleme gekriegt, weil einfach ihr komplettes Haus unter Wasser stand. Und das ist halt einfach mal eben so ein Ding, was sich hart treffen kann, wenn du eine kleine Wohnung hast und hast du nicht gesehen. Warum rechnest du damit in Deutschland ja nicht? Ja, null. Wann gab es das letzte Hochwasser, ich glaube, so krass. Und wenn du dir das Bild mal anguckst, das Wasser stand einfach auf Hüfthöhe. Richtig. Oder auf Schulterhöhe. Wenn du siehst das mal aus anderen Ländern, denkst du, ja, Erdrutsch, Regen, ja, die sind nicht solide gebaut, aber es kann halt in Deutschland auch plötzlich passieren. Genau, Philippinen-Überschwemmung hat man schon mal öfter als Deutschland-Überschwemmung. Deswegen, das ist eine Assoziation, die ich weniger treffen würde, aber die ist halt einfach schon krass dann, die Leute überrascht hat. Ich hoffe, dieses Auto, gell, was da so komplett unter Wasser ist und dann schon so der Arsch rausguckt. Also eigentlich ist nur die Mutter unter Wasser, egal. Und dann, 2. oder 12. Juni, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Weißt du was? Genau? Weiter? Homosexuellen Club in Oh Orlando. Ja, doch, ich weiß ein bisschen was genaueres. Ja, warte, aber 2. Juni oder 12. Juni? Hat jetzt RP Online recht oder web.de? LOL. Und waren es jetzt 49 oder 50 Tote? Ah, nee, er ist noch gestorben, okay. Da sind 50 Tote, also 49 Opfer und der Täter selbst, der von der Polizei getötet wurde, genau. Wie es in Amerika üblich ist. Nee, wäre in Deutschland wahrscheinlich auch so gewesen. Weiß ich nicht. Tatsächlich nicht, an welchem Datum es jetzt war. Also glaube ich ehrlich gesagt nicht, was du gerade gesagt hast. Was denn? Dass die Polizisten in Deutschland die erschossen hatten. Ich weiß nicht, aber der war ja auch bewaffnet. Und in Deutschland dürfen die Polizisten den, wenn der... Also die müssen Nicht kampfunfähig schießen, richtig. Ja. Aber in Deutschland haben die auch noch Pistolen. Ich würde die Polizei... Meistens. Ja, genau. Und dann versuchen die den vielleicht ins Arm zu schießen, aber ob die den Arm. Im Arm treffen, ist jetzt eine andere Sache. Und wenn sie den nicht in den Arm treffen, dann stirbt er halt. Und dann haben die ja auch nur das getan, was sie tun mussten. Also kannst du die jetzt nicht verklagen. Nee, finde ich, weiß nicht, ob ich das schlimm finde, aber es ist halt schon wieder so, ja, die Amis haben wieder Leute erschossen. Ja, aber bei den Amis ist es auch so, dann ist der da einbricht, hat dann aber auch krasse Waffen und die Polizei hat noch krassere Waffen und wir zeigen, dass sie krassere Waffen haben und schießen den dann direkt um. Ist halt nochmal ein anderer Umgang, aber so, deswegen haben die auch alle Waffen, weil mehr schon Angst heftig. Vor Waffen. Deswegen braucht man mehr Waffen. Ja, eben, ich würde gerade sagen, ich habe Angst halt, vor Waffen, ich Juni. Muss mir eine Waffe kaufen damit. Da gehe ich jetzt keine Gewehr ein, 2. oder 12. Juni. Irgendwas dazwischen wird es gewesen sein. Man weiß es nicht. Nee, wahrscheinlich nur 2. oder 12. Vielleicht hat die Polizei so lange auf den. Hat die Polizei den einmal so getroffen, dass es halt ein paar Tage gedauert hat, bis er gestorben ist. Deswegen am 12. ist er gestorben. Man weiß es nicht. Man wird es auch nicht rausfinden jetzt auf die Stelle. Aber Muhammad Ali ist gestorben, zwar am 4. Juni. Und das war echt so ein Ding. Wow. Ich meine, er war schon 74, aber das ist in meinen Augen auch noch eher nicht so das Alter. Ja. Aber man will, also, ich weiß nicht, ob das jedes Jahr so ist, aber 2016 ist es mir halt krass aufgefallen. Ist viel Leute gestorben. Ja. Da war der Gegner, ich entschuldige mich dafür. 16. Juni. Jetzt kurz, Muhammad Ali, da gab es das Gerücht, dass sein Herz nach dem Tod irgendwie ewig weitergeschlagen hat, weil er so ein großes Herz hatte. Gab es da ganz viele Legends, das wollte ich noch Legends, kurz. Legendary Legends, okay. Wollte ich ganz kurz anmerken. Mit relevanten Sachen weiter. Ey, Bild, so nicht. Das Bild finde ich da echt ziemlich uneingebracht. Ich weiß aber nicht, wer so ein Bild macht. Ja, alles Paparazzi klar. Aus England. 41-jährige britische Labour-Partei-Angeordnete, also Arbeitspartei, so vergleichbar mit der SPD. Und Brexit-Gegnerin, wie hieß die denn? Joe. Die heißt nur Joe? Achso, okay. Ich dachte, da steht noch was. Joe Cox wurde eine Woche vor dem Referendum für das Brexit wurde erschossen. Achso, okay. Jetzt habe ich den Satz verstanden. Und was? Die wurde auf offener Straße erschossen. Eine Politikerin. Warum? Ja, weil die Brexit haben wollten, weil die halt ziemlich stark dagegen waren, haben die erschossen. Jetzt bist du aber... Nee, bist du nicht. Ich bin Finde ich heavy. Das ist halt schon... Krass, aber ich meine, da merkt man auch, wie groß das Thema Brexit ist und da kommen wir gleich noch zu. Ist ja dann eine Woche später. Genau, am 23. ist es nämlich abgestimmt worden und ja, kann man jetzt, wo wir gerade beim Thema E sind, ruhig einschließen. Warte kurz. Juni. Wir können noch ganz kurz einschieben. Der nächste Tote, Götz-George ist gestorben. Was ich halt auch krass finde. Im März habe ich noch eine Serie von ihm gesehen, ich weiß leider nicht mehr welche. Und der hat so irgendwie eine eigene. Im Juli, wie viele Leute sind denn schon gestorben? Der Staatsanwalt oder was? Das am schlimmsten. Und im Juli stirbt, im Juni stirbt ja noch jemand, egal. Wir greifen hier immer vor, das ist nicht gut. Und dann? Das hat mich auch irgendwie heavy getroffen. Ja. Und dann kam eben am 23. Juli der Brexit-Austritt, beziehungsweise das Votum für den Austritt. Richtig. 51,9, also echt gerade so die Hälfte. Und da ist, glaube ich, auch das Ding, was später in den USA der Fall war. Die alten Leute haben so ein bisschen die Jungen mehr oder weniger überstimmt und somit natürlich auch ein bisschen Stress gemacht. Erzähl das, was ich schon mal erzählt habe, richtig. Naja, wenn du guckst, Public Vote in den USA, ja, da haben die jungen Leute quasi. Und wenn nur Leute bis. Ich weiß, 45 gewählt hätte, dann wäre Clinton auch klar geworden und hast du nicht gesehen. Die Geschichte hast du mir erzählt und dann habe ich gesagt, so ist wie beim Brexit. Aber gut, dass du es nochmal gesagt hast. Das hätte ich sagen müssen. Easy. Aber das Problem beim Brexit war auch, ich weiß gar nicht, wie es in den USA ist, beim Brexit, dass halt die jungen Leute nicht gewählt haben und es erst danach gemerkt haben und dann viel protestiert haben dagegen. Aber ein anderer Punkt, den ich halt noch viel problematischer finde, ist, dass es 51,9% sind und das ist ja nur die knappe Mehrheit. Ja. Und du hast ja in England dieses in England, sage ich schon, in Großbritannien dieses Problem, dass du ja Wales, England, Schottland und Nordirland, richtig, hast. Ja, das United Kingdom ist, okay, ich bin verwirrt mit den englischen Begriffen, was jetzt damit Nordirland ist oder was nicht, aber dass die halt unterschiedlich gewählt haben. Ich glaube, Schottland, war Schottland, die wollten, die sind ein bisschen konservativer, die wollten halt in der EU bleiben. Und ja, das ist natürlich dann, obwohl, ob man konservativ reden kann, ist auch wieder ein Problem. Aber die wollten halt bleiben und das ist ja, wenn du da eine große Differenz hast in verschiedenen Sachen, ich weiß nicht, in Deutschland würdest du auch keinen Unterschied machen, ob da jetzt in Bayern was gewählt haben oder in Dings, aber die sind ja schon echt eigentlich zwei unterschiedliche Länder. Die haben zwei unterschiedliche Fußballmannschaften. Das war, daran macht man das nämlich fest. Ja, aber es ist einer von den Faktoren. Also ja, die, ist klar. Die sehen sich das ja, das ist so wie, keine Ahnung, so ein bisschen strikter wie die EU, aber die haben ja einzelne, also die Schottland hat ein einzelnes Parlament und so, was halt für das Land Schottland zuständig ist. Und ja, das ist halt, wo man das nochmal sieht, so bei den Fußballmannschaften zum Beispiel, dass das halt schon ein bisschen weiter auseinander ist. Bayern hat ja jetzt nicht eine eigene Fußballmannschaft, auch wenn sie es gerne hätten wahrscheinlich. Das kann man interessanterweise gar nicht sehr so sehr mit einem anderen Land vergleichen. Ich habe gerade überlegt, auch mit den USA ist auch ein bisschen anders. Das ist einfach was sehr Eigenes, was es so nicht nochmal auf der Welt gibt. Ja. Mit diesen vier Ländern oder Staaten oder was auch immer. Da ist halt auch dieses Problem. Und, naja gut, das ist 91,5 wäre krass. Ja, das wäre krass. Da könntest du nicht mehr vor Stress und Stress reden. Ich glaube, das wird jetzt, kommt ja jetzt, ich glaube, Anfang des Jahres tritt es ja, aber das ist, noch nicht, das ist noch nicht durch. Also das könnte noch gestoppt werden. Nee. Doch? Weil? Ich habe da irgendwas gelesen, ich weiß leider nicht mehr was, damit ich das jetzt belegen könnte, aber das ist immer noch nicht ganz durch. Nee, der Volk hat abgestimmt, die müssen das machen. Ich habe keine Chance. Das Witzige war ja, der am meisten dafür war, dieser mit diesem verwuschelten Haaren, wie heißt er denn? Ich habe seinen Namen vergessen. Der immer dafür gekämpft hat, der wollte dann nicht Premier werden danach. Jetzt ist warum? Ja diese Frau, ne? Ja, keine Ahnung, man hat keine Lust drauf gehabt. Das ist doch einer, es ist so, es gibt ja diese Politiker, die gerne, genau, die immer gerne nur dagegen sind einfach. Diese richtige AfD-Style. Wenn die das jetzt umsetzen, ist er jetzt einfach so, ja, die haben das falsch umgesetzt, weißt du? Und irgendwann, ja, jetzt ist aber scheiße. Ich möchte jetzt wieder die EU, so. Und das ist aber, glaube ich, halt echt nicht so leicht. Menschen, die mich richtig ankotzen, so Leute, die immer alles kritisieren, aber nie Verbesserungsvorschläge bringen. Das Problem. Und wenn, die dann aber nicht selber umsetzen und wenn man sie dann umsetzt, die Verbesserungsvorschläge sagen, dass es nicht gut war, wie man es umgesetzt hat. Das ist genauso, das passiert aber auch im normalen Leben des zivilen Bürgers. Und man hätte jetzt nicht so ein großes Problem, wenn man sagen würde, okay, die älteren Leute werden jetzt gerne drin geblieben und die Jungen wollen raus, weil es macht ja, natürlich macht es Sinn, dass alle abstimmen können, weil es ist die Realität für alle. Aber wenn du jetzt in 20 Jahren hast, dass da der größere Teil wieder drin sein will, was wahrscheinlich jetzt relativ bald sogar schon hättest, wenn du jetzt davon ausgehst, dass alle Jungen dafür wären, oder ein großer Anteil an den Jungen dafür wären und die Älteren nicht, dann wollen die irgendwann wieder in die EU zum Beispiel. Das funktioniert ja dann auch wieder nicht so leicht. Also, tja. Ist nicht so einfach. Ist Stress. 27. Juni. Wer hätte das gedacht? Ein weiterer Tote. Coolster Bud Spencer ist gestorben. Und das war was, was mich ernsthaft getroffen hat. Weil dieser Mann hat über Umwege, nämlich über den Umweg Vinzenz, mich mit all seinen Filmen, die er gemacht hat und seinem ganzen Witz und Spaß, vor allem in der Kombo mit Terence Hill, ich kenne seinen richtigen Namen leider gar nicht, wirklich so einen langweiligen komplett Namen zerstört. Also ich weiß, dass Bud Spencer Carlo Pedersoli oder so heißt. Ja, richtig. Aber sein Best Buddy, da kenne ich das Porno, das Äquivalent quasi gar nicht. Egal. Das hat mich wirklich getroffen. Als ich das gelesen habe, auch morgens ähnlich, weil wie bei Götz George war, so, wow. Alles klar. Finde ich ein bisschen behindert. Ja. Ja, fand ich nicht so cool. Genau. Ein Tag später, 28. Juni, türkischer Flughafen Istanbul, Selbstmordattentäter. Wurden noch ein paar Leute verletzt. Ja, warte mal, ich habe erstmal Werbung. Diese Werbung blockieren ist irrelevant. Und hatten auch, warte. Die Täter schossen zunächst mit Warte. Ist das nicht falsch geschrieben? Wenn sie schossen mit Das wird R geschrieben. Geil. Die guten alten Maschinengewehre. Ohne Gewehr. Wenn man früher so gefragt hat, warum die Lotto teilen ohne Gewehre, hä? Ja, weil das ist gefährlich, brauchst du mindestens einen kleinen Waffenschein für. Ja, die guten alten Maschinengewehre. Wieder ein Attentat ist halt so auch schon relativ nah Istanbul, aber hatten wir ja schon mal. Es geht in die Richtung. Ey, das stresst, würde mich ja auch. Also es ist nicht so, dass ich jetzt in Angst lebe durch diese ganzen Attentate. Auch Paris hat mich jetzt so semi-viel tangiert. Also ich finde das schlimm. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt Angst habe, rauszugehen, weil vielleicht, lebe auch auf dem Kaff, aber auch wenn ich in einer großen Stadt leben würde, wäre es nicht so, dass ich jetzt irgendwie öffentliche große Plätze meiden würde oder aber, so sowas. Aber klar, du kommst auch nicht dran vorbei. Aber ich finde, 2016 ist halt echt stärker. Also vielleicht habe ich auch nur mehr mitbekommen, aber echt stärker geworden. Anschläge? Vorher so Anschläge. Früher hattest du Al-Qaida irgendwann mal so nebenbei. Du hattest Al-Qaida. Der IS hat das halt vorangetrieben. Dann, guck mal, von wie vielen Meldungen, die wir jetzt vorgelesen haben, war der IS beteiligt. Also, IS ist oft beteiligt, ja klar. Aber es gibt halt auch noch andere. Dann, keine Ahnung, 2001 halt. Aber ansonsten fällt mir nicht viel ein. Gut, ich meine, war auch viel vor meiner Zeit und so weiter, aber Aha. Ich finde, es ist nochmal stärker geworden, auch durch den ersten natürlich. Ach klar, gebe ich recht. Warte, waren wir schon beim 3. Juli? Nee, noch nicht, ne? Selbstmordanschlag in Bagdad, im Irak. 300 Menschen durch eine Autobombe. Und wieder viel. Der IS. Also da kommt es halt echt nicht drum rum. Und dann haben wir das Problem, was wir schon mal angesprochen hatten, aus einem ganz anderen Grund. 7. Juli. Das ist noch vorher. Genau. Weil Schwarze wurden getötet vor der Polizei. Und in Amerika. Und das ist halt wieder der Punkt. Es gibt ein Video dazu, was ich mir ehrlich gesagt nicht geben konnte, weil. Also nur Teile habe ich gesehen. Und das ist halt echt so, boah. Keine Ahnung. Ja. Komm halt nicht drauf klar. Es war ja erwiesenermaßen keine Selbsthilfe. Das war ja kein gar nichts. Das war einfach nur dieser pure Fremdenhass, der da kursiert. Dieses ganze Ding von Donald Trump immer wieder angetrieben wird. Es tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber es ist so. Ich würde es tatsächlich, also im Fall Donald Trump kannst du es Fremdenhass nennen, ja. Aber ansonsten würde ich es in der Situation nicht bei Fremdenhass nennen, weil du hast ja in diesen verschiedenen Orten, in denen er stattgefunden hat, hast du eher so ein Problem, dass die Weißen und die Schwarzen sich aber gegenseitig voneinander abgrenzen. Es kommt daher, dass früher die Schwarzen von den Weißen abgegrenzt waren. Und dass sie das weitergeführt haben. Aber dadurch haben die Schwarzen sich da in den Einzelnen auch so entwickelt, dass die auch ja nichts mit der Polizei zu tun haben wollen. Und eigentlich zurückgezogen und so weiter, so, weißt du? Also, okay, die sind auch, also die haben dann auch was gegen die Polizisten, so. Und da hast du eher diesen Unterschied, der sich dann halt, ich meine, es kommt zwar daher, dass die Schwarzen benachteiligt waren, aber es gibt ja auch Orte, wo das ja kein großes Problem ist. Es ist halt die Entwicklung, dass sich da aber so einfach so diese Spalt dazwischen einfach viel, viel vergrößert hat. Und wenn der Polizist nur die Waffe hat und der Schwarz in dem Fall nicht, dann endet das halt so. Aber das ist schon harter Tobak. Also das würde ich nicht, so vernormalisieren. Es gab das ist auch, schon echt. Es gab aber auch eine Situation, wo, also nicht so viele, aber wo es halt umgedreht war. Mal ganz kurz, die jetzt Mitte des Jahres, also auch irgendwann im Juli, glaube ich, ist ja diese 5-Euro-Münze rausgekommen. Hast du schon mal eine in der Hand gehabt? Nee. Auch nicht. Ja, aber das ist ja jetzt nicht wirklich so zum Bezahlen. Also du kannst damit bezahlen, aber es ist jetzt ja nicht dafür gemacht zu bezahlen. Sondern? Es ist nicht so ein Sammlerding. Ich meinte, das wäre eine ganz normale Münze, die in Umlauf kommt. Ich glaube nicht. So hatte ich das verstanden. Ja, die sind die nicht, die 20 Euro Münzen sind die großen, ne? Oder? Münzen? Ich kenne für 20 Euro Gedenkmünzen, das sind tatsächlich Sammlerdinger. Die 5 Euro weiß ich gar nicht. Ich meine, es gibt ganz klassische 5 Euro Münzen. Aber benutzt halt, ich glaube nicht. 5 Euro Münze. Ich mal Google. Ich glaube nicht. Hast du das gefunden? Guck gerade. Hab ich fast gedacht. Okay, wir halten fest, es ist doch ein Sonderstück. Okay. Dann 10. Juli. Portugal ist Europameister. Und da müssen wir, glaube ich, ein bisschen näher drauf eingehen, weil Fußball ist ja sowieso unser Ding. Und dass Portugal Europameister geworden ist. Wollen wir das später machen? Wollen wir es auf später verschieben? Können wir gerne auch auf später verschieben. Fußball generell machen, was man so sagen kann. Ich meine, das Finale und allgemein ist es ja schon speziell gewesen, wie Portugal es geschafft hat. Ich fand es ein bisschen frech. Aber gut, lass uns das auf später verschieben. Ja. Notier das mal irgendwie, nicht, dass du es vergessen hast. Ja, kannst du so nennen. Also, ja. Können wir gerne später diskutieren. Dann habe ich 12. Juli, Zusammenstoß, 2 Passagierzüge in Italien, 23 Menschen kamen ums Leben. Habe ich nicht mitbekommen. Genauso, denke habe ich auch nicht mitbekommen. Aber sieht ja sehr ähnlich aus. Am französischen Nationalfeiertag rast ein 31-jähriger tunesischer Attentäter auf einer Strandpromenade in Nizza mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge. Beim Terroranschlag, den der Islamische Staat für sich beanspruchte, wurden 84 Menschen getötet. Wann der Attentäter wurde von der Polizei erschossen. 14. Juli. RP. Das ist das, was ich vorhin schon mal gemeint habe. Mit Frankreich. Ah, mit dem LKW. Okay. Das war dann nach der EM. Und der wurde erschossen, oder was? Nee. Ja, genau, das war nach der WM. Der hat 84 Menschen umgefahren. Und wurde dann von der Polizei erschossen. Ja, bitte. Richtig. Das habe ich noch vorgelesen, ja. Na gut. Aber war jetzt. Ich wollte auch nicht, das, hab ich gar nicht mitbekommen. Das war halt, da wusstest du es halt nicht. Und das war halt auch nochmal so, 84 Menschen, ne? Das ist halt. Das ist nicht nur ein paar psychische Probleme von dem Typ, der gefahren ist. Also ich meine, viele haben das gesagt, weil der tatsächlich auch psychische Probleme hat und das vielleicht eher eine Ausrede ist, aber der IS sagt natürlich gerne, ja, das war ich. Und wenn der Typ tot ist, kannst du ihn auch nicht mehr fragen. Und wenn die sagen, die, weißt du? Ist wahr. Dann haben wir den weltweiten Hype Pokémon Go vergessen. Oh lol. 13. Juli. Wollen wir jetzt was zu sagen und das auch auf später verschieben? Wir können das auch auf später verschieben. Verschieben wir das auch auf später. Okay. Dann Terror Nizza, genau das, was ich gerade gesagt habe. Mehr als 80 Tote. Genau, 85 Tote. Ja. Dann 15. Juli, Putschversuch. Boah, das ist in ja Türkei. Auch echt um die Welt immer gegangen. Die Türkei eskaliert. Ja. Und das ist ja echt die Frage. Das ist auch nochmal der Punkt gewesen. Was passiert ist, das türkische Militär hat versucht, halt die Regierung zu entmachten und selbst das Land zu regieren und hat es geputscht. Wurde innerhalb von, also an dem einen Abend, an dem das stattgefunden hat, sind mindestens 290 Menschen gestorben und 1000 wurden verletzt, aber es war ziemlich schnell vorbei. Also nicht so, wie es für einen Putschversuch üblich ist, dass sie das übel lang versuchen, da durchzuziehen, sondern es war relativ schnell vorbei. Und deswegen sind viele Menschen davon ausgegangen, dass Erdogan das geplant hat, nur um zu sagen, okay, sowas wollen wir ja verhindern, weil ich bin ja demokratisch gewählt und deswegen kriege ich jetzt noch mehr Macht. Mhm. Was ja für sich, für Erdogans Strategie sprechen würde, was man aber natürlich nicht belegen kann. Was aber passiert ist danach, Erdogan hat viele Menschen verhaftet. Am meisten waren es zum Beispiel Lehrer. Ganz viele Lehrer wurden auch jetzt die letzten Monate immer wieder von ihren Ämtern enthoben, weil die halt das Falsche beigebracht haben. Also die wahrscheinlich nicht ganz seiner Meinung nach waren. Und auch halt viele von der oppositionellen Parteien und so weiter wurden halt festgenommen. Und das war nochmal, da hat Erdogan seine Macht ziemlich stark verstärkt. aber es war halt an einem Abend so vorbei und deswegen, ja, gut. Und okay. Willst du noch was dazu sagen? Naja, der hat mich auch wieder relativ wenig tangiert, das ist halt schon so. Aber Putschversuche in der Nähe schon. Also genau. Bei sowas ist es halt immer krass, wenn du das liest und dann quasi da, während das passiert, mitverfolgst, was passiert. Wenn du im Nachhinein liest, okay, da haben die 5 Stunden versucht, das zu putschen und haben es halt nicht geschafft, dann denkst du so, okay, ja, Alter, war entweder ein Fake oder die haben das halt echt schlecht organisiert. So. Ich weiß, also ich hab logischerweise keine Praxiserfahrung mit Putschversuchen oder mit dem Putschen allgemein. Aber. Punschdrogen, ne? Deine Drogen, punschst du die oder mal? Ja, ich punsche die nämlich. Ja. Wo war ich gerade? Ich habe gerade mir einen Blackout. Ich habe auf eine Worte nachgeantwortet, jetzt ist Schluss. Ja, immer abgelenkt. Machen wir weiter. Top-Leistung. Nee, ja, es ist nur noch was dazu sagen? Mittlerweile. Nee, ich will nichts dazu sagen mehr, weil ich weiß nicht, was ich tun soll. Genau, das ist der 8.12. Alles aktuell bis zum 18.12. 18. Juli. Zu dem, was du vorhin gesagt hast, da hast du ja gesagt, dass dich die Anschläge nicht so tangieren. Aber Würzburg? Deutschland? Also, ich wohne ja in Bayern. Und tatsächlich auch in einem Kaff zwischen. Und da wollte ich sagen, Würzburg, der Angreifer wurde auf der Flucht von der Polizei erschossen. Ansbach und München. Ich wohne ziemlich genau dazwischen. Also, wenn die so ein Dreieck bilden, wohne ich. Also. Ja, doch, wohne ich ziemlich genau dazwischen. Zwischen diesen drei Städten. Ja, liebe Stalker, könnt ihr mich geil suchen. Aber, da gab es ja drei Anschläge kurz danach, die man jetzt vielleicht auch an dem Punkt ein bisschen zusammenfassen muss. Wir gehen gleich weiter, aber erzähl so allgemein. Genau, ja. Und das hat mich echt tangiert. Also ich war während diesen drei Anschlägen, Würzburg, München und Ansbach, in der Schweiz mit der Schule. Stimmt, wir haben so ein Ding gemacht und es war halt ein Riesending. Ja, wir waren da in so einem Aufenthaltsraum und haben da Fernsehen geschaut. Ich weiß gar nicht mehr was. Und plötzlich ging da komplett die Party ab, ja. Und das hat mich wirklich richtig tangiert, weil es war halt so unmittelbar in der Nähe. Deutschland. Also ich glaube, mir wäre es jetzt auch egal, also ich bin ob dann das in allen drei Städten ist. Deutlich näher dran als du, auf jeden Fall. Ja, ja, klar. Aber ich glaube mir, also gut, wenn es jetzt eine Stadt ist, wo ich halt auch öfter mal bin, ist es nochmal was Krasses. Aber ich weiß nicht, ob du jetzt so oft in München bist, oder Würzburg. Einfach so eigentlich auch nicht so oft. Aber also wenn es jetzt, keine Ahnung, wenn es jetzt echte Stadt direkt in der Nähe ist, ist es nochmal was anderes. Wie soll ich sagen? Er schreibt mir halt, ist okay. Also das war schon heavy. Jetzt ja, willst du jetzt ja, aber, nicht sagen, aber wie soll ich sagen, es ist nicht eine Stadt, wo du jetzt ständig unterwegs bist. Es ist nicht die Stadt, in der du zur Schule gehst oder so. Aber es ist halt also Deutschland generell. Also sowohl in Würzburg als auch in Ansbach wurden sehr gute Freunde von mir, wo man halt auch mal mit dem Zügchen hinfährt. Und in München war ich jetzt mal durchgefahren, wegen Luca halt. Aber in München bin ich nicht so oft. Aber trotzdem war das halt so ein, das ist halt so direkt bei uns. Aber ich glaube, also vor allem wäre München. Es für dich jetzt, wenn es jetzt Frankfurt gewesen wäre oder Köln? Gib dir das mal. Angenommen, dieser Attentäter aus München fährt jetzt, steigt in ein Auto und fährt nördlich. Dann wird er zwangsläufig irgendwann über die A7 in unsere Richtung kommen, ja? Ich glaube, geht die A7 von Süden nach Norden? Ich glaube. Ja, ja. Oder von Norden nach Süden. Auch von Norden nach Süden. Auf jeden Fall in die Vertikale. Ich weiß, was du meinst. Und das fand ich halt so, Aber ist es nicht dieses, wenn das in Köln passiert, wenn das in Frankfurt passiert, dann kann das auch in München passieren oder bei mir direkt? Aber Ansbach und Würzburg sind halt schon so, nicht Köln und Frankfurt. Ja, aber, also, wie soll ich sagen, also, ich glaube, allein das ist der Unterschied zwischen Brüssel und München ist doch riesig, oder? Ja, auf jeden Fall. Oder auch zwischen Paris und München. Ja, oder das aber der Unterschied schon echt. Von Paris zu Afrika ist auch nochmal riesig. Klar. Also, das ist dann schon näher gerückt in den paar Tagen. Lustiger, weil, ich meine, das ist nicht lustig, nee, aber Tagen. Ich war 5 Wochen vor den Anschlägen in Paris gewesen. Urlaub machen. Und das hat dann auch schon mal so kurz gezuckt, so. In einem zusammen so, okay, ich war da vor 5 Wochen und da. Ja. Also wenn das 5 Wochen früher gewesen wäre, wärst du halt mittendrin gewesen. Und das ja. Halt also fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Würzburg. Also das fand ich ja echt fast witzig, ne? Ich meine, der hat da Leute verletzt. Okay. Und er ist danach gestorben. Aber ein 70-Jähriger geht mit einer Axt in den Regionalzug und greift Leute an. Das klingt wie in einem Horrorfilm. Es klingt schon auch echt irrational. Es gibt 10.000 bessere Waffen. Sollte sich einfach ein Messer nehmen. Aber eine Axt, die ist doch viel zu schwer. So, der hatte vielleicht bessere Oberarme als du. Das kann sein, aber trotzdem. Muss von ausgehen. Hat er so Leute gespannt oder was? Alter. Ich will jetzt keinen Witz drüber machen, aber es ist halt schon so. Also 5 Menschen war das schon richtig. Dann, 22. Juli fand ich am krassesten. München. Das war halt auch harte Nachricht. Wann fängt das an? Wobei es mich so wieder da angekotzt hat. Ich glaube, es ging 16 bis 18 Uhr, irgendwann um den. Take das an. Und das Problem war, keine Ahnung, ich hatte nichts zu tun. Diese Ungewissheit war so heftig. Und die Fernsehsendung, ohne Witz, die läuft halt von 18 Uhr bis 23 Uhr durchgängig. Also ich weiß gar nicht, wo es war. Ich glaube im ZDF oder im Ersten. Bei einem ist es durchgängig gelaufen. Also die anderen hatten zwischendurch eine Unterbrechung. Im Ersten. Wir haben nämlich nur das Erste empfangen in der Schweiz. Das Zweite hat zwischendurch eine Pause gemacht. Und es halt durchgängig. Und die erzählen immer dasselbe. Danach und kam Frank Plasberg mit Ding. Ja, aber da ging es aber um dasselbe Thema. Ja, ja, klar. Und halt immer mit neuen Sachen gedöhnt. Du hast halt immer die neuen Einflüsse und so weiter. Aber es ist ja nicht viel passiert eigentlich in den Stunden. Nee, und vor allem die ganze Zeit, ja, das sind Ausländer, das ist der islamische Staat, man denkt sich das so. Letztendlich war es dann doch ein Deutscher, das fand ich auch wieder frech. Es war ja ein Deutscher, ja. Aber der hatte Irak, ausländische Wurzeln. Ja. Ja. Aber weißt du, aber er hat es ja gemacht, er war ein Nazi. Richtig. Aber die Polizei sagt ja nicht, die sagt ja jetzt nicht, keine Ahnung, mehr über die Person, sondern die sagt einfach nur, wir fahren nach einem, der ungefähr so alt ist, ich weiß gar nicht, wie alt, steht das hier irgendwo. Auch geil, dass hier die Präsidentenwahl noch ist, also zwischendurch kurz vorher wurde noch Donald Trump zum offiziellen Republikaner Kandidat gewählt. Olympia-Einkaufszentrum hier. 18 Jahre war alt. Ja, richtig. Und dann sagen die ja nur, und dann denkst du dir halt erst mal drüber nach. Aber man wusste auch, also zum einen, das war halt, du hast ja nicht direkt gesagt, das ist nur IS, sondern du hast ja gesagt, okay, der hat paar rechte Einflüsse auf jeden Fall. Der hat ein Buch oder Sachen zu Hause über Amokläufe, was auch irgendwie schon ziemlich. Was ich nur sagen wollte damit ist, ich finde, dass die Medien das nicht hätten so aufputschen müssen. Ja, weil die haben letztendlich 4 Stunden Sendung gemacht über nichts. Aber, also, ich finde, nicht über nichts, aber ehrlich, die haben null Informationen geliefert. Das ist das, was man hinterher immer kritisiert. Und es ist jetzt auch nicht sonderlich spannend gewesen, um sich das anzugucken. Aber stell dir vor, du kommst um 20 Uhr nach Hause und schaltest die Nachrichten ein. Willst du das sehen? Wenn du jetzt nicht so einer bist, der ständig im Internet ist, wirst du 20 Uhr einschalten und das sehen. Du wirst aber auch um 20.30 Uhr einschalten und das sehen. Und das wiederholen das alle 20 Minuten, aber du kannst ja alle 20 Minuten einschalten und dann wieder ausschalten. Und wenn es dich wirklich interessiert, guckst du es dir halt durchgängig an. Klar, es wird damit immer übertrieben, aber es ist ein Terroranschlag in München mit Geiselnahmen und so weiter. Die gehen am Anfang aus, es könnten bis zu 3 Täter sein. Die könnten Maschinengewehre gehabt haben. Am Ende war es halt einer mit der Pistole, aber hey. Man muss halt vom Schlimmsten ausgehen. Das ist auch immer das, wenn die jetzt am Anfang gedacht hätten, das ist einer mit einer Pistole, am Ende ist es einer mit einem Maschinengewehr, dann kommen die mit den ganz falschen Leuten damit an. Und dann ist es ja schon besser, wie sie es machen. Und die Medien haben das ein bisschen übertrieben, aber es ist eigentlich auch so die Sache der Medien. Wenn du das jetzt nicht hören würdest, hättest du doch noch viel mehr Angst. Dann denkst du, oh, vielleicht kommt der hier irgendwann vorbei. So. Wenn du nie, keine Informationen hast. Also ist es jetzt nicht so, also wie soll ich sagen? Also das Durchgängige dir anzugucken ist halt schon echt komisch, aber manchmal braucht man das auch, um sich nicht so zu fühlen, komplett uninformiert zu fühlen. Und das Beste war, glaube ich, aber der Polizeisprecher, der Typ, wie heißt er denn? Ich weiß nicht, ich habe schon auch gesehen. Der hat einen spanischen Namen gehabt. Aber der hat es echt gut gemacht. Also der hat nie zu viel gesagt und hat es immer beruhigt. Und das ist halt aber auch immer geil. Die fiebern eine Viertelstunde auf so eine Pressekonferenz hin, wo der in irgendeinem Outro steht und 3 Sätze sagt. Aber der hat nicht zu viel Hektik gemacht und hat gesagt, dass man sich beruhigen soll und so weiter. Und das Geilste ist ja, dass die ständig gewarnt haben, was ja auch sinnvoll ist, nicht in Social Networks zu posten, Sachen zu posten, zum Beispiel, dass man Leute aufnehmen könnte und so weiter. Weil da war ja ganz viel gesperrt und viele Leute wollten dann helfen, aber man sollte jetzt nicht unbedingt sagen, ja, okay, ich nehme jetzt einen auf und am Ende ist das dann der Dings. Na, ist klar. Der Attentäter und so weiter. Und ja gut, am Ende haben die den ja irgendwie gefunden. Ich weiß gar nicht. Der hat sich, glaube ich, selber erschossen, oder nicht? Ja, richtig, der hat sich selber erschossen, die haben den gefunden. Dann hat es 2 Stunden ungelogen gedauert, ist auch sinnvoll, weil die Polizei erst so eine Art Roboter holen musste, der da hinguckt und guckt, ob da kein Sprengstoff ist. Weil wäre echt dumm, wenn der sich umbringt und da Sprengstoff ist und die Polizisten da dahin laufen, den untersuchen und dann da alles in die Luft fliegt. Hey, die hätten halt einen Kollateralschaden vorlaufen lassen. Ja, das genau, so ein das bist dann so. Du, ne? Ja, okay. Nein, das war ein Spaß. Gut, und das, also, das fand ich halt krass und da wurde halt auch viel gerätselt, dann gab es irgendwelche Videos aus Social Networks und so weiter. Das ist halt schon, ist halt dann insgesamt übertrieben, aber das, ich finde, es ist irgendwie notwendig. Weil halt echt ziemlich viel unklar war und es ist Innenstadt München, glaube ich. Ich war erst einmal in München. Ich war nicht im Olympia-Einkaufszentrum. Ich auch nicht. Wir waren zusammen in München. Richtig. Und dann noch Ernstbach, das habe ich eigentlich gar nicht richtig mitbekommen. Das war ein Konzert, der wollte da, Konzert? Festival, was auch immer, der wollte da rein. Die Oma von der Kollegin wurde verletzt dabei. Krass. Aber der wollte da jedenfalls rein. Stell dir vor, der wäre da reingekommen. Und dann hat er aber kein Ticket, ist da nicht reingekommen. Es war aber tatsächlich ein Asylant, der schon abgewiesen war, aber immer noch in Deutschland war. Muss was? Man dazu sagen. Diese Ausländer immer. Und, falls jetzt wieder falsch versteht, das war Ironie. Und, warte, was wollte ich sagen? Das hast du mich rausgebracht, genau. Dann hat das halt so irgendwo außerhalb halt irgendwie Sprengstoff gezündet. Tja. Hat er Pech gehabt. Ja. Ja, und dann eigentlich die wirkliche Schockmeldung des Jahres, Bastian Schweinsteiger tritt zurück. Das hat mich ein bisschen umkaut. Wir haben 26. Juli zwei Islamisten stürmten während eines Gottesdienstes in seiner Kirche nahe einer nordfranzösischen Stadt und töten einen 86-jährigen Priester, verletzten einen Gottesdienstbesucher. Und nur nochmal um die islamischer Staatanschläge in, obwohl, steht dann, der steht nicht mehr IS, oder? Doch. Die haben wieder gesagt, dass sie das waren. Um die in Europa nochmal zu vervollständigen, weil ich glaube, das ist dann schon, um das alles zusammen zu haben. Und dann, ja, Schweinsteiger hat aufgehört, okay. Paul, der hat auch aufgehört. Mehr oder weniger. Der hat jetzt aber wieder ein Spiel gemacht. Mkhitaryan hat ein Tor geschossen, sich danach verletzt. Ich sag mal so, die Zahl der Spiele ist geringer als die Bilder, die er bei Twitter postet mit seinen Gemeinschaftskameraden, wenn die Geburtstag haben. Ist wirklich so. Also ungelogen, ich glaube, der hat zwei Spiele gemacht diese Saison. Beides Einwechslung. Ich ständig Bilder. Ich denke so, hä, hat er jetzt gespielt? Ach nee, hat nur wieder jemand Geburtstag. Ich folge dem, glaube ich, gar nicht bei Twitter. Ich finde so geil, dass er schon graue Haare hat, obwohl er halt erst so 35 ist. Naja, gibt ja viele Menschen. Ich habe das Gefühl, Fußballer altern im Fußballer-Rhythmus. Also wenn du 40 bist, dann ist ein Fußballer alt. Oder es sieht auch alt aus. Aber auch Sportler generell, glaube ich. Also bei Fußball fällt mir mehr auf, glaube ich. Weil du dann eine breitere Masse in Deutschland einfach hast, die du kennst. Ja, aber guck dir mal Chiellini an, der sieht aus wie... Ja, richtig. Dann Olympische Spiele. Ich habe relativ viel verfolgt, kann mich aber fast nicht mehr erinnern. Ich habe so ziemlich viel verfolgt. Eigentlich vor allem am liebsten den Fußball, zu der Zeit war ich gerade in London. Ich bin dieser Fall viel gereist, fällt mir gerade mal so auf. Und hab die Olympischen Spiele verfolgt. Ja. Was man zusammenfassend sagen kann, der Deutsche Olympische Sportbund denkt immer, die können richtig viel gewinnen und merkt dann immer erst bei den Olympischen Spielen, dass sie es nicht können. Ich glaube, veranschlagt waren so um 30, 40 Medaillen. 17 sind es geworden. Ne, 17 Gold. 17 Goldmedaillen. Ich weiß nicht, wie viel es sonst noch waren. Die Goldmedaillen waren aber die meisten in Disziplinen, wo man nicht mitgerechnet hätte. Und die, wo man mitgerechnet hätte, da sind es halt dann mal nicht geworden. Aber ich meine, so sind die Olympischen Spiele. Und die denken immer, das war auch bei den Winterspielen so, die denken dann immer, die könnten mehr, als sie tatsächlich können. Volleyball zum Beispiel, das fand ich noch, das habe ich auch so dabei so gemerkt, Frauenvolleyball, also die Männer sind ja richtig scheiße. Aber die Frauen waren ja ganz gut und haben auch die Brasilianer ja geschlagen. Also das fand ich noch ganz interessant, auch wenn die Spiele halt um 2 Uhr nachts waren. Aber waren halt gerade Ferien und wir waren im Urlaub und ich hatte kein Internet. Das erklärt alles. Und im Schießen sind die Deutschen nicht so schlecht. Da haben die 3 Goldmedaillen geholt. Es ist, ich finde Schießen ja grundaus komplett langweilig. Ich verstehe auch nicht, wie man im Schützenverein sein kann. Aber das bei diesen Wettbewerben, ne, einfach nur dieser letzte Wettbewerb, wenn es dann nur um die Medaillen geht, davor ist alles irgendwie langweilig. Aber wenn es um die Medaillen geht, dann ist das schon spannend. Auch wenn die dann nur stehen und da jetzt das Feld halt grün wird oder nicht so. Aber irgendwie erzeugt das irgendwie eine Spannung. Ich weiß nicht. Aber da, keine Ahnung, sieht man noch mal ein paar Sportarten und so weiter. Ryan Lochte wurde ausgeraubt. Also eigentlich nicht. Mehr oder weniger, ne? lese ich genau. Hier gerade. Und dann, noch. Richtig. da noch Michael Phelps hat mal wieder seine Goldmedaille abgeholt. Ist der krasseste Olympionik von allen. Den hast du mir bei Wer bin ich verpasst. Richtig. Und der ist mir einfach nicht eingefallen, weil ich immer die ganze Zeit nur an Fußball gedacht habe. Du hast mal an Deutsche gedacht. Ja. Gibt es auch andere als deutsche Sportler? Ich glaube nicht. Naja, gut. Aber ansonsten, Olympische Spiele finde ich eigentlich immer ganz cool. So. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Und kann man natürlich auch im Fußballwettbewerb war ich tatsächlich nicht mehr bis damit gerechnet, dass die so gut sind, aber es macht halt echt Spaß, den jungen Fußballern dazu zu gucken. Weil es nochmal was ganz anderes. So. Ja, so ein Gnabry oder so, ist war jetzt schon geil. Ja. Gut, dann gegen Brasilien ist halt dann in Brasilien so eine Sache. Da wird halt für alles ausgepfiffen und so weiter. Und naja, gut, ne? Und der schon nice. Ist halt so. Ja, das ist jetzt für die Deutschen jetzt nicht unbedingt so. Also, war natürlich ein gutes Spiel. Und für die haben sich jetzt gefeiert, dass sie auch mal gegen Deutschland gewonnen haben, ne? Und nicht mehr verloren haben. Aber wäre auch geil gewesen, wenn sie wieder 7-1 verloren hätten, ne? Dann können sie wirklich vom 7-1. Ist es eigentlich 2-2 oder 1-1 gewesen? Oder vorm Elfmeterschießen? Ach, keine Ahnung, ich kann mich echt nicht mehr gut dran erinnern. Aber die haben sich halt gut da behauptet und wie heißt der? Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Der Trainer? Welcher? Ja, von der Mannschaft. Deutschland? Ja. Horst Rubisch. Richtig. Der hat ja auch aufgehört dann. Das war auch ganz gut. So, zur Beendigung. Der hat es auch gut gemacht. Also, ich finde dieses System komplett scheiße, dass da wieder nur diese U23. Nee, doch, die müssen unter 23 sein und dann dürfen da 3 mitspielen, die älter sind. Ich glaube, Neymar ist Neymar älter oder ist er sogar noch? Nee, Das ist älter. Das ist älter. 26 oder so bestimmt. Aber dann hat er Leute mitgenommen wie Renato Augusto. Ja, aber im deutschen Team finde ich, du hättest ja auch da richtig krasse Leute. Du hättest auch Müller mitnehmen können, wenn du Lust drauf gehabt hättest. Aber ich glaube, das passt auch nicht ins Team. Und so wie es war, hat echt gut funktioniert. Ich finde die Regel halt unsinnig. Aber die Regel ist halt so, weil du willst nicht eine zweite WM haben. Die FIFA will auf jeden Fall keine zweite WM haben. Und wenn, würde ich sagen, gut, dann macht doch alle U23 und nicht 3 Spieler oder was. Also mir würde jetzt in Deutschland kein Beispiel einfallen, wo es Sinn machen würde. Vielleicht gibt es bei anderen Staaten da, wo es Sinn macht. Naja, da der Reus hätte theoretisch mitgekonnt. Aber warum? Nee, der konnte nicht zur EM und so hätte er vielleicht wenigstens überhaupt ein Turnier spielen können. Ja, aber das ist ja auch eher dann, also wie soll ich sagen, ist dann würde ich tatsächlich sagen, persönliche Schicksalsschuhe. Keine Ahnung. Aber das ist ja jetzt nicht so, wo du sagst, das macht jetzt das Turnier besser, sondern wenn dann Neymar seine Show abzieht, ist doch für die jungen Brasilianer auch nicht geil. Weil die immer nur so das machen muss, was dem hilft. Und der ist nun mal der internationale Superstar und die kennt keiner gefühlt. Deswegen sind die beim HSV im Gespräch. Wer, Douglas Santos? Wenn ich ein bisschen mit Fußball und Transfers beschäftigst, dann kennst du die auch. Ja, klar. Nein, ich meine nur so, aber das ist halt Neymar. Und wenn Neymar das so will, dann macht das so. Ist wie bei Ronaldo, auch in der portugiesischen Nationalmannschaft selbst. Weil es ist halt Ronaldo. So, ist auch bei Real Madrid so. Ist halt Ronaldo. Ja, ist klar. Dann 18. August, keine Ahnung. Ich kann mal gegen mein Mikrofon schießen. Ernst Nolte ist gestorben, im Alter von 93 Jahren. Führender Historiker der Nachkriegszeit. Und er fachte den Historikerstreit. Fakt, da habe ich mal was drüber gelesen. Ist bei ihm wieder jemand gestorben. Erdbeben in Italien. Ja, Walter Schädel ist auch gestorben. Ist auch. Habe ich jetzt vorgegriffen wieder. Nee, das passt, ist selber Tag. 25. August, genau. Und jetzt kommt er erstmal. 90 Jahre, gut, das passt. Ja, dieses Sonnensystem gibt es wieder nicht. War der beliebteste Politiker der BRD. Ja, war sehr bürgernah. Das ist halt echt nicht mein Alter. Ja, aber kannst du nochmal sagen. Erdbeben in Italien. Ich finde es immer krass, wenn sowas in Europa halt passiert. Weil es ist irgendwie so, du kennst das so aus anderen Ländern, keine Ahnung, Haiti und so weiter. Das sind so Sachen, da denkst du, das sind Naturkatastrophen, ja, da hältst du in Deutschland ja Stand, das ist ja, passiert ja in Deutschland nicht. Was ist in Deutschland halt echt ziemlich selten. Und da passiert auch nicht viel, weil du es halt nicht so stark hast. Da ist Deutschland echt gut gelegen, so erdbebenmäßig oder so gut eine Überschwemmung gab es ja, jetzt hatten wir ja nicht viel. Es wurde irgendein Planeten entdeckt, davon habe ich nichts mitbekommen. Sag ich mal. Boah, ein Planet, der nahe ist und ach, da könnten Menschen und ach. Aber eigentlich auch nicht so spannend. Also, weil es gibt ja unendlich viele Planeten so. Ja, klar. 12. Oktober. 14. Warte. September. Die haben den ganzen September nicht bei RP. AfD holt bei der Wahl Mecklenburg-Vorpommern 20%, hatten wir schon mal gesagt. iPhone 7. Sag nochmal ein Wort zum iPhone 7. Eigentlich nicht so schlecht, aber. Wieso? Ja, keine Ahnung. Ich fand es durchweg gut, ehrlich gesagt. Man braucht Also ja grundsätzlich gerade keine die Kopfhörer, Kopf ne? die Kopfhöreraktion bin ich komplett dabei. Weil. Weil Abgrenzung von Noobs, die kein iPhone haben, finde ich prinzipiell gut. Das ist doch die Abgrenzung von denen, die ein iPhone haben, von Die allen kein anderen iPhone Menschen. haben. Genau, alle coolen haben jetzt eben brauchen jetzt keine Klinke mehr. Nee, ich habe halt Ja, alle cool könnten ihre Klinke am PC und an ihr Handy dadurch, verwenden. dass sie den Adapter beigelegt haben, bin ich der festen Überzeugung, dass es denen tatsächlich nicht um Geldmache ging bei der Aktion, dass sie sich dabei was gedacht haben, was mich positiv überrascht hat. Was sie Ja. sagen, was sie dabei gedacht haben, ist, dass es dann wasserfest wird. Es hat genau Und dasselbe Zertifikat, was das iPhone 6 auch schon hatte. Die haben das nur, also, die haben das nur nicht so ausgedrückt. Das iPhone 6 hätte dasselbe Zertifikat auf jeden Fall haben können. Weil es genauso wasserdicht war. glaube ich dir nicht. Kein Aber ich habe gerade ein Zertifikat in iPhone die 6 in der Aussage. Hand. Und das ist alles andere als wasserdicht. Weil Also das. spritzwassergeschützt ist halt auch die Frage. Das Ding ist nicht wasserdicht. Was ist denn das iPhone 7? Ist das nur spritzwassergeschützt? Ja. Das ist ja richtig scheiße. Ja, glaube ich nämlich auch Das ist gerade. nämlich jedes Handy spritzwassergeschützt. Die neuen Farben, ja. Kann man sich Ja. drüber streiten. Und ansonsten, ich mag das iPhone 7 und ich habe es mir eigentlich schon bestellt, aber irgendwie ist das noch nicht Einfach so nicht. existent alles. Naja, also Ich sehe gerade, dass mein ich Kabel finde das komplett halt echt, also angeschmort ich finde die ist. Aktion Fuck. so, wir müssen jetzt was Besonderes machen, um uns dann noch krasser abzugrenzen, dann an so Sachen zu geben, eine Kopfhörerbuchse, weiß ich nicht. Ja, es wird schon irgendeinen Und Nutzen dann die gehabt In-Ears, haben. oh, wir machen jetzt keine In-Ears, die zusammenhängen, sondern wir machen die einzeln. Das Als war ob man die nicht läppisch. verliert. Also die wird jeder verlieren und ich werde mir vielleicht irgendwann mal welche kaufen, einfach um den Style-Faktor zu genießen und zu warten, bis ich eins verliere. Aber ist halt auch wieder so ein Ding. Es ist halt, also keine Ahnung, ich finde es halt auch hässlich einfach so. Und so ein Kabel ist ja, würde Ich mich jetzt glaube, nicht du so siehst es stören. halt einfach gar nicht. Wobei mich das Kabel auch nie gestört hat. Wie gesagt, probier Ja, Kabel vor zu allem machen. so ein Aber Kabel, was du halt Kopfhörer nur. sind doch nie das Kernkompetenzgeschäft von Apple gewesen. Dafür haben die ja eben Beats aufgekauft. Und, Du machst das jetzt besser. ja, schon. Sind die Beats eigentlich so gut? Die In-Ear-Kopfhörer von Beats sind ziemlich gut, ja. Also, Weil gefühlt mit ist Bose Beats können die immer eine nicht Marke, die mithalten, Beats immer eine bin ich Marke, ehrlich. die Also, immer sehr teuer ist, aber nicht so gut. Soundtechnik ist, glaube ich, Bose Ja. schon ziemlich weit vorne dabei. Sennheiser. Sennheiser, Was bei gibt's den noch? großen Kopfhörern, die kleinen weiß ich nicht. Da gibt's auch nicht so viel, aber Bose hat, glaube ich, auch Mini-Dinger. kleine. Ja, genau. Ich habe ja so eine Bose Soundlink Ja. in meinem Badezimmer stehen. Und die ist halt geil. Also, die ist einfach echt geil. Und deswegen, ich habe auch Beats mal irgendwann mir gekauft. Ein etwas älteres Modell habe ich mir die irgendwann mal Ja. geholt. Die sind jetzt mittlerweile alt, so Also rum. Beats ist so, Die waren also ist schon okay. teuer für die Qualität, würde ich sagen, aber ist immer noch besser als die 0815 Kopfhörer. Das ist wahr, ja. Also letztendlich wie Apple. Ist schon ein gutes Produkt, aber ist halt ein bisschen sehr teuer. Ja. Dann haben Ja. wir vorhin bei den Olympischen Spielen Angelique Kerber vergessen. Ja, aber Silbermedaille im die hat Tennis. ja das ganze Jahr über gerockt. 10. September, Nummer 1 Die der Welt macht mir und ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst, hat die tatsächlich, US weil die ist Open gewonnen. relativ muskulös. Muskulöse Frauen machen mir prinzipiell Angst. Ja. Vor allem Frauen, die muskulöser sind als ich, also jede, letztendlich. Ja. Ja, Naja, würde ich gut, da gerne so hat sie Silber unterschreiben. gewonnen, hat das Finale verloren gegen eine Puerto-Ricanerin. Ist aber trotzdem die beste Ist aber der jetzt die Welt Welt Nummer gewesen. 1, richtig. Ja, das kann man an der Stelle auch nochmal festhalten. AfD 14,1% in Berlin. Puh, ist auch so ein Ding, die AfD wird sich eh nicht halten und da mache ich mir Das mittlerweile gar war, keine Sorgen mehr. halten würde ich sagen schon, Ja, aber wie aber nicht. halten? Also die werden nie oben mitspielen. Ich würde sagen, die schaffen auch die 10%. Und mit 10% oder 12% können sie die drittstärkste Kraft werden. Und die drittstärkste Kraft Das macht glaube halt ich schon was nicht. aus. Naja, du hast die CDU, die liegt derzeit bei 35%. Du hast die SPD, die liegt bei 21%. So um den Dreh wird es bei der Wahl auch sein, vielleicht ein bisschen höher, weil die dann doch wieder etablierten Parteien haben wollen. Du hast die Grünen, die liegen bei so 13-14% und die Linken auch ungefähr. Also ich weiß nicht, ob die da noch liegen, aber so war es bei der letzten Wahl. Ich glaube, die auch auf jeden Fall über 10% sind. Du hast die FDP, die wieder knapp über 5% haben wird, vielleicht 6%. Und gut, ich meine, die können, je nachdem, was jetzt noch für ein Thema kommt, und wie die CDU, CSU das machen. Also wenn die sagen, Flüchtlingsobergrenze, ich glaube, da hat die FDP da auch gar nicht mehr so viel Stimmen, weil die ganzen Bayern dann wieder für die CSU und messen. Also wenn das generell so diese Flüchtlingsobergrenze ist, dann werden viele Stimmen zur CDU gehen und dann hast du das Problem nicht mehr. Aber wenn die jetzt sagen, okay, nee, wir machen keine Flüchtlingsobergrenze, dann hat die AfD echt noch Chancen auf die drittstärkste Partei. Aber was das Einzige, was dadurch entsteht, ist, dass, also ich meine, die werden ja nie eine Regierung machen und ich würde sagen, die werden jetzt erstmal nie 50% erreichen, wie keine Partei. Und von daher, aber die drittstärkste Kraft könnte das schon werden. Und damit eine Regierungsbildung schwer machen. Wow. Also. 19. September. Immer noch Politik, wenn man das so nennen kann. Ja. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Gerbert Großbrunner. Ist er wie ein Nazi. Ich guck mal, wie der aussieht. Ist ein Piratenparteipolitiker, hat aber irgendjemanden umgebracht. Und ich weiß nicht, ob inwiefern das Spaß war, wie die es im Neo-Magazin gesagt haben. Aber ich glaube, der hat tatsächlich irgendwie die Leiche, wollte da irgendwo verstecken und hat die irgendwo rumgefahren. Was aus welchem Grund hat er den getötet? Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich hab's auch nicht. Der hat ihn durch Berlin gefahren mit einer Sackkarre. Steht hier. Ernsthaft? Ich dachte, das war schon der Joke von Böhmermann, okay. Das heißt schon echt ziemlich bitter, ne? Aber kommen wir zu einem viel schlimmeren Problem. Das steht einfach nicht, warum er den getötet hat. Ja, vielleicht aus Spaß, keine Ahnung. Ja. Weil er anderer Meinung war, weiß ich. Warum töten Menschen andere Menschen? Ja, meistens nicht, weil sie anderer Meinung sind. Nein. Aber was viel schlimmer ist, am 20. September... Brangelina! Ja, oh mein Gott, das hat mich auch echt getroffen. Das hat mich echt getroffen. Weil da bin ich auch ehrlich, das war einfach so ein Ding für mich. Das konnte ich nicht aushalten. Brad Pitt sieht ja überhaupt nicht aus wie Brad Pitt auf dem Bild, das gefällt mir auch nicht. Machen wir Oktober. Es gab die Feier am 3. Oktober, logischerweise Feier zum Tag der Deutschen Einheit. Warte, ganz kurz. In Dresden. Irgendwo habe ich gesehen, dass Angelina Jolie kurz vor Bekanntgabe der Trennung noch so ein Interview gegeben hat. Das gibt uns Halt in der Beziehung oder so. Da muss ich mega lachen. Ich habe auch getwittert. Ja, gut, du bist das halt immer. Könnt ihr sehen auf Twitter, @LordAnus oder @FinoName. So Sandra und Pietro, weil du bist die Schlampe, ich bin ein normaler Mensch. Echt? Mein so? Ruf kaputt und nicht deiner. Wenn mein Ruf kaputt geht. Nur mit deiner. Was ich sagen wollte, wer ist auf die Idee gekommen, den Tag der Deutschen Einheitsfeier in der derzeitigen politischen Situation in Dresden zu machen? Sag mal irgendwas Gemeines zu mir. Gemein. So ist wie du Dummkopf oder so? Du Dummkopf. Ich schwör bei meinem Kind auf seinen Tod, ich ficke dich richtig. Okay. Wer ist auf die Idee gekommen, das in Dings zu machen? In Dresden? Tag der Deutschen Einheitsfeier in Dresden? Ist vielleicht nicht so geil, wenn Merkel und Koch da auftreten. Jedenfalls fanden die Leute das nicht so geil. Von was heißt denn auftreten? So was haben die gemacht? Haben die getanzt? Nein, die haben da die Feier, die sind nur da gewesen und die haben den Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Die haben die Festivität und mit Anwesenheit beglückt. Die anderen beglückt. Die AfD-Anhänger zum Beispiel haben halt die BPÖ, so wie es heißt, und die Polizei meinte, es wäre alles so in Ordnung, wie das so war. Und hat den Demonstranten noch viel Glück gewünscht. Das fand ich ja das Geilste. So sollte Pressesprecher nicht sein, sondern eher so wie der in München. Der heißt Garcia Di Martins oder so. Egal. Ja, der ist Garcia. Ja, der hieß Garcia, irgendwas. Also, aber mit Nachnamen, ne? Bei dem war er Spanier. Der Nachname ist auf jeden Fall Spanisch gewesen. Ich glaube, der Vorname nicht so. Der hat Günther. Günther Garcia Di Martins. Ernsthaft? Nein, keine Ahnung. Achso. Ich dachte, du hast das jetzt gegoogelt. Dann, Mal kurz. Der Terrorverdächtige, der Al-Bakr, wie auch immer, wurde verdächtigt, einen Sprengstoffattentat gemacht zu haben. und war in der Leipziger. Willst du noch lauter tippen? Will ich nicht. In der Leipziger Haftanstalt und die Wachen da haben nicht genug aufgepasst und er hat sich selbst getötet mit einem Hemd, hat er sich erhängt, glaube ich. Oder? Mit einem Hemd? Mit einem Hemd. Boah, was ein Tote. Wird's auch nicht haben. Und naja, gut, von dem, dass man erwarten kann, dass ein Selbstmordattentäter sich selbst umbringen kann. Kann man drauf kommen, muss man aber auch vielleicht sehr intelligent für sein. Das ganz kurz, Markus da Gloria Martins? Ah, da Gloria. Kann das nicht sein? Gassier, ja. Das schon. Und Thomas Baumann ist der Stellvertreter. Und, so, hätten wir das auch geklärt. Ich war bei dem Typ, war jetzt, passiert halt, ne? Man kann den mal unbeaufsichtigt. Mein Ding ist halt immer, wie verzweifelt musst du sein, um Selbstmord zu begehen? Das ist halt für mich nicht mal. Ja, nee, weißt du ja nicht, ob das ein Selbstmordattentäter war. Terrorverdacht, mein Freund. Naja, der wollte sich selbst umbringen. Steht das da? Irgendwo? Er steht da nicht irgendwo. Er soll einen Bombenanschlag geplant haben. Du kannst das von der RP lesen. Du kannst dir noch ein paar Artikel dazu und dich mehr darüber informieren. Dann wirst du herausfinden, dass der sich... Dass das ein Selbstmordattentat, Anschlag, was auch immer werden sollte. So mit Sprengstoffgürtel und so weiter. Ja, jetzt geplant, aber jetzt nicht durchgeführt. Also hat er erstmal noch gelebt. Ja, aber einer, der darüber nachdenkt und schon plant und sich Sachen dafür beschaffen will, sich selbst umzubringen. Der könnte sich ja auch in einem Gefängnis umbringen. Also wie oft schon überlegt habe, wie es wäre, wenn ich jemanden in die Fresse einschlagen würde. Ja, trotzdem habe ich es nicht immer gemacht. Die Polizei muss eigentlich aber... Nie. Ja. Aber hast du dir schon mal, keine Ahnung, irgendwas bestellt? Hast du dir schon mal eine Waffe bestellt, um Leute umzubringen? Das ist dann doch mal was Schlimmeres. Ja, ach klar. So, okay. Das sollte man sich vielleicht auch einsperren. Nein! Niemals. Man muss davon ausgehen, dass es passieren könnte. Die gute alte Klausus-Trophie. Ich sag nicht damit, dass es komplett eindeutig war und dass klar, was es passieren muss, aber die Chance besteht und darauf sollte dann die Polizei schon achten. Trophie? So. Alles klar. So. Hör mir nicht mehr zu. Bob Dylan gewinnt als erster Musiker den Literaturnobelpreis und hat sich irgendwie nicht gemeldet. Das finde ich ganz schön witzig. Nee, der hat den abgelehnt. Er hat sich erstmal nicht gemeldet. Und wollte und dann nicht hinkommen. Dann hat er den abgelehnt. Nee, der hat den nicht abgelehnt, oder? Hat den abgelehnt? Nee, der hat den nicht abgelehnt. Der hat nur gesagt, er kann nicht kommen. Wegen irgendwelchen Gründen. Aber er musste noch auf irgendeiner öffentlichen Veranstaltung seine Rede halten bis irgendwann. Dann kriegt er den noch. Aber vielleicht hat er es auch nicht gemacht und die Frist ist schon tot. Dann ist Carlos Alberto gestorben. Carlos Alberto, ja. Meinen die nicht Roberto Carlos? Nee, Carlos Alberto. Wo bist du denn jetzt drin? Hä, am 25. Oktober. Ja, ich bin am 20. Oktober. Hallo, da gab es noch mehr, sorry. Und am 21. Oktober ist Manfred Krug mit einem Alter von 79 Jahren gestorben. Und der Kapitän der brasilianischen Weltmeisterschaftsmannschaft von 1970 ist am 25. Oktober beim Herzinfarkt gestorben. An der Stelle würde ich, das habe ich, glaube ich, jetzt einfach mal von den Jungs von Radio Nukular, dem Profi-Podcast für Sie und ihn. Sie und ihn. Für Sie und ihn, die Formulierung feiere ich, aber egal wo die draufsteht, feiere ich die Formulierung. Würde ich einfach mal empfehlen. Immer, wenn wir erwähnen, dass jemand gestorben ist, dann dürft ihr einfach ein Stückchen trinken. Und immer, wenn ich lächerlich sage, ist ja jetzt zu spät. Oder an mein Mikrofon stoße, dann exst ihr. So. Alles klar. Eigentlich wollte ich, dass ihr das Ding nicht durch. Schreibt es bitte in die Videobeschreibung. Und nicht 10 Minuten weg sind. Aber gut. Podcast-Beschreibung. Was? Füllen Sie bitte den Organspendeausweis aus. Ihr Ministerium für Produktivität. Eine Frage. Ach Gott. Jetzt wird es nochmal kompliziert. Donald Trump. Wie wollen wir dazu sagen? Oh, alles wollen wir dazu sagen. Okay. Manfred Krug. Wer ist denn Manfred Krug? Egal, der ist auch gestorben am 21. Oktober. Das hab ich schon gesagt, Prost. Als du philosophiert hast. Das habe ich nochmal gesagt, das heißt, wir müssen nochmal trinken. Also, wir waren ja vorhin, wurde Donald Trump ja von Republikanern zum Präsidentschaftskandidaten gewählt. Er ist gegen Hillary Clinton angetreten, hat durch die Staatenregelung gewonnen, hätte aber in dem Public Vote, also alle verloren. Stimmen zusammengezählt, so wie es in Deutschland ist, hätte er knapp verloren. Ich hab 1-2 Millionen. Und dann denkt man jetzt wieder drüber nach, warum das Wahlsystem so ist, wenn man in Deutschland lebt und das nicht so vernünftig ist. Die Frage ist überhaupt, warum man Präsidenten direkt wählt. Aber das finde ich relevant, weil du musst dir ja denken, ich habe 2500 Münzen gekriegt in der Web-App jetzt als Geschenk. Du musst dir halt denken, das ist deren Verfassung. Vielleicht sehen das viele Leute auch so, dass die das mittlerweile ändern würden. Du kannst nicht mal einfach so einen wichtigen Bestandteil der Verfassung ändern. Weißt du? Du kennst die Verfassung, ich weiß nicht, in Deutschland kannst du die Verfassung ändern, wenn es eine Volksabstimmung gibt. Ja? Ja. Also in Italien zum Beispiel ist es auch so. Ich meine, es macht keinen Sinn. Und bei manchen Sachen darfst du es, glaube ich, nicht ändern. Also du darfst halt die Demokratie nicht ändern, weil es muss eine Demokratie bleiben. Aber du könntest theoretisch was am Wahlsystem ändern. Das Volk muss quasi alles bestimmen können. Irgendwie. Also, weißt du, den Bundespräsidenten bestimmst du auch irgendwie indirekt, indem du den Bundestag wählst. Und den Kanzler. Aber es ist halt nicht so direkt. Und das Problem, was ich an dem System nur finde, ist, ob du den jetzt direkt wählst, ob das mit den Staaten ist, dann ist es halt echt unfair einfach. Weil, warum sollte das einen Unterschied machen, in welchem Staat die jetzt wohnen? Die wohnen alle im selben Land und sollen alle dieselben Anteil der Stimmen haben. Und die Situation, das ist wie in Deutschland, wenn du sagst, ich würde ja jetzt, ich würde jetzt gerne, was gibt's denn für Parteien, die Grauen Panther wählen. Das machst du in Deutschland nicht, aber wenn du jetzt sagen würdest, ich würde gerne die Grauen Panther wählen, aber ich musste gar nicht wählen, weil das juckt gar keinen, ob der jetzt eine Stimme mehr hat oder nicht, am Ende. Dann sind nur die Staaten von unserem Staat wichtig und die sind eh für Trump oder Clinton. Das heißt, du hast in manchen Staaten hast du gar nicht die Situation. In Kalifornien hast du nicht die Situation, dass die Leute hingehen und Trump wählen. Clinton hat da nur eine riesige Mehrheit. Sie hätte so oder so eine Mehrheit, eine klare Mehrheit mit 80%, aber sie hat nun noch eine größere Mehrheit, weil die Trump-Wähler erst gar nicht wählen gehen. Weil die wissen, okay, es ist jetzt zu spät. Und dieses Gefühl, dass deine Stimme nichts wert ist, ist ja irgendwie schon fatal. Weil dann denkst du, ja, du kannst mit der Wahl, die du machst, gar nichts anstellen. Und das finde ich so eigentlich, das ist das Schlimmste. Und politisch gesehen, finde ich, es ist irgendwie schon ziemlich sinnvoll, dass du den Präsidenten nicht so wählst, weil Obama hatte nicht so viel Macht, wie Trump jetzt hat. Ja, aber auch nur wegen den Republikanern, die ihm da die ganze Zeit reingefunkt haben. Ja, richtig. Weißt du? Nur deswegen. Was heißt nur deswegen? Das ist ja genau das, was ich meine. In Deutschland hast du es, du wählst eine Partei und davon gibt es einen Regierungschef. Ja. Und der kann nicht einfach eben sowas beschließen, aber in Verbindung mit der Partei und vielleicht noch einer anderen Partei, können die das dann beschließen. Obama muss das vorschlagen, die Republikaner sagen, wir sind Republikaner, wir sind die andere Partei, aber es gibt nur zwei Parteien, deswegen sind wir dagegen. Und da kannst du ja viel, viel weniger durchbringen. Und wenn du Trump wählst, hast du einen, der kann einfach sagen, ich will das machen, die anderen sind Republikaner, sagen ja, der ist von uns, machen wir das einfach. Und damit hat er ja viel, viel mehr Macht und es ist schon ein großer Unterschied und ich finde eigentlich, es macht es schon sinnvoll, das mit dem Parlament zusammenzuwählen. Ich meine, es ist auch cool, wenn man jetzt sagen kann, okay, ich möchte eigentlich, dass, weiß ich, die CDU regiert, aber ich finde Sigmar Gabriel voll toll. Die Situation gibt es eigentlich nicht, deswegen macht es so wie es in Deutschland ist auch Sinn. Aber falls die Situation bestehen sollte, dann kann man, weißt du? Außerdem, es könnte ja auch immer noch passieren, dass wenn das immer noch ein anderer Kanzler wird, also in der Koalition und so weiter. Erstmal niesen. Also, ich finde, das ist noch ein Wahlsystem so ein bisschen komisch und für Deutschland nicht so richtig zu verstehen. Aber ich finde, die Wahl von Donald Trump ist aus europäischer Sicht, kann man es nicht verstehen, aber es macht für die Amerikaner so sind, macht es nun mal leider Sinn. Ist nicht so, dass ich das jetzt feiere, was die Amerikaner denken, aber die Amerikaner denken so. Und man sollte jetzt nicht sagen, oh, das ist der Trump und der macht ja nur das und will nur das, sondern man muss ja erstmal versuchen, man muss dem ja auch eine Chance geben. Man will vielleicht nicht, aber man muss ihm eine Chance geben. Letztendlich hat allgemein jeder eigentlich keine Wahl. Ja, aber du, also man, weißt du, was wird es ihm geben, außer eine Chance? Ja, aber... Ob du ihm eine Chance gibst oder nicht, er macht dir trotzdem, worauf er Bock hat gerade. Ja, aber das schon. Aber wenn jetzt alle so negativ eingestellt sind, ist das so, keine Ahnung. Ich bin gar nicht so negativ eingestellt. Ja, aber so generell denkst du jetzt, Das, also man ist ja negativ eingestellt. Aber ja, okay, wenn man sich das anguckt, nicht? Du weißt nicht, wie Donald Trump als Politiker ist. Der hat nicht einmal irgendwas politisch gemacht. Das Einzige, was man über den weiß, und zwar sicher weiß, ist, dass er einfach extrem leicht beeinflussbar ist. Wie du es in... Ja, ja, ja. Der macht halt das, wo er Lust drauf hat. Aber hallo. Aber es funktioniert manchmal und funktioniert halt manchmal nicht. Aber letztendlich hat es tatsächlich öfter oder besser funktioniert, wenn es funktioniert hat. Weil er hat tatsächlich ja mehr Geld, als er vorher hatte. Von seinem Vater. Das ist ganz schön wahr. Ich meine, er hat auch viel in den Sand gesetzt, aber er hat mehr Geld. Und naja, gut. Ich sag auch, wie gesagt, das gar nicht, dass das alles so schlecht ist. Ja, also, deswegen, am Anfang haben sich ja am Tag danach alle gewundert, hey, warum sagt die Merkel denn jetzt, ich freue mich auf die Zusammenarbeit und so weiter. Aber wenn sie jetzt sagt, nee, ich finde das nicht gut, dass der gewählt wurde, dann hast du als Deutschland noch mehr Probleme. Und das du kannst es ja eh nicht ändern, deswegen finde ich das gar nicht so dumm. Ist okay. Das ist genauso wie dies mit Erdogan. Man sagt, okay, also wir verhalten uns nach unseren Spielregeln und wir machen das so, wie wir das wollen. Und wenn Trump jetzt sagt, Deutschland ist scheiße, so wie er es im Wahlkampf auch öfter gesagt hat, oder keine Ahnung, er mag halt die Politik nicht und so weiter, dann soll er das so machen. Aber wir lassen uns nicht darauf ein und machen das so, wie es halt im Wahlkampf war, dass man immer nur draufgehauen hat, was auch Clinton ja mitgemacht hat teilweise. Vielleicht aber auf einem höheren sprachlichen Niveau, aber einfach immer auf die Fehler des anderen die ganze Zeit nur eingehen und aber selber auch Fehler oder vielleicht sogar dieselben Fehler machen, ist halt nicht so gut. Und wenn du dann sagst, okay, ich bin da jetzt besser in dem Falle und mache das besser, dann kann man natürlich einen Nachteil haben. Weil der andere mehr Macht hat. Aber man muss ja nicht das Böse direkt auspacken. Wenn der, also weißt du, man kann ja den anderen angreifen lassen, dann verteidigt man sich selbst und ist man selbst erstmal der Gute. Ja, ich verstehe den Punkt. Ist das nicht militärisch gemeint? Also, hoffentlich nicht. Hoffentlich muss man das nicht militärisch sehen. Hast Deutschland eh Problem. Aber erstmal ist Deutschland jetzt zwischen Amerika und Russland und das wird spannend. Weil entweder die sind so ziemlich gegeneinander, das wäre es halt bei Clinton noch viel schlimmer geworden. Und jetzt könnte es tatsächlich sein, dass sie jetzt ein bisschen näher auf jeden Fall zusammenrücken. Auch ich meine, es wird halt natürlich viel spekuliert. Der holt einen in sein Parlament, der einen Ehrenpreis von der russischen Regierung bekommen hat. Aber gut, der ist halt so ein Ölfuzzi. Und die Ölfuzzi haben was mit Russland zu tun. Weil Russland viel mit Öl zu tun hat. So, ne? Naja, klar. Das weiß man nicht. Aber es kann sein, dass es Annäherungen gibt. Und dann kannst du auch Probleme leichter lösen, wie in Syrien. Das Problem ist, was sein könnte, okay, Amerika sollte sich tatsächlich darauf einlassen, auf ein anderes Land zu hören, auf Russland zu hören. Glaube ich eigentlich auch nicht bei Trump, weil der wird auch nie auf China hören. Aber wenn die das machen würden, würden die jetzt den Konflikt quasi lösen in Syrien, aber halt aus europäischer Sicht zu Gunsten der Falschen. Aber das Problem wäre gelöst. Ja. Da gibt es ja immer noch Kämpfe und so weiter. Ach, das finde ich ja so schlimm, dass es irgendwie da nie ein Ende findet. Und wenn Amerika da mal eingreift, wie sie ja eingreifen, warum funktioniert das dann nicht richtig? Warum könnt ihr da nicht gleich richtig eingreifen? Wenn da die ganze Zeit eh schon die Zivilisten sterben, dann gut, ne? Tja, ruf in Berlin an. War kein Schäuble. Ja, von Deutschland aus, also Deutschland ist da ja nicht so direkt. Also die liefern immer fleißig Waffen an alle Menschen, die Waffen kaufen wollen. Aber so ganz direkt sind sie ja da nicht mit drin. Das stimmt. Ansonsten können wir ja noch Deutschland. Also ich weiß nicht, hier sind noch ein paar andere. Nice Monolog-Time gerade. Supermond und kanadischer Sänger ist und Dichter Leonard Cohen ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Dann hat Angela Merkel gesagt, sie wird wieder Bundeskanzlerin werden und Parteivorsitzende. Hat ja auch fast keiner mitgerechnet. und dann Mann. Fidel Castro ist gestorben. Das ist auch wieder so ein heftiges Ding, finde ich. Ja, ist auch eine Frage, wie sich das verhält. Ich habe danach gar nicht mehr viel davon gehört. Aber allein dieses kubanische-amerikanische Verhältnis könnte sich auch komplett ändern. Ja, aber das wird's hat... Vielleicht nicht, aber... Das hat Trump, wollte ich gerade sagen, Obama ja noch relativ schnell probiert hinzubiegen vor Ende seiner Amtszeit, dass da... Ja, aber ich meine, der war ja auch, also keine Ahnung, es gab ja da riesige Differenzen, so schlimm ist es ja jetzt auch nicht mehr. Obama war da, glaube ich, sogar schon mal zu Besuch, seit 20.000 Jahren. Und dann Das letzte tatsächlich, oder? Nee, in der einen Liste noch nicht. Aber in der anderen Liste ist schon das letzte. Nico Rosberg ist Formel-1-Weltmeister geworden. Und das finde ich richtig krass, weil er wird Weltmeister. Und ich weiß nicht, ob am selben Tag oder am Tag danach sagt er einfach, ja, ich höre auf, tschüss. Und wie alt ist er? Hm? Weiß ich gar nicht, wie alt er ist. Paar 30, paar 20? Der ist nicht alt. Nee, nicht so alt, nee. Aber Anfang 30, Ende 20, irgendwie sowas. Es ist ein schlauer Schritt. Es ist ein mega schlauer Schritt, weil viel mehr wird er nicht erreichen. Bin ich mir sicher. Das ist halt so eine Sache. Also, keine Ahnung. Und er hat auch gesagt von Anfang an, das ist mein Ziel, wenn ich das erreicht habe, gehe ich. Und dass er es so durchzieht, obwohl die Euphorie ja da vielleicht doch noch ein Stück mitspielt. Das ist krass, ja. Finde ich krass. Aber letztendlich, er hätte ja die Chance, auf jeden Fall nochmal mitzufahren und so weiter. Aber es ist auf jeden Fall ein schlauer Schritt, aber ich weiß nicht, wie sehr man nicht daran hängt. Ähnlich wie von Lahm und Klose. Nach der WM abzutreten, fand ich extrem schlau. Schweinsteiger und Poldi haben es jetzt ein bisschen glanzloser gemacht. Ja, richtig. Aber man kann natürlich auch hoffen, okay, bei der EM kannst du ja vielleicht auch nochmal laufen zum Beispiel. Oder nicht, ja, kann es auch mal noch gut sein. Ich mein, aber Formel 1 WM-Titel gewinnen ist halt schon so ein Ding, ja. Das ist ein richtig großes Ding. Ob aber WM, sowas WM noch miteinander ist für mich noch größer, klar. Ja, aber, safe. Aber die Chance Formel 1 so ist, glaube ich, sogar, wenn du da einer der Besten von 24 ist und der ist ja vorher echt nicht oben mitgefahren immer, ne? Ja, also, das war ja die letzten 2 Jahre so. Ja, ja. Mit dem starken Mercedes-Team. Und es macht da schon den Sinn, aber so eine Karriere zu beenden ist halt schon ein großer Schritt einfach. Und aber er hat so viel Geld. So Vettel zum Beispiel, er ist ja länger gefahren. Er ist auch nochmal Weltmeister geworden. Oder Frage, der Vettel, was macht der jetzt eigentlich noch? Ich habe ewig nichts von ihm gehört. So, der hat so 3., 4. Platz bis 10. Platz. Also, der ist nicht sonderlich schlecht, aber ich weiß nicht, hat vielleicht 1 oder 2 Mal, wenn überhaupt, gewonnen. Das kann aber also auch gar nicht mehr so krass. Wissen davor, Formel 1 ist halt auch immer an dem Auto hängen. Weil naja, du siehst halt immer, dass... Das ist nicht Eigenleistung nur. Red Bull war immer ziemlich gut. Es hängt auch vom Fahrer natürlich ab, weil einer von beiden gewinnt nun mal. Die machen wir den Sport kaputt. Obwohl bei Hamilton und Rosberg ist so eine Sache. Ne? Da ist echt fast kein Unterschied. Ist so eine Persönlichkeit schon. Aber so von den Fähigkeiten... Also vielleicht ist es auch unterschiedlich. Kann ich sehr schlecht einschätzen. Ja, aber das war das letzte Rennen, in dem es entschieden wurde. So. Und stell dir mal vor. Hamilton war tatsächlich erster. Hamilton hätte den Rosberg weggehauen. Hätte er machen können. Der ist aber sogar extra langsamer gefahren, damit die anderen, also weil Hamilton war erster, der ist extra langsam gefahren, damit die anderen auf Rosberg noch aufrücken. Den noch überholen können. Weil Hamilton ist erster gewesen, aber hat halt nicht gewonnen. Der Assi. Ja, richtig. Alter, wenn das den Ding kaputt gemacht hätte, die Weltmeisterschaft, dann wäre ich einfach ausgestiegen, zu Wiggy, hätte ich einfach eine gesteuert. Ja, aber ich meine, so ist die ganze Saison, also die sind schon viel gegeneinander gewesen. Aber ich habe es halt auch nicht mitverfolgt. Also ich habe früher immer mal geguckt, aber ja. So, das war was von einer Seite. Jetzt hätten wir noch mal wieder einen Anschlag so, in Istanbul. Damit stirbt Pep.de. Ja, richtig. 2 Bomben sind explodiert und 44 Menschen wurden getötet. Und die türkische Regierung beschuldigt die PKK, die pro-kurdische Partei. Die Peace mit Gründenpartei. Nee, also eine verbotene Partei in der Türkei, die aber halt immer noch existent ist und die halt kurdisch ist und ja. Gegen die ideale Scham. Und die beschuldigen halt immer so die türkische Regierung. Weil sie sind halt an allem schuld. Achso, und das erste Bild ist gar nicht mehr was, sondern es ist nur so der Überblick. Das heißt, also tatsächlich jetzt von dem großen politischen, gesellschaftlichen Überblick, Gedöns, Gedingses. Ich habe an manche Sachen, habe ich mich gar nicht erinnert. Das hat mir jetzt echt nochmal so manche Sachen so. Alles war 2016, war schon heftig. Und jetzt 2016 war, da bleibe ich auch dabei, einfach ein heftiges Jahr. Ja. War ja. Nice. Würde ich sagen, was ist von dem ersten Teil? Und zurück sind wir aus der Pause. Ja, hi. Hammergeil. Dann machen wir weiter mit dem, was wir auf YouTube so veranstaltet haben. Oder im Internet. Genau. Wie auch immer. Im Interwebs, ja. Und es ist echt einiges passiert. Wir haben Livestreams für uns entdeckt dieses Jahr, ja. Und wir haben natürlich angefangen, unseren Kanal-Content ein bisschen umzustellen. Ja, ich würde mal am Anfang anfangen, was wir so, keine Ahnung. Genau, warte mal. Wir haben ja viele verschiedene Spiele gemacht. Und am Anfang, wir haben echt wenig Videos, aber wir haben, was wir tatsächlich gespielt haben, Rainbow Six Siege richtig viel gespielt. Exzessiv. Ja, wir haben 9 Videos online. Also nicht mehr online, aber wir hatten 9 Videos dazu haben wir gemacht. Ansonsten haben wir so, weiß ich nicht, die Charaktere gemacht, haben wir vorgestellt. Und dann haben wir vor allem, als du da warst, diese Real-Life-Sachen aufgenommen, ja. Die auch echt geil waren. Ich musste Fußball-Simulator, wie das heißt, spielen. Das war so schlimm. Sehe ich das gerade irgendwo hier? Ich seh die Bestrafung gerade nicht. Macht mich traurig. Wir haben Rust gespielt dieses Jahr, haben ein kleines Let's Play zu gemacht, über 6 Folgen. Wir haben GTA, haben wir eigentlich auch viel mehr gespielt, aber da kommt ja jetzt mal demnächst was, aber dazu am Ende mehr. Wir haben Ultimate Team, FIFA 16 eine Menge gespielt. Im Sachen so Rennbar See entdeckt. Auf dem Video sind mittlerweile fucking 750 Klicks. Easy, ja. Und nochmal Rainbow Six. Rainbow Six. Wir müssen Yoshi müssen unbedingt weitermachen. Ich hab das Gefühl, es steht 3-1, oder? Ja, es steht 3-2. Und auch nur, weil wir bei FIFA im 5. Spiel dann irgendwann das entschieden wurde. Es steht 3-2, steht's. Ja, wir haben aber nicht viel Videos. Stadtland Fluss hab, glaube ich, für mich entschieden. Lol. Da wär's 2-2 und ich weiß, ich führe. Dann steht's doch 3-1. Richtig. Frechheit. Wir haben Counter-Strike ein bisschen, haben auch wenig Videos, haben wir auch viel mehr gespielt. Counter-Strike haben wir wenig richtig Videos viel insgesamt gespielt. Gemacht haben. Aber wir können ja mal, warte mal. Irgendwo kann man doch Spielzeit gucken. Ja, hier, genau. Die Spiele dieses Jahres durchgehen. Ich würde, ja, aber Spiele kommen ja später auch nochmal okay. zu. Am Ende. Okay. Das ist wirklich okay. Das Podcast. Dann auch, wenn wir den Fußball dann auch endlich mal gemacht haben. Und dann hatten wir unsere Deutschland-Tour. Da müssen wir eigentlich auch nochmal was Abschließendes, ein Video vielleicht dazu, was ganz Cooles machen. Aber, was wir ja auf jeden Fall schon mal sagen können, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Es war so geil. Und ich feiere das immer noch ab. Warte, 9 Videos? 9 Videos? Sind Vlogs? Beziehungsweise 9... 6 Vlogs, ne? Genau, 6... Nee, 7 Vlogs. Nee, 6 Vlogs. Zwei Tage haben wir zusammengefasst. Zweimal Pokémon-Video, einmal Wer bin ich haben wir gemacht. Und die Bottle-Flip-Challenge. Und das Was ist da drin? Video über unsere Rucksäcke haben wir gemacht. Wo ich geil Vital in die Kamera halte auf dem Thumbnail. Ich raff's gerade nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nein, haben wir nicht. 11 Videos sind's. Ja, richtig. Wir haben die alles in der Playlist. 11 Videos sind's. Ich glaube, die Pokémon Go-Videos haben wir nicht in der Playlist, dann passt's nämlich. Ja. Die sind nämlich extra. Pokémon Go war auch so, da war voll der Hype, ne? Es war ein Hype, aber der hat sich dann bei mir sehr schnell gelegt. Also auch tatsächlich dadurch, dass Leute das benutzt und gespielt haben, zu deren Personengruppe ich nicht gehören möchte, hat sich das für mich, genauso wie das Longboardfahren, das habe ich sehr gerne gemacht, aber mir ist halt aufgefallen, dass das mehr so ein Kiddie-Sport ist, weil das die ganzen Dehners und Izzys machen und dann hatte ich da keine Lust mehr drauf. Das machen die Unges, machen das nämlich gar nicht und Izzy fährt übel viel Longboard, aber... Keine Ahnung! Das sind YouTuber, die ich nicht mag, Punkt. Aber Unge, oder was? Nee. Aber es gab jetzt tatsächlich sogar ein Update. Also ich hab's nicht mehr installiert. Pokémon, ich hab's noch installiert. Irgendwie im Ordner chillt's ab. Und gönnt sich dann lassen. Neue Pokémon und so weiter. Ja. Jetzt kommt irgendwann, glaube ich, demnächst den Content, den es zum Anfang gebraucht hätte, damit es echt ein vollständiges Spiel ist, was auch länger funktioniert. Ja. Weil so, am Anfang war es ja dann nicht mehr viel Neues. So war es halt der Meisterhype und egal wo du warst, du hast mindestens 10 Menschen gesehen gleichzeitig, richtig, die das Spiel unabhängig voneinander gespielt haben. Aber... ja, und war geil. Und dann, was danach passiert ist, nach der Deutschland-Tour. Deutschland-Tour, Streams. Richtig, und keine Videos mehr. Ja, genau. Der Punkt war, wir wollten noch coole Videos machen, wie die Deutschland-Tour. Und die einzigen zwei Projekte, die wir haben, befinden sich noch im Schnitt. Eins ist hochgeladen, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber das wird wieder runtergenommen, weil da was passieren wird. Das Schöne ist nämlich, dass wir gerade so einen kreativen Schub haben, ja. Das Thumbnail ist übrigens auch richtig eklig. ja, so einen kreativen Schub haben, dass das einfach gerade alles mit uns durchgeht. Und ich habe auch mega viele Ideen, die ich noch durchsetzen und machen werden will. Und deswegen haben wir halt einfach, um die Zeit so ein bisschen zu überbrücken, für euch probiert zumindest, daily zu streamen. Das haben wir jetzt mittlerweile auch einen Monat ausgesetzt, weil einfach das keine ist Zeit. Auch, also, warum ich es nicht geschnitten habe, einfach Schule. Also seit den Herbstferien haben wir echt nicht mehr viel gemacht. Also die Schule fickt mich halt total. Echt gar nicht. Also ich war in den Herbstferien kurz zu Besuch bei Finn. Und ich hatte noch PC-Probleme. War auch nicht viel gemacht. Dachte ich mir dann, okay, wenn wir es schon nicht schaffen, dann immer zu spielen und so weiter, dann kann ich ja wenigstens am Anfang zu schneiden. Aber immer irgendwas, ne? Habe ich noch PC-Probleme, richtig? Ich war auch 3 Wochen weg tatsächlich, wo wir gar nichts aufgenommen, nichts geschnitten haben. Also ich habe ein bisschen geschnitten, wir haben nicht gestreamt, weil die Internetverbindung, wo ich war, ziemlich schlecht war. Das waren halt also Situationen, wo wir ein bisschen überbrückt haben, aber... Und dadurch, dass man viel für die Schule hat, genau, soll ich sagen, wird man auch relativ faul, was andere Sachen angeht, ne? Ist halt einfach wahr. Ich habe viel geschlafen nachmittags. Mö. Also man hat auch wahrscheinlich die wenigsten mitbekommen. Aber auf der Website habe ich auch irgendwann mal was geschrieben, so wie es denn weitergeht. Und ich habe geschrieben, in den nächsten Wochen gibt es etwas Richtung GTA-Roleplay eventuell. Und auch FIFA-Manager-Modus. FIFA 17 Manager-Modus wird es geben. Und das ist auch fix. Wir haben das auch aufgenommen vor einem halben Jahr gefühlt. Also quasi. Manager-Modus haben wir in den Herbst. Nee, doch, in den Herbstferien? Nee, eine Woche, eine vorher. Wo ich mal rüber gesteppt bin. Ja? War das nicht meine Herbstferien? Ja, es waren deine Herbstferien. Meine Herbstferien? Weiß ich gar nicht. War es letzte Wochenende deiner Herbstferien? Am 25. Oktober habe ich das jedenfalls gepostet danach. Das ist ja schon, also auch schon wieder ewig her, aber das war auch schon nach den Herbstferien, glaube ich. Ja. Nee, gar nicht. Am 29. Oktober haben die aufgehört, weil da haben wir uns dann auch schon wieder gesehen. Aber da haben wir nichts aufgenommen. Ja. Weißt du, was ich meine? Egal. Aufgenommen? Ja, haben wir haben noch mehr Manager-Modus. Aber ja, das verzögert sich halt ein bisschen vielleicht. Ja. Aber ich hoffe mal, dass die beiden Sachen für Weihnachten jeweils mit einer Folge noch kommen. Genau. Das ist der Plan. Wenn der Podcast kommt, dann wäre das schon mal das ganz gut. Und wir haben halt dann währenddessen ein bisschen gestreamt. Die sind alle in der Playlist, die Streams. Also es sollten alle in der Playlist sein, ist wahrscheinlich nicht der Fall. Die meisten sind in der Playlist. Bitte will die Hälfte auf mich schieben. Ja, komm, geh weg. Nee, tschüss. Ich weiß es nicht, aber ich sage, es sind definitiv nicht alle drin. Nein, ich gehe jetzt einfach tschüss. Und die nicht drin sind, die sind größtenteils von dir. Aber das habe ich ja noch nicht gesagt. Möchte ich bitte ganz kurz anmerken, dass es auch einfach eine Lüge ist. An der Stelle können wir auch einfach jetzt den Podcast beenden, weil jetzt reicht's mir. Tschüss. Ja, nein. Tschüss. Die gibt es in der Playlist. An sich kann man da sich die nochmal angucken, wenn man will. Ja. Die sollen halt den Kanal nicht zumindest, was ja auch irgendwo verständlich ist, weil das wären jetzt 29 Videos und dann siehst du die Deutschlandtour nicht mehr. Ah, eine Stunde. Eigentlich sollte man die Deutschlandtour eigentlich schon fast nicht mehr sehen, wegen lauter neuer kreativer Videos, aber das ist bis jetzt noch nicht passiert. Aber das mit dem Stream, da wollte ich auch nochmal sagen, das haben wir, ich weiß nicht, ob wir da noch irgendwo drauf kommen, aber ich glaube tatsächlich nicht, was wir noch gemacht haben, was noch eigentlich nach der Deutschlandtour eigentlich das noch coolste war, war unser 24-Stunden-Stream. Der aber vor der Deutschlandtour war, nämlich im April oder so. Immer, ja, der hat mich auch noch Tage danach mit Kopfschmerzen begleitet, weil mein Nacken von diesen 24 Stunden aufrecht halten, sitzen, so verspannt war, dass ich einfach wirklich 4 Tage lang Kopfschmerzen hatte. Ja, gut, also ich habe halt, hab mir ja manchmal zurückgelehnt in meinen Stühlchen. Ja, ich nicht. Deswegen, also das hat mich echt gefickt. Gut. Ich hatte nur dann dieses halt dieses starre Problem, was halt passiert, wenn du ein Wochenende mal länger machst, wie jetzt zum Beispiel. Ja, Schlafmodus war halt komplett immer. Und Sonntag dann übel lang schläfst und dann. Ja, aber es war ja mitten in Ferien, obwohl, nee, war Mittwoch, Ende der Ferien, Mittwoch, Donnerstag, Ende der Ferien. Aber war ja auch echt cool, wir haben da viel gespielt. Ich habe tatsächlich nicht einmal den Teil der Aufzeichnung angeguckt, also den gibt's den noch auf Twitch? Müsste. Ich habe den nicht runtergeladen, ich hoffe, der gibt's noch. Aber irgendwann wird das gelöscht, aber vielleicht einfach ab einer gewissen Anzahl an Videos, von daher... Weiß ich nicht, guck da mal lieber nochmal rein. Das wäre, ja, wenn dich das löscht, dann löscht ich das nach einem Monat oder so. Wenn, ist es schon weg. Okay. Ich glaube nicht, dass ich guck mal. Komm, ich habe gerade nichts zu tun. Ansonsten. Das war auch noch cool. Ansonsten haben wir echt nicht viel, also haben wir nicht viel gemacht. So. Aber das ist nicht viel. Ich meine, das ist ja schon einiges. Es war schon einiges. Also gerade die deutsche Tour hat mir so viel Spaß gemacht. Einige Ideen. Und einfach. Ja. Also, wenn ihr schon mal auf FIFA ein bisschen spoilern wollt, guckt einfach auf die Webseite, auf die Startseite. Seht im Hintergrund von dem Artikel, von dem ich gerade auch zitiert habe, schon ein Bild. Das was ich übrigens auch voll geil finde. Das sollte doch Spaß machen. Und ich möchte auf McDonald's hinweisen, die einzige Marke, die auf diesem ganzen falsch geschrieben ist. Ja, weil wir erst Fake-Namen finden wollten und dann und da könnte man auch eventuell schon dran erraten, mit welchem Verein es in den Manager-Modus geht. Ich weiß gar nicht, ob das geschrieben habe, habe ich nicht. Nee. Man könnte es eventuell an dem Bild erraten. Also an dem ja, Logo, aber auch nur, wenn man smart ist. Nur wenn man lesen kann, richtig. Und wenn man das Logo kennt. Ja. Kleine kann man kaum lesen, das Große. Man muss schon ein bisschen Ahnung haben vom Leben. Genau. Ja, wir tun aktuell Minecraft Modpack streamen bei Twitch. Und haben 199 Aufrufe bei Twitch. Aber danke, das tatsächlich hast du das eingestellt, oder? Weil wir wollten tatsächlich das ja mal machen. So, das ist beide. Aber egal, das ist ja eine andere Sache. Ja, der ist weg, der Stream. Ist weg. Ja, der Stream ist nicht mehr da, wie auch immer. Aber cool war es. Cool ist gewesen. War echt geil. Und dann machen wir dann weiter mit dem Fußball, den wir euch vorhin schon versprochen haben. Mhm. Und war zuerst mit der Bundesliga. Saison 15-16. Ja. Mehr oder weniger spannend, was die Meisterschaft angeht. Am Ende sind 10 Punkte halt deutlicher, als man sich das so vorstellt. Also als man sich das vorstellt. Es ist echt spät geworden. Ist das echt deutlicher, als ich das. Also es war tatsächlich, bis auf 3 Tage vorher, waren es 3 Punkte, als sie gegeneinander gespielt haben und unentschieden gespielt haben, oder? War doch so. Ja, genau, aber die haben einfach diesen extrem, das war während meinem Praktikum bei euch, das war einfach extrem, am Ende extrem unglücklich am Ende dann. Ja, also diese Punktedistanz. Es sieht jetzt weit auseinander aus, als es war. Genau. Aber also selbst wenn Dortmund alle Spiele gewonnen hätte, wären halt 3 Punkte oder wären unentschieden gewesen. Und das wäre halt echt, bis auf den letzten Spieltag hätte es spannend sein können. Hätte können, war aber absolut nicht. Der HSV ist souverän auf Platz 10 geblieben. Ich war am letzten Spieltag in Augsburg, hab mir das 3-1 gegeben. Fast obere Tabellenhälfte. Ist das jetzt ein bisschen traurig? So, 10. nicht 9. Ehrlich gesagt nicht. Ich habe mir halt nur zum Beispiel echt Sorgen gemacht, wie wir das finanziell jetzt stemmen sollen, ohne die zusätzlichen Einnahmen aus der Relegation, auf die wir jetzt natürlich 2 Jahre lang auch komplett gebaut haben. Ja, naja gut, das 10er Blatt gibt schon ziemlich viel. Aber 9 hätte nochmal mehr gegeben, ne? Ja, tatsächlich, wegen der anderen Tabellenhälfte eben. Und Frankfurt auf Platz 16 haben dann tatsächlich die Relegation dann noch gewonnen, sind wieder mit dabei und waren leider nicht so schlecht. Oder und stehen jetzt auf Platz, lass mich nicht lügen. Ja, aber machen wir kurz hier, und dann Stuttgart und Hannover sind abgestiegen. Achso, aufgestiegen sind Leipzig und Freiburg, richtig? Ja, Freiburg mit der Meisterschaft hat sich da entscheidend abgesetzt von Leipzig dann doch noch, ich glaube 3 Punkte oder 4 waren es, am Ende der Saison der 2. Liga. Ich verfolge die immer noch ein bisschen mit, wegen Pauli und hast du nicht gesehen. Ja, aufgestiegen in 2. ist Würzburg und Dresden. Beides Vereine, die meine Sympathie tragen, eben weil kleine Vereine, weil jetzt ein Ostverein mal wieder, der Ostfußball war ja lange tot und es freut mich, dass die jetzt wieder mit dabei sind. Ja. Und jetzt zum Kontrast in der heutigen Tabelle. Es ist natürlich jetzt bei uns Samstag bzw. Sonntagmorgen und jetzt steht gerade RB Leipzig mit 36 Punkten vor Bayern mit 33 Punkten. Bayern hat aber noch die Chance gegen Darmstadt, die jetzt auf Platz 18 sind, auch noch 36 Punkte zu bekommen und dann wahrscheinlich mit der Tordifferenz, also zwangsweise mit der Tordifferenz zu führen. Mhm. Damit wären die dann zusammen punktgleich auf Platz 1 und 2 mit 36 Punkten. Ja. Hoffenheim ist auf Platz 3 heute. Nach dem Unentschieden gegen Dortmund. Nicht mehr ändern, nee. Richtig. Nee, wird sie auch nicht mehr ändern. Die haben sich jetzt nach vorne geschoben vor Hertha BSC. Und das ist natürlich im Vergleich zum Platz, jetzt habe ich es gerade vergessen, Platz 15 in der letzten Saison. Mhm. Auf jeden Fall ein guter Fortschritt. Hertha ist wieder wie am Anfang der letzten Saison oben mit dabei. Ja, die werden wieder abstürzen. Sie werden wieder abstürzen. Das alte Lied. Ich sag mal so, 27 Punkte. Ja. Es gab auch Mannschaften, die sind mit 26 Punkten schon in der Liga geblieben und das ist erst eine halbe der Saison vorbei. Also das Ziel war ja wahrscheinlich, obwohl das Ziel könnte Europa gewesen sein, weil es das letztes Jahr so war. Aber ja. Also was das Ziel eigentlich sein sollte für Hertha, eigentlich passt das schon so in den Rahmen. Dortmund nur auf Platz 5, muss ich echt sagen. Also Dortmund ist für mich eigentlich immer so eine Mannschaft, wo ich denke, so ja, die muss eigentlich auf Platz 2 stehen. Ja. Oder auf Platz 3. Keine Ahnung. Eigentlich was ist für mich auf jeden Fall vor Leipzig. Mhm. Einfach so aus Gefühl der letzten Jahre und halt auf jeden Fall vor Hertha und auch vor Hoffenheim. Ich weiß nicht. Aber Frankfurt, Hoffenheim spielt einen jungen, spritzigen Fußball, das gefällt mir extrem. Ja, ja, auch, genau. Sind's aber trotzdem auch würde ich sagen, dass Dortmund auch vom Kader her eigentlich drüber stehen sollte. Aber genau das zeigt ja, dass Hoffenheim eigentlich mit dem Kader, was wir haben, eigentlich viel besser zurechtkommt als Dortmund gerade. Das war allerdings, aber die haben auch einen jungen Trainer. Zum Beispiel die passt, also der Nagelsmann ist schon echt gut. Mhm. Aktuell. Und dann Frankfurt, also auch eine Überraschung des Jahres eigentlich, nachdem sie es doch noch geschafft haben in dem Relegationsspiel, jetzt auf Platz 6 Okay. Gefällt mir. Und Leverkusen auf Platz 8, Wolfsburg nur auf Platz 15, Enttäuschung des Jahres. Bei dem Grundstein für diese Tabellenplatzierung waren wir auch im Stadion, wir beide, haben die Kamera mitgehabt. Das Ganze gibt es zu sehen auf unserem YouTube-Channel. Im letzten Vlog aus Frankfurt der Deutschlandreise. Und Schalke nur auf Platz 11, genau. Gegen die haben die dann nämlich gespielt. Richtig. Und da haben sie es erstmal schon verloren. Alle Schalke jetzt. Ja. Und Gladbach nur auf Platz 13. Also was da durcheinander gewirbelt ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass der André Schubert seinen Stuhl bald räumen muss. Ja. Allerdings, so eng wie es da unten ist, habe ich immer noch die Hoffnung, dass mein geliebter HSV, der aktuell auf Platz 16 kursiert. Und jetzt ein bisschen durch die Niederlage heute gegen Mainz, beziehungsweise eigentlich gegen Danny Latzer. Glaubst du, dass Wolfsburg in den Abstiegskampf gerät? Ich sag, Wolfsburg geht diesmal runter. Also, Wolfsburg, Darmstadt und Ingolstadt sind für mich dieses Jahr die Kandidaten. Die können im Winter Bremen wird sich oben wieder festsetzen, HSV wird sich knapp retten. Und, also Darmstadt steigt definitiv ab in meinen Augen. Und Ingolstadt und Wolfsburg werden sich um den anderen Platz balgen. Aber, ganz ehrlich, Wolfsburg, die werden doch jetzt nochmal extra Geld zur Winterphase. Also, VW ist doch nicht so eine Firma, die sagt, okay, ihr wartet scheiße, ihr kriegt jetzt weniger Geld, sondern ihr seid ja scheiße, ihr kriegt jetzt noch mehr Geld, damit ihr noch mehr Scheiße bauen könnt. Glenn Draxler verkaufen und das würde viel Geld geben. Das, ja, weiß ich nicht, wie viel Geld da jetzt noch gibt. 75. Ja, aber je nachdem, wie viel. Sagt Transfermarkt die aktuell. Ja, wenn den nur einen einfach haben will und Wolfsburg muss den ja loswerden, die wollen den ja auch nicht mehr. Die wollen ja kein, also weißt du? Die werden. Ja, das stimmt schon. Also, wenn der jetzt da bei denen gut spielen würde und gut in den Verein passen würde, dann würden die anderen Vereine auch mehr bezahlen, als wenn der da eh raus will. So. Das ist natürlich klar, ja. Und ich meine, es ist auch nicht cool, einen Spieler zu haben, der, wie soll ich sagen, der sich so verhält. Für manche Vereine. Manche haben da auch kein Problem mit. Also, ich meine, manche kaufen auch Spahic, der rausgeworfen wurde, weil er sich geprügelt hat. Aber. Halt was Maul. Also, nicht kaufen, tut mir leid. Also, ne? Aber, so. Also da gibt es schon echt ein paar Überraschungen. Diese Saison ist echt und es ist halt spannend, ne? Ist der ein schlechter Mensch, weil er sich mal geprügelt hat? Nee, das nicht, aber es ist halt. Ich wollte halt nur irgendwas gegen HSV sagen. Bist du ein Mungo, ey? Nee, das würde ich sagen, das war so. Bundesliga, zweite Liga hast du auch kurz angerissen. Wie steht's da gerade? St. Pauli steht unten drin und das ist das, was mich ernsthaft ankotzt. Einfach nur, weil ein weiterer Hamburger Club damit vor Abstieg bedroht ist. Das heißt, am Ende haben wir Pauli in der dritten und Hamburg in der zweiten. Das möchte ich bitte nicht sehen. Aber es wäre mal witzig, so beide in einer Liga. Also in der ersten Liga wird es halt schwierig, aber die zweite Liga. Nee, also ich glaube tatsächlich, dass Pauli eher absteigt. Darf ich dir was empfehlen? Halt einfach mal deine Schnauze. Das ist mal spontane Einschätzung. Pauli eher noch absteigt als der HSV. Ja, wobei die sich jetzt auch wieder ein bisschen befreit haben mit dem 2-0-Sieg gegen Kräuter Fürth und jetzt, glaube ich, ein 1-1 gespielt haben. Die haben halt 11 Punkte. Ne? Also, das ist jetzt ja auch nicht so schlecht. Mehr als Hamburg. Das ist ein Punkt mehr als Hamburg, richtig. Ja. Also, als HSV. Aber heute aber auch echt, ehrlich gesagt, ganz schön bitter, diese Niederlage. Ja, aber wir sind ein Jahresrückblick. Du musst da jetzt nicht, also wie soll ich sagen. Stimmt. Wir wollen jetzt nicht das überwiegen lassen. Was wenn du noch einmal, wie soll ich sagen, selbst komme ich rüber, Alter. Wie soll ich das sagen? Was gibt's denn noch so? Nee, fußballerisch auf jeden Fall gab es dann dieses Jahr noch die EM. Ja, die war unwichtig. Den alten Spielplan oder so? Höchste Angst. Ja, richtig. Genau. Am Ende Finale Portugal-Frankreich. Nach Verlängerung 1-0 für Portugal. Mehr oder weniger glücklich, weil Portugal ja nicht das Turnier, also so ein krasses Turnier gespielt hat, wie zum Beispiel Frankreich. Ich würde auch sagen, Deutschland hat stärker gespielt, aber das ist dann auch Ansichtssache und vielleicht die Sicht eines Deutschen. Ne? Aber Deutschland im Halbfinale gegen Frankreich gescheitert mit 2-0, also 0-2. Kollege Griezmann. Und Portugal hat sich nur gegen Wales durchsetzen müssen. Das ist auch schon so eine Sache. Ob du jetzt gegen Frankreich oder gegen Wales spielst, ist nochmal ein Unterschied, aber letztendlich haben sie ja auch gegen Frankreich gewonnen. Weil Wales ja auch gut Druck gemacht hat, das kannst du denen jetzt ja nicht sagen. Ja, klar. Ich würde sagen, Frankreich hätte gegen Wales gewonnen und Frankreich hätte auch gegen Portugal gewonnen, in meinen Augen. Also, die haben halt stärkeren Fußball gespielt, aber Portugal war aus warum auch immer effizienter und hat halt mit vielen Unterschieden sich durch die Vorrunde gerettet und plötzlich standen sie im Finale und haben dann in der Verlängerung ein Tor gemacht. Ein Tor. War es eigentlich Meister Eder? Ja, ne? Ja, war Meister Eder. Und zwar der andere. Italien hat ja auch einen. Ja, okay. Aber der hat keinen Eder. Was Deutschland angeht, gegen Frankreich, na ja. Gut, da haben sie halt verloren. Boateng hatte sich fürs Volleyballturnier angemeldet und war dann irgendwie ein bisschen in Verwirrung geraten. Schweinsteiger aber auch, oder? Genau, und Schweinsteiger hat das einfach kopiert und dachte, ja, Mann, wenn der Bulli das macht, dann mache ich das einfach auch. Wird schon passen. Ist da letztendlich nicht so gut ausgegangen. Ja, also das Frankreich-Spiel, da war Frankreich, würde ich sagen, auch Frankreich hat auch ein starkes Pressing gespielt. Aber das coolste Spiel tatsächlich. Was du, ich würde auch sagen, das spannendste Fußballspiel, also nicht, weil es guter Fußball war, aber einfach von der Spannung, Deutschland gegen Italien. Ja? Ja. Oder? Ja, ich war da bei Luca. Weil DFB-Pokal, Champions League. Obwohl Champions League gegen Athletik war. Aber halt ich und Lennart haben uns danach in den Arm gelegen und geschrien. So Champions League. Bayern gegen Athletik war halt aber krass, aber halt, es ist ja so. Okay. Gut. Ja. Ne? Da habe ich mir echt sogar gefreut, dass sie das Spiel, dass sie gut gespielt haben. So, aber das ist so alles oder nichts gegen Italien, voll auf die Fresse Fußball. So, das war vom Gefühl, war das ein richtig cooles Spiel. Ja, was aber auf jeden Fall kein cooles Spiel war, war das Finale, wo wirklich Frankreich alles reingeworfen hat, am Ende nicht belohnt worden wurde. Belohnt, vor allem im eigenen, sich selber im belohnen eigenen wollen Land. Wurde. Im eigenen Land, weißt du, Sissoko, der sich auf der rechten Seite da abmüht, ja, selbst nach dem Rückstand, rennt wie ein Wahnsinniger, die Schüsse aufs Tor bringt. Und Rui Patrice so alles einzeln rausholt. Also es war schon echt der Hammer, dieses Spiel. Aber ich meine, du kennst hatte 10 Euro gewettet auf Frankreich und hab die natürlich eiskalt verloren. Aber nebenbei habe ich einfach gespürt, wie die so zerfließen, meine 10 Euro. Und es war auch echt ein harter Moment, weißt du, für Frankreich, für mich, für alle in der Nation. Aber du kennst doch selbst. Fußball belohnt nicht den, der besser ist. Es gab da so Relegationsspiele in den letzten Jahren. Ja, Frankfurt, Nürnberg war heftig, ja, da habe ich mich auch mitgerissen gefühlt. Das ist, heftig war das auf jeden Fall. Ich habe es nicht gesehen. Fürth hat auch. Ich habe es auch nicht gesehen, aber doch eins habe ich gesehen. Die sind halt auch echt, die haben gekämpft, aber haben tatsächlich sogar relativ fair gekämpft. Vielleicht auch mit dem Hintergrund von der Erkrankung von Weiß-Russ. Ja. Von Russ, aber. Das habe ich aber mitgekriegt. Fürth hat vor drei Jahren gespielt und Karlsruhe hat, glaube ich, auch gespielt. Relegation. Das hat mich auch. HSV, glaube ich, gespielt. Und echt? Nee. Ja. Nee, das war doch ein anderes Jahr. Ja. Ah, ja, ach so. Okay. Und. Alles klar. Ja. Ja. Das so war das. Da habe ich echt trotzdem Wasser geheult, als es 1-0 gefallen ist. Ach, Mann. Aber war ja auch noch 13. Aber was war noch so? Dieses eigentlich nicht viel, also Champions League nicht, haben wir ja vorhin schon mal angerissen, ne? Hm? Champions League haben wir vorhin schon mal angerissen. Ich fand das Bayern-Spiel ein bisschen traurig. Pep Guardiola gewesen. Nein, Spaß. Pep Guardiola hat spannenderen Fußball gespielt. Nee, aber der hat da keinen Müller aufgestellt. Aber das ist ja alle, warum sie sich beschweren. Und deswegen, nur deswegen ist Bayern rausgenommen, weil die nicht Müller aufgestellt haben. Also Champions League aufgestellt hat. Ja. Und dann im Finale, gut, hat dann halt der gewinnen muss, gewonnen. Nämlich mit Antritt. Und ansonsten war es also fußballerisch, keine Ahnung. Wir haben da ja aber auch halt schon am Ende des Jahres so, am Ende das der ersten geil. Saison, haben wir es ja schon. Die Kaderbilder in der HSV-App sind einfach unscharf. Und zur EM haben wir ja auch schon was tatsächlich in einem Podcast sogar schon mal gesagt. Würde ich sagen, sehr ausführlich sogar. Schließen wir Fußball hier und dann machen wir noch. Unsere Top 5 auf bezogene Sachen des Jahres und wir gehen mal so die Trends auf Google durch. Welche Reihenfolge wissen wir noch nicht, aber das sehen wir dann gleich. Tschüss. Wie wollen wir es denn machen? Suchbegriffe, Schlagzeilen, Promis, National Promis, Italiener, Abschiede lassen wir raus, weil die haben wir schon besprochen. Promis, International lassen wir auch raus. Nee, aber was sollen wir denn zuerst machen? Wir können uns ja das raussuchen. Es sind halt auch viele Sachen dabei, die wir halt schon besprochen haben, ne? Ja, aber wir können ja mal ganz kurz drüber gehen. Und dann habe ich noch diese Durchbruchsuchanfragenliste, habe ich auch noch. Aber wollen wir das erst machen oder wollen wir halt erst Top 5 machen? Oder machen wir Top 5 am Ende und machen das jetzt noch kurz? Machen jetzt das noch kurz. Okay. Okay. So, dann machen wir mit den Google-Trends weiter. Die sind jetzt aufgeteilt in verschiedene Sachen. Wir machen einfach ganz Standard-Suchbegriffe. Was häufig gesucht wurde, war EM 2016. Wow. Wer hätte das gedacht? Pokémon Go. Das iPhone 7, Brexit und Olympia. Ja. Tatsächlich ist Trump da nicht dabei, aber dafür bei den Schlagzeilen Brexit, Trump, US-Wahl. Der ist auch erst auf Platz 10 taucht er auf, Trump. Und dann AfD tatsächlich, ich weiß nicht, wahrscheinlich auf Deutschland, ist auf Deutschland bezogen, genau. Und Brüssel, also alles, was ich jetzt wollte, ist... Mega-Deutschland. Hm? Nee, passt schon, alles gut. Nee, Böhmermann geht nicht drauf auf. Die Deutschen haben das gegoogelt. Dann noch Promis National, gut, Rosberg wurde jetzt... Jetzt erklär mir mal bitte, warum Helena Fürst und Vanessa Mai da sind. Also no offense, aber trotzdem. Also, Nee, warte. Sarah Lombardi, wissen alle warum. Wow. Danke, weil dein Ruf kaputt geht und nicht deiner. Nicht. Du bist ein Shampoo, ich bin ein normaler Mensch. Genau deswegen. Helena Fürst kind war die andere tot. Ich ficke die richtig. Ach Gott, das habe ich auch in der Satire-Sendung gesehen. Ach, irgendwie, glaube ich, hat die... Wie soll ich sagen? Und Vanessa Mai? Ich weiß nicht, was... Bist auch immer dabei, ne? Nee, keine Ahnung. Aber Helena Fürst, die ist, hat, also ist auch so OC-Promi, ne? Hat halt, macht halt bei allen mit so und da war irgendeine Geschichte. Und ich hab's halt nur in Satire-Sendung so. Die hat dann auch hier einen neuen Freund, also Freund, Promi, C-Promi-Freund und so weiter. Da war draufgeklickt, das ist ein Bild von der, die ist ja voll das Kind, Alter. Und Jan Böhmermann kann man natürlich auch verstehen, ne? Jan Böhmermann kannst du auch verstehen, haben wir ja auch schon zu unserem Promi des Jahres gekürt. Promis international Trump, Donald Trump, Melania Trump, also Melania Trump. Die Frau, Terence Hill. Warum Terence Hill? Warum? Tja, das fragst du dich jetzt, hä? Brigitte Nielsen und Chris Mann im Vergleich, also zur EM gehört es ja dazu. Abschiede, viele Tote hatten wir ja schon. Und was vielleicht witzig ist, sind Fragen, die Google gestellt werden aus Deutschland. Warum ist Prinz gestorben? Warum haben Katzen Angst vor Gurken? Warum ist Italien Gruppensieger? Warum Hamsterkäufe? Warum Brexit? Fragen mit was? Was hat Böhmermann gegen Erdogan gesagt? Was ist ein Putsch? Was ist Pokémon Go? Was ist Brexit? Und was ist CETA? Also manche sind sehr, sehr... Also sind eigentlich alles schlaue Fragen. Also was hat Böhmermann gegen Erdogan gesagt? Klingt jetzt nicht so. Also, ich finde, was ist ein Putsch auch geil. Ja, was ist ein Punsch? Das stellt man sich zu Weihnachten sehr die Frage. Das ist ein Getränk mit Zimt. Aber mit Glühwein, ohne Wein. Aber da würde ich sagen, also da ist gut, dass Leute da nachfragen, aber man könnte auch einfach nur nach Brexit googeln. Aber ich bin nicht so einer, der Fragen googelt. Googelst du gerne Fragen? Tippst du dann so ein Fragewort mit ein? Ja, kommt drauf an. Ich nicht, nie. Kommt drauf an, was ich wissen will. Also manchmal ist das schlauer bei Google, weil Google mittlerweile darauf besser Antworten findet und weil du dann vielleicht findest du dann aber auch eher gute Frage.net und das will ich auf keinen Fall. Mark, aber wenn du nur Begriffe eingibst, dann landest du halt ganz, ganz schnell auf Wikipedia. Bio-Festbar mit Finnbrötchen, schnell und einfach. Okay. Fragen mit wie? Mach ich weiter, während du abgelenkt bist, ne? Wie funktioniert Pokémon Go? Oh, Finnbrötchen sind voll geil. Wie hat Deutschland gegen Polen gespielt? Wie lange dauert ein Handballspiel? Wie alt ist Donald Trump? Und wie wird der Sommer 2016? Die kann man so aufbacken. Ja, ich weiß, was das ist. Donald Trump ist ja Dings. Dass Handball tatsächlich Deutschland bewegt hat, ist auch cool. Also, ich meine, die EM, dann noch Olympia, da sind die ja nicht so weit, also nicht so weit wie erwartet gekommen. Ich hab voll Bock auf ein Filmbrötchen, Alter. Und Fußball ja auch. Und Filme. Hast du Deadpool gesehen? Hast du Suicide Squad gesehen? The Revenant? Nein, ach, The Revenant habe ich gesehen. Tomania? Der soll ja gut gewesen sein, habe ich gehört. Tomania? Ja. Und ein ganzes halbes Jahr, das kenne ich gar nicht. Pets und, Alter, wie wenige Filme ich davon gesehen habe. Band Moms habe ich gesehen, weißt du, den absoluten Kackfilm in dieser Serie. Habe ich einfach gesehen. Sully muss ich mir noch geben, Inferno muss ich mir noch geben. Ja, Deadpool soll auch richtig geil gewesen, habe ich auch nicht gesehen. Also Band Moms haben wir mit Leuten aus der Schule geguckt, die da rein wollten, die Asis. Und ich bin da mitgegangen, weil es ein Klassenfest war. Also machen wir weiter mit Durchbruchsfragen. 2016. Ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist, aber es hat auf jeden Fall damit zu tun, was viel gegoogelt wurde. Donald Trump ist ganz oben. Wurde am meisten gegoogelt in Cambridge. Der Powerball, was auch immer das ist. Was machst du jetzt? Die Durchbruchsuchanfragen immer noch. Hey, wo macht man das? Ich weiß nicht, wo ich drauf gedrückt habe. Irgendwo auf der Jahresrückblickseite von Google. Rekordsuchanfragen. Anfragen 2016 sehen, richtig. Jetzt hat sich bei mir aber die Seite aufgehangen. Oh. Geh nochmal da drauf. So. Nee, und dann, ach so, genau, und dann musst du oben drücken nach maximale Suchergebnisse. Nee, nach Suchinteresse, nach maximalem Suchinteresse. Donald Trump wurde am meisten in Cambridge gesucht. Powerball, das ist tatsächlich, glaube ich, eine Lotterie oder sowas. Prince, natürlich David Bowie, Pokémon, Hillary Clinton, das ist so weit Captain unten. Park in Südafrika. Wurde Powerball am meisten gegoogelt. Ja, ich habe nach Powerball gegoogelt, das erste, was ich sehe, ist eine Lotterie, deswegen habe ich das jetzt so gesagt. Ich weiß aber nicht genau, vielleicht war in Südafrika da was anderes, weiß ich. Prince, Minneapolis, das können wir vorstellen. Frankreich, wird am meisten in Frankreich gegoogelt. David Bowie. Orlando wird am meisten in Dr. Phillips gesucht. Academy Awards wird am meisten in London gesucht. Portugal wird in Lagos gesucht. Warum das denn? The Walking Dead wird in der Region Valparaiso am meisten gegoogelt. Die Top-Länder sind Brasilien, Frankreich, Chile, Argentinien und Mexiko. Ja. The Walking Dead wird bestimmt in Chile. Ja, alles klar. Ich glaube, da gibt es irgendwelche Bots in den Ländern, die da googeln. Ja, auch das dumme Gefühl. Cristiano Ronaldo ist gar nicht so hoch wie das. Der wird am Netflix meisten... wird am meisten in Brasilien gegoogelt. Warte. Cristiano Ronaldo wird am meisten in Guinea, der Demokratischen Republik Kongo, Nigeria, Algerien und im Irak geguckt. Kann das sein, dass diese ganzen Werte hier kannst du alle nicht zählen, weil das sind alles Bots aus irgendwelchen... Eben. Ich meine, als ob Debatte in Los Mochis in Sinaloa, Mexiko gegoogelt wird. Und Cambridge, obwohl Cambridge in den USA, das kann natürlich tatsächlich sein, dass... Oder da, hier BOC wird in Krugersdorf in Südamerika. Donald Trump wird in New York am meisten gegoogelt, weil New York halt freaking groß ist, oder in Washington. Na gut, da macht halt noch Donald Trump in Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Irland. Obwohl, Irland macht auch schon wieder keinen Sinn. Ganz ehrlich. Das kannst du mir alles nicht erzählen. Genauso wenig, dass Bud Spencer am öftesten in Komitapest Watsch in Ungarn gegoogelt wird. Was lügt Google uns vor? Ich weiß es nicht. Das ist eine Scheißseite. Kriegt den Dislike der Woche. Google wird gedisliked. Google kriegt von mir einen Dislike. Google wird doch gedisliked auf Twitter. Oh, ich hab voll Bock auf ein Finnbrötchen. Gibt's Google eigentlich auf Twitter? Auf Finnbrötchen, warte mal, gibt's eine offizielle Instagram Seite? Auf Twitter? Gibt's Twitter auf Instagram? Ja, also Instagram gibt's auf Twitter. Und gibt's Twitter auf Facebook und Facebook auf Instagram und Instagram auf Finnbrötchen, Facebook. Finnbrötchen, ey, da muss ich mir erstmal ein Like setzen. Like das mal. Warum gibt's denn Brötchen, die heißen wie du, die auch noch mega nice sind? Ja, die heißen halt so, ne? Weil ich auch nice bin so und so. Wir haben jetzt noch, um nochmal alles ein bisschen zusammenzufassen, was wir jetzt gesagt haben und was wir noch nicht erwähnt haben. Überlegt, dass wir ein paar Top 5 uns zusammensuchen wollten. Also ich setze mir an der Stelle mal Lesezeichen, weil Finnbrötchen sind, so würde ich sagen. Ach Junge, hör mir doch jetzt mal zu. Ja, es tut mir leid, aber ich habe mega Bock auf Finnbrötchen. Top 5 Fußballmomente. Top 5 Sachen im Fußball. Okay. 2016. Was würdest du, was gehört zu den Top 5? Also, würde ich sagen. Finnbrötchen. Junge. Okay. Das gehört zu den Top 5 Fußballsachen. Dieses Jahres. Ich würde einfach Frankfurt dazu. Einfach Eintracht Frankfurt. Nee, für mich gehört die TSG Hoffenheim dazu. Eintracht Frankfurt, TSG Hoffenheim. Obwohl, und Hoffenheim, da müssen wir uns, glaube ich, streiten. Ich würde nicht Hoffenheim nehmen, ich würde Nagelsmann nehmen. Nee, ich würde aber Hoffenheim nehmen. Ich würde Nagelsmann nehmen. Ja, das haben wir jetzt ein Problem. Wir müssen uns, glaube ich, einigen. Aber in Hoffenheim hat sich ja nicht viel geändert, oder? Doch, die spielt viel geileren Fußball als letztes Jahr. Ja, aber ich glaube, das liegt an Nagelsmann. Ja, okay, dann ist Nagelsmann unser Trader of the Year auf jeden Fall schon mal. Ja, das will ich auf jeden Fall sagen. Wer gehört dann noch in die Top 5? Halt, Frankfurt würde ich noch sagen, da will ich aber nicht den Trainer, also ich würde einfach Frankfurt generell. Wir haben es einfach gerissen. Gönn dir mal den Link in meiner TS-Beschreibung, wenn wir fertig sind mit Podcasten. Dann. Ja. Griezmann. Griezmann einfach, weil er erfolgreich war. Warum ist er eigentlich nicht Weltfußballer geworden? Ach ja, weil es ist ja Ronaldo, richtig. Oh, das ist ja auch noch wenig. Weltfußballer zum 16. Ich fand Griezmann irgendwie voll cool. War aber der überhaupt in der Auswahl dabei? Der hat Minus-Sympathie-Punkte gekriegt, weil unser Englisch, unser Tutor, der auch gleichzeitig Englisch macht, den cool findet. Und ich finde den nicht cool und es gibt wiederum Minuspunkte für Griezmann. Macht Sinn? Ja, mehr oder weniger. Gut. Aber ich würde den noch auf die Liste mit draufnehmen. Ja, meinetwegen. Was haben wir denn gerade eigentlich? Top 5 Fußballsachen. Fußballsachen, ja. Okay, ich würde den HSV bitte da drauf haben. Nein, okay. War ja nichts Besonderes. Ich würde auch Bayern dazu sagen. HSV ist immer was Besonderes. Ja, hallo? Da bitten wir. Man sagt auch zu Kindern, die sind was Besonderes, wenn sie nichts kennen, richtig. Wenn die jetzt den Klassenerhalt schaffen mit der miesen Punktausbeute, dann sind die was Besonderes fürs nächste Jahr. Sind die tatsächlich was Besonderes? Ich möchte an der Stelle schon mal vormerken, damit man das später rausschneiden kann, in Slow Motion machen kann, dann hört man es so. Der HSV ist was Besonderes fürs nächste Jahr. Weißt du? Wie in so einer Rückblende, die schwarz-weiß dann ist. Okay, egal. Dummkopf. Was haben wir jetzt? Nagelsmann und Griezmann. Und Frankmann. Was fehlt uns? Petermann. Das, was? Ja, man? Fußball ist natürlich ein nices Ding an sich. Ja, Also der Top-Spieler. Also ich weiß, was halt nicht in die Top 5 definitiv. Also, Ich weiß, was nicht reingehört. Wollen wir das einfach aufzählen? So FIFA, UEFA. Ronaldo. Ja, richtig. Aber was war denn noch was Besonderes? Er ist ein cooler Typ. Ich meine, RB Leipzig war halt besonders, aber feiere ich jetzt auch nicht. Auch RB Leipzig feiere ich schon auch ein bisschen, weil die spielen halt einfach so einen geilen Fußball. Einfach weil die krass sind, meinst du? Nein, weißt du, weil die hauen halt sich in jeden Zweikampf rein. Gut, zuletzt jetzt gegen Ingolstadt, okay, ich weiß nicht, was die Scheiße sollte. Aber die würde ich schon mit reinnehmen, weil die sind Aufsteiger und die sind mein Leicester City. Leicester City gehört auch noch mit rein, okay. Da haben wir 5. Ja. Wollen wir eine Reihenfolge noch machen, oder? Ja, wir machen eine Reihenfolge. Nagelsmann auf 1. Nagelsmann auf 1, genau. Dann ist schon schwierig. Dann machen wir Griezmann. Nee, Griezmann teilt sich nicht. Teilt sich die 3 mit. Nee, mach mal auf 2 Leicester einfach. Okay, Leicester auf 2, Griezmann auf 3 und Leipzig auf 4. Frankfurt auf 5? Und, ja, keine Ahnung. Ich finde halt Leipzig schon Leipzig ein bisschen halt krasser. Ist krasser, aber ist halt. Hat halt diese Hintergrundstory. Ansonsten. Weißt ja, du? Aber deswegen sind die ja schon nicht auf 3, würde ich sagen. Ja, okay. Dann können wir so machen, ja. Okay, das tut mir leid für Frankfurt, aber es ist halt Pech. Nee, ist die Top 5, ne? Also, gut. Ey, seid ihr aber noch in Top 5? Man hätte auch noch Freiburg mit reinnehmen können, aber die sollen sich jetzt nochmal entwickeln. Echt mal. Sehen wir. Die Fettsäcke. Aber die waren auch nicht schlecht. Aber Darmstadt waren am Anfang auch nicht schlecht, ne? Ja. Deswegen. Aber die sind halt an sich scheiße. Die sind jetzt wieder schlecht, ja. Ich war da im Stadion, Mann, das ist der Witz. Du warst da nicht da, als wir gut waren. Ja, aber ich war da, als bei jeder scheiß Ballberührung die Fans abgegangen sind. Ja, aber ich suchte ja auch keinen mehr. Ja, war auch läppsch. Kann man ruhig mal sagen dann an der Stelle. Top 5 Sportarten. Fußball. Einfach, weil das halt All-Time. Ne? Handball. Haben wir auch mehr geguckt als sonst. Hallo? Ja, Handball war natürlich... Ach Junge, hör mir einfach zu, ich rede mit dir. Handball war natürlich ein nice Ding so, aber trotzdem weiß ich nicht, wo wir da Top 5 ansetzen sollen. Hey, natürlich Handball. Hey, die gehören für mich zu den Top 5 Sportarten des Jahres. Ja. Ja. Dann für mich Volleyball, aber du hast wahrscheinlich nicht mal was gesehen, ne? Ja, für mich ist es Basketball einfach da an der Stelle. Weil ich während meinem Praktikum eine Mannschaft kennengelernt habe. Kann man ruhig sagen, Medi Bayreuth. Da habe ich in Bayreuth habe ich Praktikum gemacht bei einer Firma, die nennt sich Medi. Und die sponsern einen Basketballverein namens Medi Bayreuth, ja. Du hast schon gesagt, wann du Praktikum gemacht hast und in welchem Unternehmen. Jetzt wird's eng, ja. Hä? Was hab ich denn gesagt, wann? Du hast gesagt, in einer Zeit habe ich nichts aufgenommen, weil du da Praktikum hattest. Ja, in welcher Zeit? Ich hab gesagt, 3 Wochen lang, aber wann? Ja, nachdem wir das aufgenommen haben, was ich gesagt habe, was wir in den Herfeld aufgenommen haben. Aber, hey. Hat keiner gemerkt. Wir noch arbeiten lassen, ne? Also wir dürfen jetzt den ja nicht alle arbeiten, ne? Nummer 3? Ja, 4. Ja, Medi Bayreuth hat mich da sehr beeinflusst. Die sind auch gerade sehr, sehr gut in der Liga, spielen gute Spiele. Auch gegen Alba Berlin haben die jetzt gewonnen. Das gefällt mir. Und ich würde eigentlich sagen, nochmal, Jugendfußball würde ich noch... Aber ist ja kein extra Sportart. Hätte die Jugendfußball, hätten wir noch in die Top 5 Fußballsachen reinnehmen können, egal. Von welchem Verein denn? Nur prinzipiell? Ja, halt Deutschland. Ach so, Deutschland ist mein Verein. Würde ich gelten lassen. Als extra Sportart jetzt, oder was? Weil wir es eben vergessen haben. Okay. Ehrlich gesagt. Also man muss eigentlich. Für mich führt kein Weg daran vorbei, als die Top 5 Sportarten Fußball nach oben zu setzen. Ja, ist halt leider so. Weil wir einfach am meisten geguckt haben und am meisten darüber gemacht haben. Ich verfolge halt prinzipiell Fußball am meisten und Fußball macht halt auch echt einen Teil meines Lebens aus. Ja. Dann würde ich sagen... Respektive der HSV. Gott, Handball... Obwohl, der ist auch... Ich würde die anderen 4 würde ich eigentlich... Da würde ich mir jetzt nicht drüber sagen. Also das eine ist für uns also eher gleich platziert, Volleyball und Dings. Und den Jugendfußball, der ist für mich eigentlich auf 2. Ja, okay. Und dann auf 3, 4, 5 Basketball, Volleyball und... Handball. Ja, okay, unterschreibe ich so. Ist gar kein Ding. Machen wir. Macht ja voll Sinn, dass wir eine Reihenfolge machen, wenn wir nur drei Reihen. Egal. Dann unser Lieblingsplattform YouTube. Was würdest du dann sagen, waren so deine Top 5 YouTube-Videos? Oder YouTube-Aktionen? Was also ganz vorne mit dabei. Also ich bin ja, ich will nicht sagen Fan, aber ich bin ein großer Freund von der Arbeit. Von der Arbeit, die ApoRed abliefert. Nein, von der Arbeit von Julian Bam, weil er einfach sehr kreative Sachen macht. Sehr cool umgesetzte Sachen. Ob ich jetzt Julian Bam sagen würde, oder? Und wenn ich mir seinen Kanal angucke, wir können ja mal ganz kurz reingucken. Ich habe jetzt hier noch Finnbrötchen geöffnet, aber wir können einfach einen neuen Tab machen. Ich würde sagen, dieses Jahr YouTube in die ist Top für mich fast YouTube, der YouTuber des Jahres. Julian Bam. Ja, würde ich sagen, ja. Also Roast Yourself war, glaube ich, dieses Jahr. Roast Yourself ist, glaube ich, sogar mein Top-Video dieses Jahr. Und zwar einfach... Ich fand es jetzt gar nicht... Was hat er denn danach noch gemacht? Roast Yourself und... Warte. Das Millionen-Special fand ich auch krass, aber es war, ja... Ja, Roast Yourself war halt echt geil produziert. Das ist halt produziert, genau. Dann auch der Fake-Song einfach, Everyday Saturday. Gegen ApoRed, sehr geiles Ding gewesen. Da, aber mir fehlt ich weiß gar nicht, wo ich weitermachen soll. Er hatte cooles, er hatte so ein Trend-Video, wo er alle Trends so vermischt hat. Das hat mir auch sehr gut gefallen, das war jetzt Apple aber halt nicht Pen so und krass. So, aber war auch nee. Pen Pineapple Pen war jetzt auch nicht so krass. Jetzt halt was ich auch nicht schlecht fand, das war ein Abo-Special, kanntest du das? Besser als 99% des anderen YouTube-Contents. Aber ich habe bei YouTube gerade nach YouTube gesucht, alles klar. Kanntest du sein Abo-Special? Naja. Hast du das, nicht gesehen? Das fand ich halt, das fand ich aber sehr interaktiv cool, gelöst, ja, genau. Die Idee. Aber auf jeden Fall, aber das, wie soll ich sagen, das hat man ja früher mal so gemacht. Also, das war früher halt krass. Also, da ja, es war in meinen Augen halt einfach eine hübsche Idee, die nochmal also halt umgesetzt hat. Das war gut, aber mir fehlt irgendwie ein Video, was mir gerade gar nicht einfällt. Was ich noch... Also, Roast Yourself ist halt mein Top-Video dieses Jahr. Ja. Nicht gefolgt von Everyday Saturday, der Parodie. Aber ich sehe auch die halt beide denen, einfach sehr, sehr geil produziert sind. Und daran hängt es halt. Das mit dem iPhone 7 war auch cool war okay. Produziert. Ja, aber war nicht schlecht. Das würde ich auch noch dazu. Aber das eine, was ich noch krass fand, finde ich gerade nicht. Weiß nicht, was ich da genau... Dann für mich eigentlich der Grund, einfach noch oben eine YouTube-App auf dem Handy zu haben. Hört sich ein bisschen blöd an, aber es sind im ersten Moment einfach... Ja, ApoRed. Für mich einfach... ich schnubbel's, ja. Und zwar einfach aus dem Grund, weil... mit denen hat YouTube für mich angefangen und mit denen das ist der einzige Kanal, den ich seitdem ich YouTube-Videos gucke, immer verfolgt habe, den ich seit Jahren abonniert habe, Pizmeat. Ja. Mit dem ich auch irgendwann dich infiziert habe. Ich dachte gerade, weil du hast gedacht, alle jetzt merkwürdig, die schnummelt sind. Hä? Nee, das hätte ich jetzt rausgehauen gleich, Pizmeat. Ja, ich weiß, aber. Die Schnubbels, die Unglaublichen. Jetzt mit noch innovativerem Content, seitdem Hardy weg ist, was ich ehrlich gesagt sehr bedauere, aber sein neuer Kanal gefällt mir leider überhaupt nicht mehr. Weswegen ich jetzt da auch ein bisschen raus bin bei ihm. Aber ich liebe diesen Kanal einfach. Also, es tut mir leid, da gibt's einfach auch nichts. Super lustige Videos. Die machen immer wieder neue Sachen, sind so liebenswerte Jungs. Tu die einfach verfolgen, seitdem die irgendwie. Der einzige deutsche Kanal. Wie viele tausend Abonnenten hatten? Wenige tausend. Ja. Jedenfalls. Also, sehr, sehr lange. Sehr, sehr, sehr, sehr lange. Ja, okay. Der ist einer von zwei Kanälen in Deutschland, die sich nur auf Gaming fixieren. Oder? Pizmeat? Pizmeat und Kronk. Ja. Und guck, man kann festhalten, die machen mittlerweile. Alt für uns. Also, oder? Das könnte ein bisschen daher kommen, ja, auf jeden Fall. Aber auch diese Dynamik und allein Jay jedes Mal mit seinem Quatsch, den er abzieht in Aufnahmen. Ja. Und dann Peter, der mit seiner gelben Betonglocke die Jacken durch die Gegend schmeißt und Snob ist. Es ist halt tatsächlich. Ja, ein Snob ist ja richtig. Es ist aber tatsächlich eine andere Zeit so. Also, keine Ahnung, Kronk ist 39. Kronk hab ich nicht mehr mitgekriegt einfach. Sind paar 20. Das ja, sind genau. Echt 10 Jahre. 10 Jahre sind eine Menge. Ja, also ich fühle eine Verbindung. Es macht diesen Blick so ein bisschen anders. Also ich glaube, wenn wir jetzt 10 Jahre älter wären, dann wäre das ein ganz ein Unterschied. Ich meine, weiß ich nicht. Zum Beispiel Christoph. Ich damals durch Luca kennengelernt übrigens. Dem habe ich Minecraft geschaut. Zum Beispiel Christoph. Der ist älter als wir. Und der feiert Kronk zum Beispiel. Das ist halt eine andere Zeit. Weiß ich nicht. So. Ich habe nie Kronk-Videos geschaut. Wirklich nie. Der ist halt ein bisschen und das meine ich halt so, ja? Also wenn ich mir mal ein YouTube-Video anschaue. So dieses Singleplayer-Ding und nicht dieses Multiplayer-Rumgeschreie, was eigentlich witzig ist. So. Was echt komplett was geil ist. Mehr auf diese Spiele. Die Multiplayer, den kann ich nicht mehr so viel abgewinnen. Aber das ist auch einfach eine andere Generation, die ich anders unterschreiben würde. Ja, es ist halt so für uns ist das so, wie wir uns damit auseinandersetzen würden. Aber hängt vielleicht auch damit zusammen, dass wir immer zusammen Spiele spielen und, weißt du? Keine Singleplayer-Spiele, was gibt's ja eher schon. Auch Spaß, Assassin's Creed zu spielen. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt angucken würde. Ich könnte mir das, glaube ich, nicht jeden Tag so lange angucken. Aber wenn das so das ist, wie du auch mit dem Spiel umgehen würdest, dann weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber es ist was anderes. Und ich würde sagen, okay, das ist ja doch, ja. Ja, also Pizmeet und das ist halt auch die Sache. Bam. Du kannst dir da nicht alle Videos angucken, so wie bei Julian Bam. Guckst dir halt alle 4 Tage oder jede Woche das Video an. Bei Julian Bam? Ja. Bei Pizmeet guckst du dir halt am Tag 2 von 4 Videos an. Oder 5. Meistens, ja, je nachdem, was sie halt interessiert, ne? Richtig. Das ist auch das Schöne, die decken viele Bereiche ab. Und es ist aber, du hast halt immer alles. So. Bei den anderen ist es meistens so, da die weniger sind. Es gibt immer ein Spiel, das zieht sich dann über vielleicht irgendwas zwischen einer Woche und einem Monat. Und dann hast du das so jeden Tag oder jeden zweiten Tag. Und dann hast du wieder was ganz anderes. Und da ziehst du das so durch. Du hast da seit Jahren gefühlt Mario Kart zum Beispiel. Wer sich unser Kanal anguckt. Nach unendlichen Folgen, Modern Warfare, seit unendlichen Folgen. Modern Warfare ist, glaube ich, mittlerweile 600 Folgen oder so. Ja, richtig. und Mario Kart 200, TTT 350. Ja. Aber die haben sich bestimmt irgendwo verzählt. Und wer unser Kanal sich anschaut, der wird auch merken, dass wir uns immer wieder ein bisschen daran orientiert haben, weil die mich einfach sehr beeinflusst haben und ich natürlich den Kanal beeinflusst habe. Und nachdem ich Finn damit infiltriert hatte, mit diesem Kanal, ihm den gezeigt hatte, auch ich immer mehr. Dass der Scheiße ist, weil die so viele Videos machen, richtig. Und dann habe ich aufgehört, mehr Videos zu machen, und dann ist mir aufgefallen, dass ich coole Videos, okay. Ja, soll ich nur was halten. Also, das geil. Gewusst. Ja. Das sind auch meine beiden Kalender des Jahres. Hast du bei denen ein Video, wo du sagen würdest, ich habe nämlich tatsächlich keins. Also ich würde nur sagen, Friendly Fire. Aktuell? Hast du Friendly Fire eigentlich geguckt? Nee. Aktuell? Du musst dir das angucken. Mein liebstes Video. Ich habe von 24 Stunden liebsten Videos. Friendly Fire habe ich mir 23 Stunden gegeben. Okay. Alter, echt? Ja. Hast du nichts zu tun? Also dieses Mal habe ich mir tatsächlich nichts vorgenommen. Das letzte Mal hatte ich nichts zu tun, ja. Lol. Alles waren 2 Streams. Ja. Ah, 12 Stunden, ja, okay. Aktuell? Ich mag sehr gerne das Wer ist das Schlechteste in COD. Das hat mich sehr gut unterhalten. Aber ich glaube, mein allerliebstes Video. Das Problem dabei war nur, dass ich diesen Wettbewerb, also wie soll ich sagen, der macht ja keinen Sinn. Ja. Und ich will immer faire Wettbewerbe. Das ist nur so ein. Aber, ne? Mein allerliebstes Video. Fall, ja. Es gibt sehr viele, die ich liebe. Braminös. Mhm. Nee. Also, das ist ein sehr geiles Video. Aber es gibt sehr, sehr viele Videos, die ich sehr, sehr gerne habe. Also ich glaube tatsächlich würde ich von den Pizmeet-Videos nicht sagen, dass ich da einen der besten finde. Nee, ich auch nicht. Was mir bei Julian Bam eben anders geht, weil dieses Roast is Hell-Video ist einfach so unfassbar. Ja, aber vor allem diese Einstellung, wo er sich in diesem Ding dreht und die Drohne hochfährt, da steht God Roasted oder so. Alter. Ja. Aber das ist also, halt ein anderes Qualität, wenn du eine Woche dafür arbeitest oder halt ob du da jetzt. Gut, obwohl Julian Bam arbeitet ja auch mit 5 Leuten oder was. Ja, genau. Also Pizmeet würde ich da auch gar nicht vergleichen, das ist auch eine andere Sparte. Nee, ich meine nur die Bearbeitung. Aber das sind meine beiden YouTube-Kanäle des Jahres. Bleib ich bei. Gut. Neuentdeckung. Tatsächlich müsstest du Best of Pizmeet noch sagen, weil die sind eigentlich noch besser als die Videos von Pizmeet, aber. Und wir sind eigentlich gar nicht so drauf, dass wir die pushen könnten, weil die sind halt so bei 17.000 Abonnenten und wir halt nicht. Aber Haus 9. Wir haben keine Videos mehr, ne? Echt? Wir haben die gelöscht. Stimmt. Warum? Mein Bruder hat mich mal gefragt, warum wir die abonniert haben. Ich glaube schon. Und der steht 2017 jetzt ab irgendwo in der Kanalinfo oder so. Story Begins steht ja, da. Ja, richtig, im Banner. Irgendjemand hat das mal gefragt, warum wir die abonniert haben. Richtig. Also 2017 geht es anscheinend ab, keine Ahnung. Subt doch mal rein, gönnt euch die. Oh, jetzt bin ich auf dem Biber-Modus. Warum sagst du das überhaupt? Hä? Keine Ahnung. Ich feiere die. Und die Videos, die wir bisher hatten, feiere ich auch. Köln dafür angelabert hat. Die haben uns angelabert in Köln, als wir unterwegs waren am Film. Ja, und haben die uns Videos angeguckt? Wahrscheinlich nicht. Weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Ja, den kann ich dir ja trotzdem feiern. Ja, kannst du. Ist nicht mein Kanal des Jahres, aber ist ein ganz cooler Kanal, der auch coole Videos gemacht hat bisher. So, warum auch immer die jetzt weg sind. Was würde mir denn noch einfallen? Es gibt keine Sarah und Pietro. Nee, aber tatsächlich, was habe ich denn... Was war denn noch krasser? Ist ja nicht nur so, dass nur Julian Bam krasse Videos macht. Macht halt schon die krassesten Videos. Ich muss mal ganz kurz hier Account wechseln. Ich bin noch so abonniert. Ich bin... Wie, du kannst Account wechseln? Bist du in meinem Account, oder? Nee, ich war gerade auf dem Kanal-Account, also auf dem Kanal, und jetzt bin ich auf meinem privaten Account, wo ich halt Leute abonniert habe. Also, wenn ich davon ausgehen würde, welche Leute ich ernsthaft feiere auf YouTube, würde ich einfach hier Revinzeit aus unserer Abo-Box schmeißen, Zombie. Ja, Felix von der Laden macht es halt noch einigermaßen. Als ob wir da jemals in die Abo-Box gucken, aber darum geht's ja auch gar nicht, sondern. Ungespielt. Was würden wir noch in die Top 5 German sagen? Let's Play, Modder, Dido, ISO. Junge, wie wär's, wenn du noch 10 Sachen vorliest, während ich hier was erzählen möchte? Oh, sorry. Vielleicht dir ja immer ablenken. Keine Ahnung. Also tatsächlich, zum Beispiel David Hein, da ist immer so, das abonniere ich wieder, deabonniere ich wieder, weiß ich immer nicht. Der hat ein, zwei coole Videos. Der macht nichts Beständiges, was mich interessiert. Ich würde noch sagen... Benjamin Jaworski. Kenne ich nicht. Macht Fotografie-Videos. Ach so. Kannst du dir echt mal geben, ist ein cooler Kanal. Ist auch ein cooler Typ an sich, macht geile Bilder überhaupt. Ich habe noch ganz gut, ich habe noch relativ oft 1080 Nerdscope geguckt. Ja, kann ich auch unterschreiben. Gefällt mir auch ganz gut. Ich gehe jetzt mal auf meinen Kanal. Ist ja auch aufwendiger produziert und hat auch so den eigenen Witz, aber ist halt so 10 Minuten pro Woche so gewesen. Ja, und klar, warte mal. Abgesetzt. Ich gehe jetzt mal ganz kurz auf meinen Kanal und gucke hier mal Klimansland oder Finn Kliman. Kennst du den? Ich habe noch nicht geguckt. Ja, ich weiß, ich kenne das, aber nö. Auch ganz hübsch. Dann, Faisal Kavusi ist ein Comedian, ein afghanischer. Der hat einen eigenen YouTube-Kanal mit, glaube ich, keine Ahnung, 160.000 oder was. Mhm. Macht auch ganz lustige Videos, kann man sich auch mal ganz gut dann geben. Dann habe ich noch natürlich den Account vom Neo Magazin Royal abonniert. Den habe ich auch abonniert. Und die Web-Teaser. Ja. Dann, wie heißt er denn? Das ist aber auch nur so manchmal, also keine Ahnung, da muss man richtig drauf sein. Hier, wie heißt denn der wirklich? Der Clevinova. Oh ja, der ist geil. Wie heißt der denn? Auch abonniert. Martin Schulz, richtig. Genau, der hat mal ein Haftbefehl-Cover gemacht, also kein Cover, sondern eigentlich mehr eine Parodie. Ganz vielen, der hat auch für 1080 Nerdscope, haben ja auch zusammengearbeitet und so. Also der macht schon gut Musik, einfach so gefühlt im Wohnzimmer. Der macht sehr, sehr geile Loops. Ja, richtig. Das heißt, glaube ich, Loops für zwischendurch oder so. Und die gebe ich mir mit, wenn man so langweilig ist, so zwischendurch mega geil. Dann Le Floyd, die News sind halt klassisch. Musik und so. Und? Road to Shaw. Bevor ich den vergesse. Britischer YouTuber. Eigentlich nur FIFA 17 und Real Life Random Stuff. Steht auch in seiner Bio drin, wie ich das gerade sehe. Aber ist halt ein verrückter Typ. Mag ich. Den Dislike, was YouTube angeht, bekommt übrigens Conchcrafter von mir. Ja. Bin ich dabei. Und, was ich noch sagen muss... Und warum? Warte, warum? Ja, generell. Also muss man nicht erklären, aber... Dieses Abrutschen halt einfach. In dieses... Weißt du, letztes Jahr, keine Ahnung. Ich will jetzt nicht unbedingt, dass ich das so übel gefeiert habe, aber dieses, ja, einfach Standard-Minecraft-Kram, sich in dem Minecraft-Video, was 25 Minuten geht, darüber aufregen, dass alle Leute sich den YouTube-Trends hingeben und ein Jahr später nur noch YouTube-Trends machen. Hand of Blood. Ja, also wenn der mal coole Sachen macht. Aber Der macht zwischendurch auch coole Videos, die ich feiere. Ja, richtig. Das auf jeden Fall. Aber ist halt auch nicht so richtig Fabian regelmäßiges. Fabian Sigismund hat den Kanal Battle Bros. Nee. Der die haben ja keine Videos, also halt keine neuen, oder? Battlefield und so. Doch. Ach doch. Ach so, ja, aber... ja. Aber okay. Das schaue ich nicht aktiv. Das habe ich abonniert, weil da zwischendurch mal reingeguckt habe. Der Böhm. Ja, Jan Böhmermann-Kanal natürlich, safe. Nachdem ich Battle Fair geguckt habe, das erste Mal habe ich auch schon mal bei dem Haider vorbeigeguckt. Kennst du den? Mhm. Da fand ich es irgendwie so richtig komisch. BA. Kennt ihr BA? Der muss zu Montagen. Ich gesehen. Mit After Effects. Cool Typ. Ich finde es nicht so richtig witzig. Man muss den Typ mögen. Ja. Das ist eine lustige Type. Vor allem, ich habe also den meinen Trends, glaube ich, sogar gesehen oder bei empfohlen. Hab das Video angeguckt und hab gesehen, oho, der arbeitet mit Funk zusammen. Vielleicht macht er was Aufwendiges. Hab den abonniert. Und einfach nur, weil das gedauert hat über einen Monat, glaube ich, gefühlt, bis das nächste Video bei mir in der Abo-Box war. Kann auch von YouTube ein Problem sein. Aber weil es nur ewig lang gedauert hat, bis das nächste Video kam, dachte ich mir so, okay, der kriegt von Funk Geld und so richtig machen oder was Regelmäßiges macht er auch nicht so. Da fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Aber das ist so ganz witzig. Kennst du aber, was ich noch sagen Tulix? Wollte, nee, was ich noch sagen wollte, war Tom Heide. Sorry. Beim ersten Friendly Fire, also letztes Jahr, hab ich den abonniert, war ein bisschen komisch. Und dann habe ich aber jetzt nach dem nochmal vorbeigeguckt. Also eigentlich, die Videos sind schon ziemlich cool. Das einzige Problem ist halt, keine Ahnung, ich kann so, wie soll ich sagen, wenn eine Person die Meinung über andere Personen erzählt, dann will ich halt gerne dagegen argumentieren, aber es ist halt immer so. Aber, keine Ahnung, wenn er es über ApoRed macht, dann hat er schon dann eine zu, ordentliche Meinung. Und der ist halt, kommt aus München, irgendwo aus Bayern auf jeden Fall. Und das ist halt ganz, ganz witzig. Man muss ja auch mal angucken. Ja, okay. Yeah. Kenn ich, den Kanal. Ja. Thomas Tholix macht, er hat einen gewissen journalistischen Anspruch, ganz lustige Videos. Hat mal so ein Video über Darknet gemacht und über Drogenkonsum. Fand ich sehr interessant, habe ich deswegen mal abonniert, einfach weil ich das Video cool fand und ihn damit quasi unterstützen wollte. Die weiteren Videos von ihm fand ich gar nicht alle so super. Dann Jay und Aria, die haben ein ganz lustiges Filmformat gehabt, was ich mir sehr gerne angeschaut habe zwischendurch. Mittlerweile aber auch nicht mehr so verfolge. Und The Glavy Nova ist einfach... eine Frage. Ist also, sehr fertig? Ja. Ich glaube, ne? Ja, ja. Eigentlich. Gibt es ja diesen Freund von Peter, der den Politiker, ne? Ja. Ich hab da mal vorbeigeguckt. Ja. Den habe ich auch mal abonniert. Ich weiß noch nicht so, wie es halt funktioniert. Wie heißt der noch? Timo Wölken. Ist SPD-Politiker im Europäischen Parlament in Straßburg bzw. Jetzt ist so krass, der 32k. Halt nur von denen gepusht. Das ist natürlich das ist so, ja, wo ich mich schon ausregen würde. Aber es macht ja Sinn. Und die Videos, die Peter, also Peter von Pizmit, dafür gemacht hat, die waren halt richtig cool. Aber ich meine, der hat sich den ganzen Tag damit beschäftigt. So wie wir das so auf einer Deutschlandtour gemacht haben. Was ich mega geil fand und gerne wiederholen würde übrigens. Und das war bei ihm genau dasselbe. Er hat danach ein Video gemacht und das erzählt, also auf Pizmit, wie er das so gemacht hat. Und so manche Sachen sind genau die Sachen, die man die Erfahrung hat, wenn man eine Woche sich damit auseinandersetzt, hat er auch gesagt. Genau das hatten wir ja auch im Sommer. Ja. So. Aber was er da gemacht hat, das fand ich ganz cool und so ganz unterhalten. Das Problem ist halt, ich weiß nicht, wie alt Timo ist. Warte. Was steht das in der Dings? Er macht seit über 13 Jahren Politik. Ja, gut, ne? Weiß nicht, wann er angefangen hat. Steht schon nicht. Weiß nicht, wie alt er ist. Das ist halt so, er ist nicht ja richtig in der YouTube-Szene drin. Und es ist halt so. Vom Niveau, was er bis jetzt macht, finde ich die Idee ganz gut, aber tatsächlich würde ich sagen, könnte ich das besser. Aber es ist halt auch so eine Übungssache und das hätte ich vielleicht vom Sommer Peter? Nicht gesagt. Nicht Peter. Peter macht es gut, würde ich sagen. Ja, auf seine Art, aber es ist halt Peter. Bei Timo jetzt, wenn er halt mal eigene Sachen macht und kommt halt nicht so richtig mit diesem YouTube-Ding zurecht. Und sich Zeit dafür zu nehmen. Das ist so wie wir das auch, so weißt du. Stell dir vor, wir hätten jetzt 30.000 Abonnenten und hätten jetzt, fühlten uns da jetzt verpflichtet, Videos zu machen. Ist ja auch, wie soll ich sagen, nicht immer einfach. Aber ich sehe gerade auch, die Empfehlungen sind SPD und Extra 3. Interessant. Ja. Ähnliche Kanäle Casey Neistat. was ich sagen wollte, da bin ich mal gespannt. Also bis jetzt würde ich nur die Videos von Peter wirklich, wenn ich wüsste, das ist ein Kanal, würde ich auf jeden Fall abonnieren. Die Videos nur von ihm bis jetzt noch nicht, aber wenn du dir die ersten Videos von anderen YouTubern anguckst, sind die halt noch schlechter. Ist halt auch schon ein paar Jahre her. Und normalerweise würde so eine Person ja nie anfangen. Oder du würdest nie Aufmerksamkeit für eine Person auf diesem Level vom Vlogging oder was auch immer, würdest du ja nicht auf so eine Person treffen. Deswegen fand ich es echt ganz cool, was der gemacht hat und ihn damit und quasi gepusht hat. Dadurch, weißt du, was ich gerade ein bisschen denke? Ich will dich überhaupt nicht unterbrechen. Ja, ich wollte nur kurz fertig sagen. Wenn sich das jetzt so vielleicht ein, zwei Monate, vielleicht auch ein halbes Jahr, vielleicht auch ein Jahr entwickelt, dann kann das cool werden. Aber bis jetzt würde ich, also weiß ich es noch nicht. Also das würde ich jetzt nicht in die Top 5 aufnehmen, da sind wir ja eigentlich stehen geblieben. Und da wolltest du jetzt auch gerade zurückkehren, ne? Ich wollte tatsächlich auch zurückkehren und überlegen, wie weit wir noch gehen wollen, weil wir tatsächlich einfach wir machen schon bei drei Stunden sind. Ja, ja, safe. Lass mal anmelden. Und da würde ich, sie würde jetzt halt nicht damit reinnehmen, aber würde ich so sagen, als Geheimtipp. Kann man ja mal vorbeigucken. Und ansonsten. Timo Wölken. Wollen wir jetzt YouTuber nennen oder wollen wir Videos nennen? Also Julian Bam auf Platz 1, auf Platz 2 Pete Smith. Komplett unterschiedlich, aber deckt so fast ganz, also alles, was mich auf YouTube interessiert, ab. So. Möchte ich bitte differenzieren. Die teilen sich bei mir Platz 1. Und zwar einfach, weil das andere Videos sind, andere Art von Content. Ja, kann aber, ich nicht vergleichen. Ja. Also für die Qualität der einzelnen Videos ist Julian Bam auf Platz 1. Und ja, okay. Für den Witz der Videos Pete Smith auf Platz 1. Also, okay. Ich könnte mir nicht so viele Videos von Julian Bam angucken, wie ich mir von Pete Smith angeguckt habe. Unterhaltungsfaktor. Das ist ja was, weil manchmal ganz anderes. Aber, ich feiere die beste Show der Welt, auch, würde ich jetzt auch sagen, ist für mich cooler als Zirkus Halligalli. Ja. Einfach, weil es seltener kommt und krasser produziert. Ja, stimmt schon. Aber du hast recht, man muss ja differenzieren. Also, die sind so auf den ersten beiden Plätzen, was dann noch so kommt. Und ich glaube, Nova vielleicht, weil wir den halt beide haben. Und wer? Macht ja keine Videos. Klavinova. Ja, der ist ein cool Typ. Aber ich finde lustig, dass wir nie über den geredet haben, aber beide cool finden. Keine Ahnung. Es ist echt schwierig. Ansonsten. Ich habe halt ganz viele so, wie Hand of Blood oder auch Malternativ oder so, die halt nicht so regelmäßig so diese krassen Videos machen. Alternativ, im Ernst? Der hat im letzten halben Jahr 3 Videos gemacht oder so. Und die Handwerker-Videos finde ich schon echt witzig. Das würde ich auch gerne mal von uns sehen. So. Müssen wir eigentlich auch mal machen. Was denn? Clown. Der hat sich halt mit, wie heißt der? Von Fix for You. Wie heißt denn der? Ach Gott, ich muss mir das Bild angucken. Vielleicht weiß Finn Kliman? Nee. Also die waren am Anfang, waren die im Klimasland beim ersten Video. Wie heißt er denn? Maxim. Ach. Bastelboy. Die haben halt irgendwas zusammengebastelt einfach. Haben sich da Sachen gekauft im Baumarkt und versucht irgendwas zu bauen. Cool. Das ist also witzig. Aber das machen die halt auch nicht regelmäßig. Deswegen ist es immer so. Regelmäßige Sachen sind halt viel cooler. Auch weil es halt, wenn du weißt, einmal im Monat. Aber so, wenn es so unregelmäßig ist, dann. Steht man nicht so dahinter. Da muss man erstmal so gerne damit umgekommen. Ja, du wirst weitermachen, ich weiß. Also wir können die Top 5 nicht definieren, aber Qualitätsvideos Qualitätsvideos Julian Bam und das, was wir uns am meisten angucken, ist auf jeden Fall Pete Smith. Aber hallo. Was waren unsere Top 5, also was wir so gemacht haben auf YouTube? Deutschlandtour. Deutschlandtour 1, Algae Vlogs, Entschuldigung. Ja, genau. Und der ganze knapp dahinter kommt der 24-Stunden-Stream. Und der 24-Stunden-Stream, da würde ich auch so sagen. Ansonsten sind immer mal coole Sachen, aber. Funny Dinger. Okay, auch so Finn gegen Yoshi war halt einfach witzig, einfach von dem Dings her. Einfach war geil. Weil wir da einfach mal tatsächlich hart getried haben und uns dabei wahrscheinlich die ganze Zeit nur komische Gorsche gemacht haben und nicht richtig unterhalten haben. Weil sonst versuche ich mich ja mit dir unterhalten und du machst Geräusche. Nee, bei Finn gegen Yoshi. Achso. Vor allem du gehabt. Ja, das war auch geil. Ja, da musst du auch hart sein, Alter. Abhängig. Wenn ich FIFA verloren hätte, hätte ich, glaube ich, geragequittet. Ja, aber. Du hast ja einfach geragequittet. Das ist ja das Spiel abgebrochen, ne? Wo ich geführt habe. Ja. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich hast du es sogar geführt, aber gut. Noch 2 Top 5. Noch 3 Top 5. Okay. Top 5 Computerprogramme, was hast du am meisten benutzt? TS? Definitiv Firefox. TS, Firefox, Premiere und Photoshop dieses Jahr. Ich würde sagen TS, Firefox. Also Steam und Origin natürlich. TS, ja, weil Steam benutzt, also ich würde das nicht Steam benutzen, sagen, wenn ich Counter-Strike spiele, sondern so nur zum Kaufen oder zum Traden oder so. Achso, ja, nee, dann nicht. Ich würde also sagen, Firefox. Mein meistgenutztes Programm auf jeden Fall Firefox und TS. Ja, Firefox, TS. Und von den Sachen, die ich benutze, tatsächlich Premiere und Photoshop. Also um Sachen sagen, zu. Achso, um PowerPoint. Magix. Und Word. Magix, Spotify. Und dann tatsächlich. Ach, PowerPoint oder Word. Ich glaube PowerPoint. Ich gerade überlegt. Ich glaube, ich habe Word mehr benutzt sogar. Ich musste lange aufsetzen schreiben. Aber PowerPoint ist halt. Keine Ahnung. Meistens, wenn ich einen Vortrag mache, dann schreibe ich mir auch eine Word-Seite vor mit den Informationen und dann schreibe ich die auf die PowerPoint. Dito. Richtig, also Also, Office. Und ich mache aber noch mehr Word. Also, Office. Ja, gut, Office. Die Adobe Cloud. Und TeamSpeak und Dropbox. Firefox, Dropbox auch. Also, benutze ich nicht so oft, aber das ist halt immer da und immer gut. Ist immer wichtig zum haben. Also, so, weißt du, es ist so wie Explorer. Ja, ist halt klar. Einfach da. Genau. Aber es ist halt was Externes. So. Top 5 Videogames. FIFA 17 würde ich auf Platz 1 stellen im Moment. Ja. FIFA 17 bei mir auf Platz 1, ganz klar. Aber weiß ich nicht, ob da FIFA 16 nicht schon als zweites kommt. Ach so, stimmt. Nee, aber ich finde das Spielgefühl von FIFA 17 wieder deutlich geiler. Ja, aber ob nach FIFA 17 FIFA 16 kommt oder ob schon Counter-Strike kommt. Von den Top-Games. Ehrlich? Also, ich glaube, FIFA 16 wäre bei mir auf Platz 2. Meine Top-Games dieses Jahr sind auf jeden Fall beide FIFA-Teile. Counter-Strike. Ja. Und Battlefield 1. Battlefield 1, obwohl wir das echt nicht viel gespielt haben. Saugeiles Game. Das haben wir vielleicht 20 Stunden gespielt. Und wir haben es uns jetzt nicht mehr geholt. Ich weiß nicht, ob es noch holen wird. Aber wann wir es gespielt haben, dann war es richtig cool. Also ich hatte so viel Spaß mit einem Spiel lange nicht. Und es war so perfekt, weißt du? Es war ein abgerundetes Spiel. Ich hatte nur Lags, weil mein PC wirklich nicht mitgemacht hat. Ich hatte keine großen Abstürze. Ich weiß nicht, ob es mir holen würde. Würdest du es dir jetzt selbst holen? Ich weiß nicht, ob ich es mir noch holen würde, tatsächlich, weil es auch einfach schon was älter ist. Und für Anfang des Jahres wahrscheinlich Rainbow Six. Ansonsten, was haben wir zwischendurch noch viel gespielt? Rainbow Six GTA war immer dabei, seit März haben wir immer mal wieder gespielt. Ja, seitdem ich es dir geschenkt hatte. Und ansonsten? Fällt mir nicht ein. Oder? Nee, ist auch schwierig. Ich habe viel gespielt. Ja. Ich habe halt nichts auf dem Desktop, deswegen. Assassin's Creed kriegt bei mir irgendwie einen fetten Dislike und Uplay kriegt einen fetten Dislike, genau. Also, fetten Dislike geht hier an Uplay und Origin. Allerdings. Und also vor allem an Origin wegen dem schlechten Overlay. Ja, weil das nicht so richtig funktioniert und die Server nicht so geil sind, das weiß ich nicht, ob das sind wahrscheinlich EA-Server dann. Aber ist ja auch Origin, alles an einen und Uplay, weil ich einen Speicherstand von Assassin's Creed verloren habe und weil irgendwelche Updates nicht richtig installiert wurden oder irgendwas, jedenfalls ich das Spiel irgendwann nicht mehr spielen konnte und immer abgestürzt ist. Und noch einen fetten Dislike an meinem PC, der während der Aufnahme heute auch schon wieder dreimal abgestürzt ist. Ja. Und dann würde ich noch eine Sache. Die Top 5. Was war das Überraschendste für dich 2016? Aus allem, was wir jetzt bis jetzt genannt haben. Donald Trump. Habe ich nicht mit gerechnet. Ich auch nicht. Ich habe gewusst, dass die Chance besteht, dass die Amerika den Weg hat. Aber ich habe echt nicht damit gerechnet. Boah, dem Abend habe ich gesagt, ja, es wird Clinton werden, aber ich denke, es wird relativ knapp werden, so mit 48%. Ich habe dir ja vorher noch gesagt, dass er die Chance hätte, aber. Also, so. Und als ich morgens aufgewacht bin und mein Dad hat mich so geschubst, so ein bisschen und gesagt, Trump führt. Da habe ich erst gedacht, so. Ja, weißt du, als ich geguckt habe, war das genau. Das war eine Überraschung vom Eltern. Richtiger Überraschungsmoment. AfD hat auch vorher schon angefangen, aber trotzdem mit 20%. Oder so 24% hätte ich nicht gerechnet. Ich hätte mit Merkel nicht. Also, da hätte ich auch nicht mit gerechnet, ja. Das hätte ich noch nicht mit gerechnet, dass Ungarn sich seine Threads abschneidet. Da habe ich auch nicht gerechnet. Ja, aber das war jetzt nicht so eine Überraschung. Und ich hätte nicht damit gerechnet, dass das so reibungslos und geil wird mit der Deutschland-Tour. Ja. Das war noch geiler, als ich es mir vorgestellt habe. Ja. Und der Podcast ist viel länger geworden, als ich gedacht habe. Der Podcast ist ungefähr doppelt so lang geworden, wie ich gedacht habe. Ziemlich genau. Und andere Überraschung, dass du FIFA 17 doch cool findest. Habe ich gesagt, das nicht? Zwischendurch, ja. Als ich tatsächlich sogar mal gewonnen habe. Ausnahmsweise. Da hast du gesagt, das ist doch voll scheiße, FIFA 16 viel besser. Ja, das kann sein. Und jetzt hast du mal, während wir nicht FIFA spielen, während du nicht gewonnen hast, hast du das mal gesagt. Ja. Und ansonsten? Irgendwas? Geiler Tag. Also Donald Trump hätte so. Brexit hätte ich auch nicht mitgerechnet. Ganz ehrlich. Doch, hab ich schon vorher gesagt, dass das passieren. Also, da war ich mir sicherer als bei Trump. Aber das habe ich mir eher vorstellen können. Ja, da war ich mir mit Trump sicherer als du, so, aber. Also. Ich habe halt. Also das knapp war, wusste man ja vorher, aber meistens ist es ja so, Brexit habe ich auch viel weniger verfolgt als die US-Wahl. Aber der Brexit war ja vorher immer so 50-50 und Clinton war immer um 3% vorne. Und Brexit war so, okay, 50-50, am Ende, wir erwähnen doch dann doch vielleicht mal mehr Konservative. Also weißt du, AfD ist in den Prognosen im Aufschwung, aber am Ende gehen dann doch die ganzen, die nicht in den Umfragen dabei sind, gehen dann doch hin und wählen dann ganz Standard CDU oder SPD. So. Oder man äußert sich ja mal vielleicht irgendwie mal ein bisschen negativ in dem Gespräch über Flüchtlinge, aber dann direkt die AfD oder die NPD zu wählen, ist dann auch nochmal ein anderer Schritt. Da kann man auch die CSU wählen. So. Also, ich dachte, das gleicht sich ein bisschen aus. Die Lese gerade, hast du mitgekriegt, dass Alex Meyer einen Elfmeter verschossen hat gegen Wolfsburg? Nein. Der hat einen Elfmeter verschossen. Hm. Und die haben gegen Wolfsburg verloren, das ist richtig. Also, ja. Alles klar. Was ist das jetzt? Was ist heute mit dem Podcast? Oh. Mensch, war ja nicht lang genug heute. Ja. Und den nächsten gibt's dann Ende Januar. Ende Januar wird es den nächsten geben, genau. Hörzeit. Genau. Und vor Weihnachten jetzt, oder um Weihnachten rum für euch jetzt auf jeden Fall noch die Aufnahmen 2 bis 3 Videos von Manager und GTA-Modus und vielleicht noch ein drittes. Man weiß es nicht. Ich wünsche viel Spaß. Das ist das Goal. Aber das Goal war das auch schon nach dem Herbstferien. Ich gönne mir jetzt erstmal eine Mütze voll Schlaf, damit ich morgen fit bin und morgen mit 5 wieder geilen Shit machen kann. Ja, dann nehmen wir bestimmt wieder was auf. Ciao. Tschüss.